Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei TV Total. Mein Name ist Sibylle und ich esse gerne Pommes. Heute haben wir atemberaubende Gäste. Besuchen werden uns Andreas Wolter. Bitte alle einsteigen. Und Christopher Kohn. Wir haben doch keine Zeit. Und hier ist Ihr Gastgeber Sven Gruno. Hallo und herzlich willkommen bei Endstation Podcast, wo wir in Erinnerung schwelgen, aber auch die Gegenwart knallhart und vollkommen subjektiv analysieren. Hallo Jungs, wie geht's euch? Hallo. Mir geht's gut, wie geht's euch? Ja, wunderbar. Immer wenn wir hier sind, geht's uns doch allen besonders gut. Ja. Habt ihr die letzten Tage und Wochen auch so in der Sonne gelegen, die ganze Zeit bei 13 Grad und Regen in Berlin? Ja, es ist... Ja, meine Haut ist aufgeweicht. Wird langsam schwierig. So schön. Ja. Der Sommer ist die schönste Woche im Jahr. Ja, die schönsten 2 Tage verteilt auf 6 Wochen. Die sind so schön, die Sommerwochen. Ja. Aber nächste Woche soll es ja wieder ganz toll werden. Also daher. Ja, es bringt mir aber nichts, ne? Wenn es 40 Grad ist, dann bin ich auch nicht glücklich. Also. Ja, du bist also einer von denen, die immer meckern. Und deswegen hat sich nämlich Frau Holle dies Jahr gesagt, weil wir im Mai schon mal zwischendurch 30 Grad hatten und du bestimmt gesagt hast, das ist so warm, ich schwitze hier. Hat die sich gesagt, so pass mal auf, Herr Wolter hier, für dich mache ich jetzt nur Regen den ganzen Sommer. Nee. 30 Grad ist absolut in Ordnung, ja. Aber diese drückende Hitze in Deutschland, ja, was mache ich dann überhaupt hier in Deutschland? Warum gehe ich nicht weg? Das mag ich nicht. Man kann irgendwie nicht planen. Man kann nicht sagen, nächste Woche gehe ich zum See, weil es könnte dann auch wieder regnen, obwohl es am Tag davor 30 Grad war. Und das stimmt. Das ist tatsächlich. Das bockt irgendwie nicht. Das Ärgerlichste. Du kannst nicht mal von einem Tag auf den nächsten planen und sagen, hey, morgen gehen wir da wieder hin. Nein. Morgen schneit's. Ja. Es ist ja nicht unwahrscheinlich. Ja, ebenso. Anderes Thema. Guckt jemand die Frauenfußball-WM? Frauenfußball-WM, ja, guck ich. Ja, ne? Die sind jetzt im Viertelfinale gegen Frankreich, habe ich gerade gehört. Gehört, das ist krass, weil ich lese nämlich immer nur die Frauenfußball-WM und zwar immer am nächsten Morgen die Schlagzeile, was passiert ist. Aber, oder guckst du es richtig im Fernsehen? Ich guck's tatsächlich. Also ich guck's so nebenbei. Ich hab's dann irgendwie an, aber keine Ahnung warum. Ey, weißt du, weil Bundesliga interessiert mich ja auch so rudimentär, ja, um ja mal ein neues Wort in den Podcast reinzubringen. Aber bei WM und EM, es ist wie bei den Olympischen Spielen oder auch jetzt die Leichtathletik-EM, ist glaube ich auch gerade irgendwas. Das habe ich immer permanent an. Keine Ahnung warum. Irgendwie interessiert mich das, aber alles andere nicht, obwohl es das Gleiche ist. Verstehe ich nicht. Krass. Na, da kenne ich eine krasse Geschichte zum Niveau von Frauenfußball. Da hat nämlich mal die Frauenfußballnationalmannschaft zur Vorbereitung zur WM gegen eine A-Jugend von den Männern gespielt. Das sind so 16-, 17-Jährige. Und das Spiel wurde dann bei 8-1 für die Jungs abgebrochen. Nein, wirklich? Doch. Die haben sie richtig weggeballert, ne? Die Kiddies. Aber ich finde Frauenfußball cool und jede Frau sollte Frauenfußball spielen, also. Ja, bei FIFA 2016, also FIFA 16 gibt's ja jetzt, kannst sogar Frauenfußballmannschaften wählen, ne? Das ist auch der Grund, warum ich mir überlegt habe, mir eine PlayStation zu kaufen, damit ich das endlich dann auch das Frauenfußball spielen kann. Glaube ich dir aufs Wort. Und du, Sven? Ich glaube auch, da haben unglaublich viele Leute drauf gewartet. Ja, nee, ich habe keine Zeit, um irgendwas zu gucken. Ich bin jetzt bei einer neuen Produktion, da kann ich beim nächsten Mal mehr drüber vielleicht sagen. Und ärgere mich irgendwie, dass ich momentan so für wenig anderes Zeit habe, eigentlich nichts anderes. Ich würde total gerne mal wieder Sport machen, aber das ist irgendwie auch momentan ein bisschen unmöglich. Nachdem ich auch noch mit dem Fahrrad hingeknallt bin, kann ich auch nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Das ist auch ein bisschen schwierig gerade noch. Das wollte ich sowieso fragen. Wie hast du es geschafft, dich mit Stützrädern hinzulegen? Erklär mal. Eins ist abgebrochen. Ach, so war das. Das ist natürlich. Hast du gesehen, die Goonies, da fährt er auch mit einem Dreirad und da brechen dann ja auch hinten die drei Räder ab, wenn er so schnell fährt am Ende. Ehrlich? Tja, da siehst du. War das nicht die Serie, wo ich nur den einen Typen kannte mit dem blauen, mit dem roten Pullover, den Haupt-Goonie? Nee, oder doch, waren es nicht die? Nee. Das ist ein Film. Ach, verdammt. Wo bin ich denn? Ich bin bei. Aber da muss ich mich auch korrigieren. Das ist natürlich nicht ein Film, das ist der Jugendfilm schlechthin. Kann man drüber streiten. Also der würde ich jetzt nicht sagen, aber ein guter. Ach, die Goonies. Ein guter. Ja, auch ein schönes Thema für die Zukunft. Goonie Podcast, 8 Stunden. Womit habe ich es denn verwechselt? Die Raccoons wahrscheinlich. Ja, stimmt. Hast du. Klingt aber auch gleich. Also ja, grundsätzlich klingt ja alles ziemlich gleich. Genau, so wie wir beide. Ja, das stimmt. Ja, dann eigentlich jetzt nach diesem kleinen Vorgeplänkel ist es vielleicht Zeit, dass wir mal zügiger diesmal an unser Thema kommen, an unser neues. Was ist denn unser neues Thema? Das möchte ich gerne mit einem Zitat beginnen, und zwar vom 17.06.2015. Ich habe mich entschlossen, zum Ende des Jahres meine Fernsehschuhe an den Nagel zu hängen. König Lustig hat das gesagt. Ja. Barack Obama. Also Stefan Raab hört auf. Was war eure erste Reaktion? Habt ihr damit gerechnet? Ich hab's wirklich nicht kommen sehen. Man hat ja am Anfang des Jahres schon immer gemunkelt, dass es da irgendwie Stress mit ProSieben gäbe. Deswegen ist, glaube ich, auch TV Total länger dies Jahr in der Sommerpause, und Schlag den Raab ist verschoben worden. Und da hieß es immer so, ja, man kann sich nicht einigen auf irgendwelche vertraglichen Sachen oder sowas. Aber dass er wirklich sagt, ich höre auf, habe ich nicht damit gerechnet, habe es auf Twitter gelesen und finde ganz ehrlich, dass da ein ganz großes Stück Fernseh wegbricht. Ja, krass, vollkommen. Also einer der größten Moderatoren unserer Zeit auf jeden Fall. Jetzt ich würde sagen Gottschalk und jetzt eigentlich im Endeffekt Raab, der ja auch für ProSieben einfach das Standbein überhaupt ist. Also ich weiß gar nicht, wie es für ProSieben weitergeht noch jetzt ohne ihn. Aber halt ein ganz, ganz großer Moderator, der sich jetzt erstmal verabschieden wird. Krass. Ja, sehe ich irgendwie ein bisschen anders. Also ich dachte mir im ersten Moment so, ja, okay, dann ist er halt weg. Und ich glaube im Prinzip nicht so richtig an die ganze Geschichte, was da kommt wegen seiner Familie, also etc. Also das ist für mich ein bisschen vorgeschobener Grund. Ich gehe davon aus, so wie du gesagt hast, Chris, dass es da irgendwelche vertraglichen Unstimmigkeiten gibt. Herr Raab dachte, dass er der König von ProSieben ist und da sozusagen den Leuten diktieren kann, was er will, welche Showkonzepte vorlegen kann, welche er will, und alles wird durchgesetzt und alles wird bejaht und gut befunden, was er sagt. Das ist nicht passiert, und jetzt bockt er halt wie so ein kleiner Junge und ja, dann höre ich halt auf. Und also es ist auf jeden Fall noch nicht das Ende der Geschichte. Also du bist generell eher Raab-kritisch? Ja. Ah, okay. Ja, du, es ist so ein zweischneidiges Schwert, ne? Ich höre auch von ganz vielen Leuten im Medienbereich, dass sie so sagen, ja, ist ein Schwein, ne? Ist nicht so der coolste, interessiert sich nur für seine Sachen, ist nicht vorbereitet. Das ist die Sache, die man so von anderen hört, aber man hört ja immer hintenrum, der ist doof, der ist doof, der ist doof. Ich kann halt, ich kenne ihn nicht persönlich. Ich kann halt immer ich nur sagen. Ich auch nicht, ist ja nur das über die öffentliche. Natürlich, so wie du ihn wahrnimmst, so zum Beispiel, wie ich sage, also ich glaube, meine Kritik wäre so wahrscheinlich bei Dieter Bohlen so wie du Stefan Raab wahrnimmst oder so. Okay. Aber so wie ich ihn im Fernsehen wahrnehme und das, was er einfach showmäßig gemacht hat, ist das ganz herausragend für Deutschland, was da fernsehlandschaftsmäßig passiert ist. Wie Sven schon sagte, ne, da fällt mir ein, ja, Gottschalk fällt mir ein, irgendwie Harpe Kerkeling, Stefan Raab und Günther Jauch. Günther Jauch ist jetzt aber auch weg, ne? Und Comedy-Moderator, ich fand ich halt immer noch Harald Schmidt ganz gut. Nur ist Harald Schmidt nicht so, ist nicht dieser massentaugliche Humor einfach, den Harald Schmidt hat. So, der ist halt irgendwie für Intellektuelle oder fürs Feuilleton oder so, ja. Und Stefan Raab ist eher so, da lachen die Leute auch noch drüber, wenn sie 1,5 Promille haben und vor der Glotze hocken, so. Und dann bringt Raab irgendeinen gehässigen Witz und dann rasten die auch noch darauf aus. Also, verstehe mich nicht falsch, Raab ist nicht für mich jetzt total scheiße oder so, ja, sondern ich finde, da wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. So, es gibt, wir werden ja wahrscheinlich über sein Leben reden oder einzelne Stellen durchgehen. Und es gibt viele Sachen, die ich auch richtig gut finde. Es gibt aber auch viele Sachen, wo man wirklich kritisch sein muss und finde ich und sehen muss, was er da gemacht hat und wie er das gemacht hat und wie es sich entwickelt hat. So, und da werden wir drüber reden. Und werde ich meine Meinung zu äußern, natürlich. Absolut. Ich meine, das ist ja hier auch keine Folge, um Stefan Raab, den Gott, Lob zu preisen, sondern einfach, hey, bietet sich halt an. Vor einer Woche ist er zurückgetreten. Der hat uns, wie lange hat er das gemacht? 22 Jahre. Hat uns wahrscheinlich alle drei 22 Jahre mehr oder weniger begleitet. Ja, mehr oder weniger, also, ja. Ne? Und finde ich vollkommen legitim, wenn du sagst, nö, der hat mich nie zurückgerufen, nachdem wir uns kennengelernt haben. Den finde ich doof. Ja? Ne? Vollkommen richtig. Woran müsst ihr denn als erstes denken, wenn ihr den Namen Stefan Raab hört? Oh, ist schwer, ey. Ist schwere Frage. Ist wirklich schwer. Wow. Also ich muss, wenn ich an Raab denke, dann stelle ich mir natürlich die Person vor, dann muss ich an dieses charismatische, oder was heißt charismatische, aber dieses Lächeln denken einfach so, das hat das ist ja so, also so scheiße lächelt ja kein anderer Mensch, so wie er. Ne? Also wenn ich mir die Fresse vorstelle von ihm, wie er da lächelt und das, also das steckt einen ja auch an, so. Also daran muss ich wahrscheinlich denken, also aber nicht irgendwie jetzt irgendwie an eine bestimmte Tat oder eine bestimmte Sache, die er gemacht hat oder so, aber dieses Gesicht halt, er hat so ein... Sein Gebiss ist halt wirklich, ne, ein großes Merkmal von ihm. Und ich habe dann auch mal geguckt und ich habe dann im Muffelforum, das ist die Community der Zahntechniker, habe ich was gefunden, was jemand dazu geschrieben hat, was erklärt, warum er denn dieses Gebiss hat. Und zwar war das der User Zeffe. Liebe Grüße, kenne ihn nicht und er hört es wahrscheinlich auch nicht, aber hey, wir haben unseren Teil getan. Natürlich also, hört er das. Er schrieb, Stefan Raab hatte offensichtlich in seiner Kindheit oder Jugend einen progenen Biss, der durch konservative Behandlungsmethoden in einen Kopfbiss geändert worden sein muss. In den alten Viva-Aufnahmen sieht man noch seine echten Zähne, die klein, gelb und ziemlich abgekaut waren. Letzteres ist ein typisches Symptom für diese Art der Kieferbisskorrektur. Irgendwann wurde ihm dann in den 90er Jahren sein Gebiss durch Kronen, Brückenversorgungen oder im Ober- und Unterkiefer versorgt, die man heute noch betrachten kann. Bei der Fertigung wurde offensichtlich kein Gesichtsbogen benutzt, so dass die Kauebene in meiner Meinung leicht schief steht. Konkret, er hat eine leicht negative Lachlinie, die aber zu einem charismatischen Grinsen wurde. Krass. Ja, ich verstehe kein Wort, aber... aber wir haben es mal angesprochen. Ja, aber mich wundert das so, weil es so viele Stars gibt, die dieses Hollywood, diese Hollywood-Zähnchen haben. So, selbst Menderes von DSDS hat sich die Zähne machen lassen und sie sehen besser aus als die von Raab. Ja, aber das waren wahrscheinlich andere Zeiten, ne? 90er, ich weiß nicht, ob sich die Zahntechnik, die wird sich wahrscheinlich auch weiterentwickelt haben und 2014 sich die Zähne machen zu lassen oder 1995 ist wahrscheinlich ein Unterschied. Aber nehme ich an und dann hatte er die, ich meine, ist natürlich auch noch eine Frage des Geldes, wahrscheinlich als er das gemacht hat, war er noch nicht der Reine. Er kann sich nicht leisten, das nochmal machen zu lassen. Aber Andi, ist doch klar, jetzt kann er es doch nicht mehr machen. Also jetzt... Nachdem das so ein Merkmal von ihm geworden ist, kann er sich doch seine Zähne nicht mehr ändern. Ist ja wirklich sein Markenzeichen mit. Und damals, als er das gemacht hat, wird er wahrscheinlich noch nicht einer der reichsten Menschen auf der Welt gewesen sein. Ja, okay. Also nehme ich so an. Aber ich glaube, wenn ich an Raab denke, also ich habe, glaube ich, alles von ihm verfolgt, damals bei Viva schon. Aber was jetzt so am prägnantesten für mich ist, ist einfach Ehrgeiz, das Wort. Ja. Bei Raab, wovon einfach alles bei ihm lebt. Jede, und deswegen ist TV Total auch, glaube ich, ein bisschen abgeschwächt, weil da ist der Ehrgeiz nicht mehr da. Bei ihm, finde ich, sieht man total, im Gegensatz zu den ersten Folgen, ich habe mir zur Vorbereitung nochmal welche von 2002 und so angeguckt, ganz andere Show, ganz anderer Mensch. Aber die ganzen Spielshows, die er erfunden hat, ja, die leben von seinem Ehrgeiz. Und das muss man diesem Mann lassen. Deswegen, Schlag den Raab funktioniert durch Raab und nicht nur durch das Konzept der Show. Da kannst du nicht jeden hinstellen, bin ich mir sicher. Ja, total, vollkommen richtig. Ja, Mann, das macht mich schon ein bisschen traurig, muss ich jetzt sagen, dass die Stocker-Challenge nicht mehr gibt. Du hast das neulich in die WhatsApp-Gruppe schon geschrieben. Ist das dein Ernst? Du findest die Stocker-Challenge gut? Ich finde die Stocker-Challenge übertrieben scheiße. Also sie ist richtig übertrieben scheiße. Okay. Weißt du, weil du hast nur mal so eine tonliche Linie, ne? Ob du nur Ironie machst, einen Witz machst oder nicht, ich weiß es bei dir nicht. Aber ich mag dich. Es nicht. Ja, das glaube ich dir jetzt mal. Aber ja, Stocker-Challenge ist so nämlich auch... Neben was war, Quizboxen gab es glaube ich auch noch oder sowas. Also manchmal hat er auch ins Klo gegriffen. Also für mich, aber offensichtlich gucken es so viele, weil Stock Car Challenge gab es ja bis heute noch. Ja. Ja, ja. Ich glaube, kurz danach kommt die Autoball-EM. Ja. Ja, er hatte schon einige Highlights. Also, ja, alles ist Gold. Ja, aber das kann fast wirklich sein, so wie Andi das gesagt hat, dass der Herr Raab gesagt hat, hey Leute, ProSieben ist doch eigentlich hier mein Sender und ich möchte jetzt das und das Konzept machen. Und dann sagen vielleicht Verantwortliche, die das marketingmäßig analysiert haben und getestet haben, gesagt haben, du, es funktioniert nicht, wer länger popeln kann beispielsweise. Und Raab sagt, das ist ja meine Show, das ist große TV-Total-Wettpopeln. Und vielleicht ist das wirklich ein Streitpunkt gewesen, ne? Das glaube ich aber nicht. Ich glaube einfach, wenn du 22 Jahre Fernsehen gemacht hast und wie ihr auch schon meintet, bei TV Total besonders, merkt man ihnen diese Müdigkeit langsam dann doch an. Und irgendwann bist du einfach auch komplett durch und brauchst einfach mal mindestens ein, zwei Jährchen, um dich mal komplett zu erholen. Einfach keinen Stress mehr. Und er ist ja nicht nur Moderator von den ganzen Sendungen, sondern auch Produzent. Das heißt, er hat unglaublich viel mit den Sendungen auch um die Ohren noch. Ja, und ja, nebenbei noch Musik und so. Ich glaube einfach nach so langer Zeit, da brauchst du mal eine lange, lange Auszeit, einfach um wieder wach zu werden. Und ich glaube, das ist eher der Grund. Ich glaube nicht, dass ProSieben wäre dumm, wenn sie ihm nicht gegeben hätten, was er wollte. Also das sieht man ja auch an diesem anderen Vertrag, den er 2011 halt unterschrieben hatte, wo er pro Jahr 37 Millionen für seine Produktionsfirma bekommen hat. Es sind Zahlen, das ist unfassbar. Ja, ne? Ja, Stefan Raab ist schon, das muss man wirklich so sagen, der ist schon Vollprofi so. Und der ist so lange im Business, der wusste ganz genau, wann auch Zeit ist, Schluss zu machen. Hat sich aber dann entschieden, trotzdem 5 Jahre weiterzumachen und jetzt erst Schluss zu machen. So, ne? Also. Aber er hat, ich weiß nicht, ob ihr das ging ja jetzt durch die Medien, er hat ja vor Jahren im Spiegel TV oder Stern TV Interview gesagt, ich glaube, das war sogar noch fast zu Viva-Zeiten, zumindest sah er da noch so aus, dass er sich nicht vorstellen kann, mit 50 noch Fernsehen zu machen, weil er seinen Kindern nicht sagen will, guck mal, Töchterchen oder Sohnemann, da ist der Papa, der alte Mann ist da im Fernsehen und der macht da den Clown, damit wir hier Kleidung und Essen für dich kaufen können. Also er sagte eigentlich schon immer, nee, so mit 50, 48 habe ich eigentlich keinen Bock mehr. Und vielleicht ist das wirklich so seine Einstellung. Und man muss das auch mal sagen, wenn man 22 Jahre lang so erfolgreich dabei war und sagen wir mal, wahrscheinlich irgendwie 300 Tage im Jahr oder sowas gearbeitet hat, ne, dann will man jetzt auch das Leben genießen. Also ich kann ihm das so gar nicht übel nehmen. Also aus einer ganz menschlichen Sicht hätte ich es wahrscheinlich ähnlich gemacht. Aha. Ja, ja. Also bist du nach Folge 22 weg, ja? Folge 4 nehmen wir doch jetzt auf, ne? Ja. Ja, gut. Ja, gucken wir mal, wie lange der sich hier bei uns hält. Naja, du, ja. Leute, noch machen wir ja damit nicht die Kohle, ne? Wie der Herr Raab. Irgendwas macht ihr falsch. Ja. Also du machst damit nicht die Kohle wie der Raab. Wir haben ja gute Verträge vorher ausgehandelt und ja. Also, ne, Andi? Ja, ich kann mich nicht beschweren. Ja. Bevor wir uns aber dem illustren Leben von Raab widmen, vielleicht noch, er hat ja auch viele, viele Preise gewonnen im Laufe der Jahre, aber der wohl wichtigste Preis. Warte mal kurz, ganz kurz. Ich muss sagen, ich glaube, ich weiß, was du sagen willst. Meinst du? Ja, ich glaube, ich weiß, was du sagen willst. Was denn, Andi? Den wichtigsten Preis, ne? Der für dich wichtigste Preis wird wohl der Bravo Otto sein, oder? Richtig! sehr gut. Und im ersten Moment dachte ich, Andi macht jetzt meinen Witz und sagt, warte mal ganz kurz, ich glaube, ich nehme nicht auf. Dachte ich auch im ersten Moment. Habe übrigens keine 40 E-Mails gekriegt, das heißt, der Witz kommt nicht mehr. Okay. Oh. Ja, er wird uns zählen. Ja, klar. Ja, tut mir leid, jetzt kannst du natürlich... Nochmal. Ja, also und zwar hat der gute Herr Raab 4 goldene Bravo-Ottos gewonnen und die hintereinander auch noch von 2000 bis 2003. Siehst du? Und das ist wieder so ein Beweis, dass der Typ, wie groß der eigentlich seit Jahren ist. Ne? Ja. Also ich glaube, ganz viele Leute, auch die unseren Podcast hören können, kennen halt den Stefan Raab von jetzt bis weiß ich nicht, 2010, 2008 oder sowas. Aber in der Vorbereitung... Der Stefan Raab von 2000 und so, das war ein ganz anderer Raab, finde ich. Ja, absolut. Ja, auch in den 90ern ja schon. Ja. Also das ist ja ganz anders als heute. Aber gut, man wird ja auch älter, ne? Älter, weiser, manche jedenfalls. Fauler. Und ja, vielleicht. Naja, ja, dann können wir ja mal eingehen auf den guten Herrn Raab. Ja, los geht's. Wie alt ist er denn eigentlich? Ist er am 20.10.1966 geboren worden in Köln als Stefan Konrad Raab. Mhm. 30 und erst. An diesem Tag standen übrigens die Beatles mit Yellow Submarine auf Platz 1 der deutschen Singlecharts. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, macht mit, yellow submarine. In dem grün-gelben U-Boot leben wir. Kennst du nicht? Was? Aus der Sesamstraße. Echt, kenne ich nicht. Haben sie auf der Sesamstraße, haben sie es auf Deutsch gesungen, ja. Ehrlich? In dem grün-gelben U-Boot leben wir. Hey, wer hat das denn gesungen? Keine Ahnung, irgendwelche Figuren. Ernie wahrscheinlich. Kermit wahrscheinlich. Ernie wohnt übrigens bei mir, falls ihr ihn gerade gehört habt. Ich dachte, du bist auf die Katze getreten. Ich war so enttäuscht neulich. Ich stehe ja jeden Morgen um 4 auf, gehe dann Holz hacken, dann laufe ich 20 Kilometer, dann gehe ich wieder Holz hacken und dann gehe ich ja meinem Beruf nach. Habe ich neulich morgens die Sesamstraße geguckt, die aktuelle. Und war so enttäuscht, dass Ernie und Bert, aber wie soll es anders sein, einfach mal andere Synchronstimmen haben. Und das, ja, nach 30 Jahren, da, ja, so hart das ist, aber ne? Da fallen aber dann doch ein paar Stimmen weg. Wahrscheinlich, aber, ja. Aber das war wieder so ein kleiner Teil meiner Kindheit, der sagte, nee, guck ich nicht. Ist mir egal, ob ihr noch genauso aussieht, ihr seid nicht Ernie und Bert. Was habt ihr mit Ernie und Bert gemacht, wo sind sie? Ja, es ist aber immer so. Also wenn du irgendwas guckst, was sich so lange gehalten hat und dann die Synchronstimmen sind halt immer andere. Samsung ist ja inzwischen auch eine andere als damals, wo ich geguckt habe, wo noch Lieselotte Pulver das moderiert hat. Ja. Damals gab es noch, kennt ihr noch Herr von Bödefeld? Ja, natürlich. Gibt's den nicht mehr? Nee, den gab's schon nicht mehr, als ich schon, weiß ich nicht, da war ich glaube ich 10, da gab's den schon nicht mehr. Den gab's auch wirklich nur in der Zeit, wo ich richtig klein war. Krass, war an den muss ich immer denken, wenn ich dich sehe, Chris. weil ich so eine Wurstnase habe. Nee, wegen den Haaren. Ach so, ja, stimmt. Stimmt, na, seine sind ein bisschen oranger als meine, ja, aber sonst, ja, wir waschen sie beide nicht. Ja, aber Ernie und Bert damals natürlich totale Helden. Ja, in Amerika, Fun Fact, wisst ihr wahrscheinlich, heißen sie Bert und Ernie. Ja. Ne? Und habe ich jetzt, habe ich neulich gehört, dass in Amerika, erzählte mir eine Amerikanerin, also entweder es stimmt oder sie hat mich verarscht, dann soll sie in der Hölle schmoren, wurde mir erzählt, dass Cookie Monster in Amerika nicht mehr Cookie Monster heißen darf, weil die Kinder dadurch erzogen werden, dass sie zu viele Kekse essen. Er heißt jetzt Veggie Monster. Ja, habe ich auch gehört. Finde ich auch ganz, ganz übel. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn das? Finde ich auch diesen Elmo ganz spooky. Ja, aber, ja, absolut. Aber war beim Cookie Monster, also beim Cookie Monster nicht immer so, dass die ganze Zeit gesagt haben, du darfst nicht so viel Kekse essen? Ja, eben. Er war ja einfach so süchtig. Kekse. Aber vielleicht, weil es Amerika ist, sagen sie, du darfst nicht so viel Veggies essen. Ja, das ist mir wirklich unerklärlich. Jetzt steht da das Veggie Monster und sagt, ich will noch eine Mohrrübe, ich möchte noch Erbsen. Mohrrübe. Nein, du isst jetzt Kekse. Elmo sagt, isst Kekse. Ja, ja, schön. Aber ich hatte mal gelesen, wer weiß, ob das stimmt, dass als das Ende der 70er rausgekommen ist, damals die Sesamstraße in Amerika, wurde das ZDF bombardiert mit lauter Mails, also Nachrichten damals, Briefe natürlich noch, von wegen, wir wollen das auch in Deutschland sehen. Und dann gab es wohl eine offizielle Pressemitteilung. Ich berufe mich da auf Quellen, die mir das so gesagt haben. Ja, ich möchte. Und in der Pressemitteilung vom ZDF stand wohl drin, dass sie diese Serie in Zukunft nicht ausstrahlen werden, da sich das gemeine deutsche Kind nicht mit den Negerkindern aus Amerika identifizieren kann. Ach so, das ist natürlich eine vernünftige Argumentation. Ja, ja. Ja. Wie müssen wir nochmal recherchieren, ob das wirklich stimmt. Wie gut, dass sich die Zeiten geändert haben, muss man ja mal so sagen. Ja, ja. Unfassbar. Also ich möchte nochmal sagen, dass dieses Wort, das war ein Zitat, ne? Also ja, gesagt wurde. Nein, absolut. Ich hab's mir fast gedacht. Nein, ja, auf jeden Fall. Also da darf kein Shitstorm jetzt kommen. Das ist ein Zitat, das hast du nicht so gesagt. Danke. Und wenn, solltest du auf dem Scheiterhaufen verbrennen, wie zu der Zeit damals alle Frauen. So sieht's aus. Wie sind wir eigentlich auf die Sesamstraße gekommen? Von Stefan Raab. Das ist ja verrückt. Der gute Stefan hat eine Schwester und seine Eltern sind ja wie bekannt. Was vom Beruf? Metzger. Sehr gut, genau. Er hat 86 sein Abitur gemacht und anschließend ein Jahr Grundwehrdienst geleistet. Und Chris, hast du eigentlich auch irgendwas in die Richtung noch machen müssen? Ich habe ja nach der Grundschule abgebrochen. Ah. Achso, also Also ich hab die Grundschule abgeschlossen und nach der vierten Klasse bin ich dann einfach so in die Welt gegangen. Mehr habe ich nicht gemacht. Achso, also du musstest keinen Zivildienst oder Wehrdienst leisten mehr. Doch, zu meiner Zeit gab es das noch. Aber ich habe mich, das ist, glaube ich, eine sehr interessante Geschichte. Aber ich glaube, die würde den Rahmen hier sprengen. Irgendwann erzähle ich sie mal. Ich habe mich nach langen Bemühungen erfolgreich ausmustern lassen. Sodass man gesagt hat, Herr Kohn, gehen Sie weg, wir wollen Sie bloß nicht haben. Kommen Sie nie wieder her. So. Nach langer Dings, wahrscheinlich auf den ersten Blick gesehen, untauglich, ciao. Ja. hässlich, fettleibig, lesen, schreiben kann er nicht. Was willst du mit dir? Aber ich dachte, das sind die Grundvoraussetzungen, um zum Bund zu kommen. Oh, das war kein Zitat. Zitat Christopher Kohn. Nein. Ja, wir als alte Zivis, ja, da darf man schon so. Und, Thomas möchte ich an der Stelle auch grüßen, der seinen Wehrdienst stolz geleistet hat. Naja, ja, jedenfalls nach seinem Wehrdienst hat der Herr Raab 5 Semester Rechtswissenschaften studiert und hat parallel dazu seine Metzgerlehre, die Ausbildung gemacht, im Betrieb seiner Eltern. Und 1990 dann abgeschlossen als Bezirksbester mit der Note sehr gut. Wow. Mhm. Da kam schon so der Ehrgeiz. Ja, ne? Aber das Metzger ist auch so ein Beruf, ey. Wow, never. Niemals. Wow. Könnte ich auch nicht mit meinem Gewissen und so vereinbaren. Nee, also, dann würde ich auch wirklich gar nichts mehr essen. Ja, ich auch nicht. Nee. Also das geht nicht. Nee, auch also allein der Geruch und so, ich finde es immer beim Fleischer schon kritisch, wenn du da reinkommst, wie das riecht. Das sind auch so eine bestimmte Art von Menschen, ne? Also ja, bei uns in Seehausen, wenn man hinten aus meinem Zimmer rausgeguckt hat, hatten wir da zwar einen Zaun und eine eigene Absperrung für unser Haus, aber man konnte halt auf so einen Kühlraum von einem Metzger gucken. So. Und der hatte halt ab und zu die Tür auf, Gott sei Dank kam der Geruch nicht rüber oder so, aber der hatte halt ganz oft die Tür auf und da sahst du jeden Tag irgendwelche durchgetrennten Schweinehälften hängen. Und dann geht da so ein dicker Metzger rein, der weißt du, so wirklich so klischee-mäßig und du denkst ja, oh nee, es ist einfach so grauenvoll. Die haben auch keine Empathie, ne? So, da hängt halt irgendein Tier. So what, ey, ne? Mami, was hat das Schwein? Ja, das schläft nur. Oh, voll, ja. Grauenvoll. Ey, aber wir wollen jetzt, also ist ein trotzdem Beruf, der ja gemacht werden muss. Ja, natürlich, muss, klar. Also ich will ja nicht den Beruf verunglimpflichen. Muss gemacht werden? Wie kommst du darauf, dass das ja, eben muss es halt. Weil Chris Fleisch essen muss. Ja, aber du, ich habe das tatsächlich sehr reduziert. Ich habe mich damit beschäftigt. Ich bin nicht in der Lage zu sagen, momentan noch nicht, ich werde Vegetarier, ich verzichte komplett auf Fleisch, aber ich habe es eigentlich so gemacht, dass ich es maximal einmal bis zweimal die Woche nur Fleisch esse. Wenn man auch so ein bisschen auf die Herkunft des Fleisches achtet und jetzt nicht unbedingt vielleicht auch mal Biofleisch nimmt oder so, dann kann man vielleicht auch nochmal genüsslicher da reinbeißen. Aber ist schon ein schweres Thema auf jeden Fall. Ja, absolut, absolut. Irgendwie, da ist ja nicht nur, dass da die, also wie die Tiere da behandelt werden, sondern das hat ja mehr CO2-Ausstoß und die Wasserversorgung wird dadurch in bestimmten Ländern knapp, weil die Tiere natürlich fressen muss, also muss zusätzlich bewässert werden und. Riesenthema, wollte ich gar nicht drauf eingehen, genau. Aber ja. Gut, Stefan Raab ist Metzger. Ja, Metzger ansonsten ist relativ wenig über den Privatmann Raab bekannt, weil er einfach sich komplett abschottet und er hat wohl eine Freundin und wohl auch 2 Kinder, vielleicht auch mehr, wer weiß. Hat er eine Frau, aber oder? Vielleicht sollten wir das dann einfach mal akzeptieren und sagen, okay, er möchte nicht, dass man da groß drauf eingeht. Er gibt auch seit 2004 keine Interviews mehr der Bild-Zeitung und seit ein paar Jahren auch RTL nicht mehr. Also die müssen ihn wohl auch geärgert haben. Und ja, weicht den auch komplett aus. Ja, da würde ich doch mal ganz gerne was zu sagen. Und zwar, das finde ich halt auch so eine Sache, die ich sehr kritisch finde bei Stefan Raab. Kann ich nachvollziehen. Weil er sich ja auch ganz oft versteh mich nicht falsch, ja. Also er nimmt sich halt ab und zu Leute, über die er sich lustig macht, die Privatpersonen sind, die nicht in der Öffentlichkeit stehen. Aber selber für sich will er das Recht in Anspruch nehmen, dass keiner über sein Privatleben was weiß. Und zum Beispiel jetzt das bekannteste Beispiel, was mir wird, ist zum Beispiel Regina Tindler, ne? Also die war in einer Sendung gewesen, so war eine private Frau. Dann macht er da das Lied, klar hat er sie entschädigt, aber auch erst nach Gerichtsverfahren etc. Aber trotzdem hat er die Frau im Prinzip zum Gespött Deutschlands gemacht. Und das finde ich halt dann immer so, das sagt so, ja, von mir will ich privat nichts zeigen, aber dann so auf Leute gehen, die Privatpersonen sind, das finde ich sehr, da muss man, also da, das fand ich auch nicht witzig, muss ich sagen, ja. Ich finde das auch schwierig, ja. Also wenn du, wenn du jetzt als Vergleich nimmst, zum Beispiel Gerhard Schröder, hol mal eine Flasche Bier. Der ist der Bundeskanzler, der ist in der Öffentlichkeit, der weiß, dass alles, was er gesagt wird, wird auf die Goldwaage gelegt, egal wie er sich verhält. Dass man sich über so jemanden, der so einen machohaften Spruch bringt, in so einer Runde lustig macht und darüber ein Lied macht, das finde ich genial, ja, das finde ich super. Wie er das Lied gemacht hat, das fand ich gut. Aber dann so bei privaten Leuten, auch dieser Oleg und Birgi etc., so, das finde ich alles so, das hat immer einen miesen Beigeschmack gehabt. So. Vor allem, weil er sich ja so krass zurücknimmt und sagt, ey, von mir privat will ich aber gar nichts sagen oder sowas. Ja, ja, verstehe ich. Ich fand das jetzt bei der Regina Zinder ausgeufert ist und total zu viel geworden ist, absolut. Aber ich fand, das waren noch so Leute, die von sich aus ins Fernsehen gegangen sind. Das sind zwar Leute, die nicht das überblicken können, was da für eine Lawine auf sie zukommen könnte, aber sie sind ja von sich aus ins Fernsehen gegangen. Ja, aber ja. Oft genug war es ja auch, dass er auf der Straße war und da Leute angesprochen hat einfach und sich irgendwie über die lustig gemacht hat, weiß ich, mit versteckter Kamera irgendwie und dann auf die Bank gesetzt und dann irgendwelche komischen Sachen neben Leuten gemacht. Ja, aber das hat er am Anfang oft gemacht. Davon leben ja heute ganz viele YouTube-Stars, die das machen. Ja, genau. Aber da bin ich ja der Meinung, die müssen ja dann danach eine Einverständniserklärung ausfüllen, um gezeigt zu werden. Der Sender darf ja nicht einfach die Leute zeigen. So. Und wenn in dem Moment, wo du sagst, ja gut, bin jetzt hier verarscht worden, aber ich unterschreibe das, sind sie wieder aus meiner Sicht selbst schuld. Ich kann das nachvollziehen, was Andi sagt, absolut. Finde aber auch aus einer anderen Sicht vollkommen legitim, dass er sagt, hey, warum wollt ihr was über meine Frau, über meine Kinder und sowas wissen? Macht ja Günther ja auch genauso. Also finde es absolut richtig und legitim von ihm, dass er das außen vor halten will. Aber im gleichen Zusammenhang ist es natürlich schwierig, dass er gegen verstößt immer wieder. Genau, kleine Personen, die sich keinen Anwalt leisten können in 1000 Euro Höhe oder sowas pro 5 Minuten, die zieht er dann durch den Dreck. Das ist dann schwierig. Da hat Andi vollkommen recht, ja. Ich glaube auch nicht, dass jeder so eine Einwilligungserklärung unterschrieben hat, um ehrlich zu sein. Also es gibt ja zum Beispiel damals noch von seiner Anfangszeit von Vivasion, wo er auf der Straße einen Mann ansprechen wollte und der nur so weggelaufen ist und gesagt, verpiss dich, du Wichser oder du Arsch oder irgend sowas. Und ich wage zu bezweifeln, dass sie den Mann danach gefragt haben, hey, können Sie hier nochmal unterschreiben, wir würden das gerne senden. Das stimmt, aber warum darf man das denn senden? Ja, wahrscheinlich, solange sich keiner meldet, weißt du? Ja, ja, genau, wahrscheinlich, ja. Also das ist dann wirklich, wirklich schwierig und ja, verstehe ich vollkommen. Aber Regina Zindler, wo war die denn nochmal wo hat die das gesagt? Bei Barbara Salisch, glaube ich, war das. Ja, bei Barbara Salisch, okay, genau. So, aber da fängt's ja an. Also sie ist ja da nicht als Regina Zindler hingegangen, sondern sie ist ja da als Rolle hingegangen. Ja, nein. Warum? Nein, ist nicht richtig. Aber Barbara Salisch, ist das gescriptet? Jetzt ist es gescriptet. In den Anfangsjahren war es aber Schiedsgericht. Das heißt, es waren wirkliche Privatpersonen und echte Fälle. Ach, krass. Ja, und dieser Fall fällt noch genau in die Zeit. Ach, krass. Damals war es noch nicht gescriptet, das Zeug wie, also gibt's nicht mehr, ne? Ist abgesetzt. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja. Aber damals waren es halt echte Fälle mit echten Menschen, die dann halt überfordert waren, wenn sie vor der Kamera gestanden haben, ja. Oh, okay, ja, das ist dann schwierig. Mich weiß einer, inwieweit sie da entlohnt wurde für? Ich meine, das Ding war ja wochenlang Nummer 1. Ich glaube, sie hat pro verkaufte Single 10 Pfennig gekriegt damals. Ja. Eine Million, also 100.000 Euro wird sie gekriegt haben an Schmerzensgeld. Ach du. Ne? 100.000 Euro haben oder nicht haben? Ja, also, aber so ey, komm, also... Ja, aber natürlich, du kannst psychischen Schmerz nicht mit Geld aufwiegen, keine Frage. Ja, ist schon richtig. Ist aber auch krass, dass da ein Mensch sagt, will ich nicht und er darf trotzdem, ne? Das ist krass, oder? Ja. Das ist krass, ja, so. Kunst halt, ne? Satire darf alles. Ja. Und, ja. Aber wir dürfen hier nicht mal Lieder richtig ansingen, weil sonst die GEMA vor der Tür steht. Ja, genau. 1990 hat Stefan Raab dann sein erstes eigenes Album rausgebracht und das nannte sich The Best of Shank and the Gang, Volume 3. Ja. Sein erstes Album, Volume 3? Ja. Okay, aber das ist schon wieder so genau mein Humor. Finde ich ganz, ganz großartig so. Wo denn, weißt du, das ist so schlimm. Ich habe so ganz oft irgendwelche Tweets so rausgehauen, die in diese Richtung gehen. Und ich habe leider so oft Nachrichten gekriegt, hä, wieso, Christopher, ich glaube, da hast du dich verschrieben. Wieso, hä, warum meinst du? Und ich denke immer, ah, verdammt, mein Humor versteht keiner. Und dann freue ich mich immer, wenn einer so einen ähnlichen Humor hat. Da haben sich zwei gesucht und gefunden. Ja, oh. Aber gefunden noch nicht. Ne? Ich suche, gesucht, na egal. Oh. Ja, Raab war ja auch als Musikproduzent halt natürlich immer sehr aktiv. Unter anderem hat er ja Bürger Lars Dietrich produziert und die Prinzen. Die Prinzen auch, krass. Ja, aber da erst dieses Album Alles mit dem Mund, was dann auch nicht mehr ganz so erfolgreich war. Und ich weiß noch damals, als die Prinzen bei Interaktiv bei Viva waren. Ist auch ein guter Titel für einen Pornofilm, ne? Prinzen? ja, jedenfalls, waren die Prinzen halt da, um ihr Album zu promoten bei Interaktiv. Und dann wurde ein Zuschauer halt reingeschaltet und der hat, ja, ich finde euch ganz super und nur hier den Moderatoren finde ich total kacke und bla bla bla. Und dann war das halt Stefan Raab, der da so einen Scherzanruf gemacht hatte, und halt, um seine eigenen Jungs zu promoten. Echt? Ja, ja, das war damals ganz lustig. Krass. Wann war das? In welchem Jahr? Puh, gute Frage. Mitte 90er, Ende 90er. Krass, 1412. Da hatte ich ihn noch nicht so auf dem Schirm, 1412. Nee, aber da gab's Interaktiv schon. Ah. Gibt's ja jetzt nicht mehr. Schade eigentlich auch, ne? Nee, was aber sehr gut ist, weil das unser nächstes Thema ist hier gleich. Und zwar landete Raab ja dann bei Viva. Der wollte da eigentlich nur Jingles verkaufen, aber dann haben sie ihn einfach da behalten direkt. Und Viva startete am 1.12.1993 mit dem Sendebetrieb. Und habt ihr denn früher Viva geguckt? Da habe ich eine geile Geschichte zu. Und zwar war es tatsächlich so, wann ist er gestartet? Im Sommer, ne? Sag nochmal. Am 1.12. Oh, shit. Also ja, Sommer. Ja gut, Wetter ist da genau wie bei uns jetzt im Sommer. Ich wollte es gerade sagen, ist so schwer auseinanderzuhalten, das findet ihr keiner. Okay, dann habe ich es ein halbes Jahr später erst Viva gekriegt. Aber es war so, dass ich den ganzen Tag draußen war, irgendwie gespielt habe, ich glaube Basketball oder sowas, ich war noch ganz klein. Und dann bin ich abends nach Hause gekommen und da standen meine Eltern im Flur und haben gesagt, na dann geh mal in dein Zimmer, da stand so ein ganz kleiner Fernseher schon, ne? Und ich meinte dann, okay, warum steht ihr denn hier? Seid ihr, wer ist tot? Okay, ne? So, und dann haben sie mich ins Zimmer eingesperrt, 4 Tage. Nein, dann bin ich ins Zimmer gegangen, haben sie den Fernseher angemacht und dann lief da Viva. Und ich habe nämlich so lange bei Freunden immer Viva gesehen und wollte unbedingt Viva haben, dass das für mich so ein Highlight war, dass meine Eltern mich ins Kinderzimmer gestellt haben, gesagt haben, na mach doch mal den Fernseher an. Und dann war da Viva. Das war für mich so ein Highlight. Viva war, ich glaube, für so Kids damals, also zumindest für mich, war Viva was ganz Geiles, Großes, Neues. Ja, vollkommen. Also das waren ja auch die ganzen Moderatoren, die waren wie man selber. Wie enthusiastisch ihr auf meine Geschichten eingeht, ist immer wieder schön zu merken. Ja, ich muss die ganze Zeit drüber nachdenken, wann wird die Geschichte geil? Weil du gesagt hast, das ist eine ganz geile Geschichte. Hm. Oh. Nee, Viva... Ich kann gar nicht so richtig mitreden bei Viva, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe Viva immer nur bei Kumpels geguckt, aber eher wegen der Lieder. Da war, also wegen den Musikvideos, fand ich es immer viel cooler und nicht wegen den Sendungen da drumherum. Und ich hatte selber Viva erst ultra spät. Also da gab's schon, da war Raab gar nicht mehr bei Viva, wo ich Viva echt hatte. Echt, so spät? Ja. Also am Anfang gab's ja Viva auch nicht in Berlin. Ne? Das kam erst später. Ach so, vielleicht lag's auch daran. Aber so spät war das jetzt auch nicht. Ich glaube, das war dann... vielleicht sogar noch 93 oder 94, da bin ich mir gerade echt nicht so sicher. War auf Viva Hugo? Nein, auf Kabelkanal, glaube ich. Damals. Ja, genau. Hm. Ja, okay. Mit Minkai. Oder war das Minkai? Ja. Judith Hildebrandt. Stimmt, stimmt, ja. Hugo war auch so ein, super. So ein geiles Ding. Ey. Wie oft habe ich da angerufen und durfte nie mitspielen? Ja, aber wie oft haben da auch Idioten mit einer Wählscheibe angerufen? Ja, das war so krass. Scheibe, das ist so geil. Also für die Leute, die Hugo nicht kennen, das war so ein interaktives Spiel von so einem kleinen Troll, ne, den du mit deinen Telefontasten links nach rechts ducken und springen konnte man, glaube ich, ne? Also man musste irgendwie 4 Tasten drücken, wahrscheinlich hier irgendwie, weiß ich auch nicht, was gibt's denn für eine Tasten da? Sag mal einer hier irgendwie 2, 4, 8, 6. Genau. Ne? Und du hast es halt am Fernsehen gesehen und dann kamen irgendwelche Bäume oder Felsen auf Hugo zugerollt und du musstest, wenn er nach links gehen sollte, die 4 drücken. Und dann haben tatsächlich Leute angerufen, die eine Wählscheibe hatten. Nee, das war keine Wählscheibe. Es gab, damals war das doch gerade die Umstellung von diesem Mehrfrequenzwählverfahren und dem Impulswählverfahren. Und Impuls war dieses knack, knack, knack, knack, knack, knack, knack. Da hat es irgendwie neu einmal geknackt. Ja. Die neuen gewählt hast und beim Mehrfrequenzwählverfahren hattest du, wenn du die Taste gedrückt hast, so ein Tuten, so düt, düt, düt. Und du brauchtest halt dieses düt, düt, düt, damit du das steuern kannst und das knack, knack, knack, knack. Das war das alte Telefon. Das musst du nicht unbedingt eine Wählscheibe sein. Aber haben wir wieder was gelernt, finde ich ja sehr gut. Ja, siehst du, wusste ich auch nicht. Aber da gab's wirklich Pfeifen. Ich meine, natürlich hat es nie drauf eingegangen, ne? Nee, aber das hat natürlich eine Verzögerung, wenn du es im Fernsehen siehst und dann drückst. Aber wie oft hast du da, es gab ja auch bei Sat1 im Frühstücksfernsehen, kennt ihr den, Superball. Der Superball, links, ey. Rechts. irgendwie morgens, ey, da hat man mitgefiebert immer, ne? So, links, rechts, oh, warum sagt er nicht rechts? Nein, das andere rechts. Und du denkst, oh, bist du blöd, Mann. Ja, ich habe auch mal mitgespielt, dachte mir so, ey krass, ich habe es viel früher gesagt, als der ich jetzt geschafft und ja, so. Ja, das dachte, glaube ich, jeder, ne? Das, ja. Aber bei Sat 1, bei den alten Dingern, kennt ihr noch der goldene Schuss? Ja, hoch, hoch, hoch, runter, links, links, rechts, rechts, rechts, rechts, runter, runter, runter, Schuss! Ja, ja, kennst super. Du das, Chris? Nee, kenne ich nicht. Da war, der goldene Schuss war so, du hattest ein Fadenkreuz und musstest sozusagen das auch steuern, also nach oben, oben, oben und dann halt auf Bullseye gehen und dann hat ein echtes Bolzenschussgerät, hat versucht, einen Faden durchzuschießen, das über dem Bullseye hing und dann fällt so ein kleiner Sack runter. Der goldene Schuss, das war so, das war auch so ein Call-in-Dings, weißt du? Da haben die Leute das dann Ding gesteuert und haben versucht, diesen Faden durchzuschießen. Und manchmal hat es geklappt, dann haben sie den Jackpot gewonnen. Also keine Ahnung, wie viel es da gab. Ich habe nie gesehen, dass es einer durchgeschossen hat. Echt? Nee, doch, habe ich schon gesehen. Ich habe sogar mal einen gesehen, der hat es nicht gemacht. Also du konntest ja den Faden im Prinzip auf jeder Höhe durchschießen. Du musstest ja nicht unbedingt in die Mitte gehen. Und der ist einfach halt direkt am Anfang gesagt, rechts, rechts, rechts, rechts und hat es dann unten kurz vor dem Säckchen abgeschossen. Kennt ihr auch noch das Teletubbies? Im ZDF? Das war so ein komischer Fernseher, der so gelaufen ist, durch den Computer in die Gänge und dann Türen geöffnet hat. Stopp, doch, nein, lief einfach weiter. Geil, so geil. Ist das geil. Man, diese jahrelang nicht drüber nachgedacht, auf einmal erwähnt man es und man kennt sofort wieder. Super gut. Teletubbies, ja. Oh Mann, da dachte man auch noch nicht, dass es gefaked ist, was hinter der Tür ist. Oh, das war schön. Das waren dann oft ja nur auch Werbung fürs Programm, ne? Irgendwelche Trailer, die man aufhören. Genau. Och Mensch, morgen wieder eine neue Folge vom Alten. Toll, das ist ja super. Krass. Ja. Hattet ihr irgendeine Sendung bei Viva, die ihr geguckt habt dann auch? Irgendeine Lieblingssendung? Also ich muss auch sagen, ich fand damals die Musik, so wie Andi sagte, natürlich auch am coolsten. Ich glaube, das allererste Musikvideo, was ich da übrigens gesehen habe, war Sin with Sebastian, Shut Up and Sleep with Me. Kennt ihr das noch? Ja. Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me, shut up. And sleep with me, come on. Oh, and sleep with me, shut genau. up. And so grandios, so ein unfassbar androgyner Mann, nennen wir ihn mal, der das Lied sang. Ich habe es geliebt, dieses Lied. Das ist ganz auch mein Klingelton, wenn du anrufst. ich sing das abends, morgens, mittags und abends und mittags und morgens. Grandios. Ey, aber was habe ich? Na, interaktiv hat man geguckt, war natürlich irgendwie was Neues, da mit diesen ganzen hippen Moderatoren. Mola war damals noch cool. Und wer war euer Lieblingsmoderator da bei Interaktiv? Oh, das kann ich so gar nicht sagen. Ich fand Alex Bechtel fand ich immer sehr hübsch. Ja, also sie war irgendwie süß, fand ich, ja. Genau. Das stimmt. Den Tobi fand ich immer ganz gut, Minkai mochte ich auch. Mola fand ich super. Mola fand ich echt immer eigentlich am besten. Sind alle mehr oder weniger heute noch am Start, ne? Mola? Nach dem Dschungel nicht mehr, aber vorher schon so ein bisschen. Hat er nicht auch Let's Dance gemacht? Nee, war aber anders, ne? Ja, ist ja egal. aber für mich waren, glaube ich, damals wirklich Vivasion von Stefan Raab so ein Highlight. Und dann hat er ja noch einmal monatlich eine Sendung gehabt, mal gucken. Und da weiß ich halt wirklich genau, wie ich, die lief 20 Uhr, einmal im Monat, wie ich mich so darauf gefreut habe, 20 Uhr Stefan Raab mit mal gucken zu sehen. Also der hat mich damals als Kind, weißt du, hat er mich schon begeistert. Also ja, es ist Wahnsinn eigentlich, wie lange der Typ mich begleitet hat immer wieder. Das ist krass, weil ich habe gestern auch nochmal, also es gibt Leute, die wissen, was für ein Thema wir schon vorbereiten. Ja, da habe ich jemanden in Vertrauen gezogen, einen jüngeren Menschen, und der ist auch totaler Stefan Raab-Fan, obwohl er wirklich halb so alt ist wie ich. Und der hat es irgendwie geschafft, noch so die Jugend immer noch mit zu catchen, so, ja. Also, weil der erzählt mir Sachen von TV Total, weil ich habe ja seit 5 Jahren bestimmt kein TV Total mehr gesehen oder sowas. Ja. Also wirklich gar nicht mehr, weil mir wurde es dann irgendwann zu dumm. Und der erzählt mir dann so Sachen so, mache ich Foto, packe ich Facebook, so, ja. Erzählt er mir so von, was auf den Buttons so drauf ist bei Raab. Ja. Aber irgendwie die jungen Leute so, oder die halt 18 sind oder so, die gucken das noch wirklich, und die sehen ihn nicht an, dass er irgendwie ein alter Opa ist, der sich witzig macht oder sowas, sondern der hat die immer noch so drinne, so, ja. Bei uns, sage ich mal jetzt, ich weiß nicht, ob ihr jetzt noch TV Total regelmäßig geguckt habt, Sven guckt ja gar nichts mehr, aber Chris. Ich habe keine Zeit. Nee, TV Total gucke ich auch tatsächlich gar nicht mehr. Ja, und aber es Der ist irgendwie, da ist er irgendwie so noch hip geblieben, wenn man das hippe Wort hip immer wieder sagt. Ich sage öfter gerne mal hip, dass jemand hip ist. Und Dufte, der fetzt immer noch bei den Jugendlichen. Ja, also das hat er irgendwie geschafft, aber damals hat er uns ja auch gecatcht. Also wir waren ja damals auch total. Ja, und vor allem, weißt du, was man einfach nicht vergessen darf? Ich meine, wahrscheinlich gab es vor Raab schon jemanden, der sowas in der Art gemacht hat, aber Raab hat für so viele Leute den Weg geebnet. Was Raab vorher gemacht hat, der hat ja früher, am Anfang hat er noch alles selbst gemacht. Raab in Gefahr, bei die ganzen Interviews mit den Stars, Rabigramme gesungen, er hat die Stars verarscht, er war frech, er ist beispielsweise gestern wieder ein Video gesehen, zu einer Teenie-Gruppe hingegangen, die auf B3, das war irgendwie so eine Boyband oder so, damals gewartet haben, und er ist hingegangen und hat gesagt, okay, ihr wartet hier alle auf B3? Ja. Okay, wenn ihr jetzt alle ganz laut ruft, B3, ihr seid voll scheiße, dann kommen die raus. Und die Kids haben es einfach alle gemacht. So. Er hat die Fans von B3 dazu gekriegt, das zu rufen. Und das war eigentlich cool. Und danach kam halt Oliver Pocher, der das 1:1 kopiert hat. Ja, danke. Danke für Oliver Pocher, Stefan Raab. Danke. So, Jan Böhmermann ist aus meiner Sicht auch genau das Gleiche, was Raab am Anfang gemacht hat. Und nur ein bisschen intellektueller, finde ich. Ja. Natürlich, du gehst natürlich also wirklich höher ganz Anspruch. Klar. Jan Böhmermann ist ganz groß, finde ich. Also gerade hier dieses Video Eier aus Stahl, das kann ich mir jeden Tag angucken. Bei YouTube Eier aus Stahl, Jan Böhmermann angucken, großartig. Aber natürlich ist Jan Böhmermann, ne, 2015 und 98, 99 ist natürlich auch nochmal ein Unterschied. Aber vom Prinzip her hat Raab da den Weg geebnet, finde ich. Ja, Raab hatte aber auch Glück, irgendwie in diese Zeit reinzukommen. Ich würde sagen, man könnte glatt sagen, er ist der Michael Ballack, der Moderatoren, so, ne? Also Michael Ballack hat ja damals auch so viel gespielt und war unser Leitwolf, so, weil es einfach gar keinen anderen gab, so. Also. Willst du mit dem Capitano jetzt absprechen, dass es ein guter Fußballer war? Nee, der Capitano war gut. Ich sage ja auch nicht, dass Raab schlecht ist, aber ich glaube, dass er auch einfach in einer Zeit war, wo es einfach Verlangen danach war. So, ja? Ja, er war halt was Neues. Ne? Er war auch nicht was Neues. Also dieses Frechsein zu den Stars und Sprüche machen, das hat Gottschalk auch schon beinahe sowas gemacht. Also das war genau echt? Das Gleiche. Auf so eine Art, ja? Ja, natürlich. Okay, siehst du, da bin ich dann aber schon wieder wahrscheinlich zu jung, weil das von Gottschalk habe ich alles nicht mitgekriegt. Ja, ich für genau sowas bin ich auch noch zu jung. Wer hätte das gedacht? Ich bin zu jung für na, sowas. Für irgendwas, ja. Ja, aber das war schon sehr ähnlich. Also der hatte auch, da hat er die Hollywood-Stars eingeladen und die und freche Sprüche gemacht und so. Also wie Gottschalk halt ist, so frech, wie er sein konnte zu der Zeit, aber schon immer etwas drüber. Und das, ich meine, es ist ja auch total legitim, ja, dass er dann kommt und das ein bisschen anders macht und frech ist und so, finde ich ja super. Er hat's ja auch gut gemacht. Aber gerade das, was du ansprichst, mit dem Rabigramm, mit Raab in Gefahr, das waren irgendwie alles Sachen, die er selbst gemacht hat. Ja, also er hat wirklich Sachen kreiert, ja, wo ich sage, wow, super. Und das war nicht nur einfach auf den Kopf von jemand anderen, sondern da hat er wirklich noch Sachen selbst gemacht. So. Und dann wurde dann später immer nur noch gehässig und derbe Witze auf Kosten anderer. So. Und da hat es dann total für mich abgeflacht. Also aber am Anfang dieses, da bin ich total bei dir. Also Rabigramm, Klitschkos, Will Smith, Kylie Minogue, alles Hammer. Raab in Gefahr, wie er vom alles runterfällt, super, Hammer. Und deswegen, das ist der 2000er Stefan Raab ist ein ganz anderer Moderator als 2015, weißt du, er ist selbst rausgegangen, er hat sich da selbst in die Situation gebracht, er ist noch selbst zu Interviews gegangen. Und aber das funktioniert ja auch nicht mehr, dass er da irgendwo sich auf eine Bank setzt und Leute verarscht, weil jeder kennt ihn. Natürlich, genau so ist es, ja klar. Aber Raab in Gefahr würde immer noch funktionieren, glaube ich. Klar. Aber irgendwann kam halt der Punkt, wo er Elton genommen hat anstelle von sich, weißt du, da hat er halt diesen Showpraktikanten. Anfang vom Ende. Ja, da hat er den Showpraktikanten genommen und Elton musste auf einmal alles machen. Elton musste das alles machen. Und da fing es dann an, dass Raab das nicht mehr selbst gemacht hat. Keine Interviews mehr selbst geführt hat, nicht mehr Raab in Gefahr gemacht hat. Und das war dann wirklich so der Umschwung zu einem anderen Stefan Raab. Wo ich auch sagen muss, Elton ist für mich unfassbar überflüssig in der Medienlandschaft. Okay, aber da kommen wir noch hin, oder? Also ich glaube auch. Ja, ich wollte, aber wir haben es schon mal angeteased. Genau, man kann es ja mal ansagen. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal im Podcast erwähnt habe. Ich weiß immer nicht, was ich euch privat erzähle oder im Podcast. Wisst ihr? Aber wir reden ja eigentlich auch nicht miteinander. Ja, toll. Schön wieder hier in der Live-Sendung gedisst, Freunde. Könnt ihr euch wieder schön ein Häkchen ins Kreuz machen? Haben sich denn Leute bei dir gemeldet, die mit dir zum Live-Escape gehen wollen? Ich möchte ganz kurz was klarstellen. Ich habe gerade gesagt, ein Häkchen Hähnchen ins Kreuz machen. Das kam, das war ein komplett falscher Ausdruck. Ja, ich wollte auch nicht wieder deine Unzulänglichkeiten hier preis, wegen mir ist es aufgefallen. Ich wollte damit, möchte mich von diesem Thema distanzieren. Ich wollte sagen, ihr könnt euch ein Häkchen ins Heft machen. Christopher wieder fertig gemacht. Da könnt ihr stolz drauf sein. So, damit ist das geklärt. Ich wollte nur fragen, wisst ihr, wie Raab sich damals bei den Fernsehsendern beworben hat? Das ist eine coole Geschichte und die hast du mir schon mal erzählt, aber ich finde sie so geil. Das ist übrigens wirklich eine coole Geschichte. Die kannst du nochmal erzählen. Die anderen Geschichten waren jetzt nicht cool oder was von allen. Im Gegensatz zu den anderen, die ich die letzten Folgen gesagt habe. Stefan Raab, also so erzählt es die Geschichte, hat an die ganzen Fernsehstationen ein Paket mit einem Anschreiben geschickt und mit einem Glas Honig. Wo dann drin stand, ja, hallo, ich bin der und der und der, habe euch ein Glas Honig mitgeschickt, den Honig müsst ihr euch selbst ums Maul schmieren, ich bin ja nicht da. Und damit hat er sich so die Tür geöffnet für die ganzen Fernsehsender. Geil. Das kannte ich noch nicht, also mir hat das noch nicht erzählt, finde ich super. Ja, oder? Es ist einfach richtig, richtig, richtig geil. Richtig groß, schickst du ein Glas Honig, den Honig müsst ihr euch jetzt selbst ums Maul schmieren, aber ich komme gerne mal vorbei oder so. Also großartige Geschichte. Sehr cool. Das ist dann wirklich, ja. Ja, wollen wir einfach schon mal zur ersten Sendung kommen von ihm? Ja, schon mal, ist gut. Ja, lass mal machen. Nach einer guten Dreiviertelstunde. Vivasion am 27.12.93 und das hat er dann bis 98 moderiert. Später hieß es dann noch Vivasion Plus. Aber montags, mittwochs und freitags um 20 Uhr auf Viva. Eine der ersten Sendungen auf Viva. Ja. Habt ihr das geguckt? Kann ich leider nicht wirklich zu was sagen, wa? Also echt da nicht? Muss echt Chris, ja, weil der hat ja da... Da muss echt Chris ein bisschen mehr zu sagen, weil das Einzige, was ich weiß über Vivasion, ist, dass er da auch jemand hatte, mit dem er immer so gesprochen hat und der hatte den gleichen Nachnamen wie ich, der hieß nämlich auch Walter. Ja, genau, richtig. Das ist Markus nämlich mein Walter. Alter, mein Onkel. Es war so sein Sidekick, so der hat der nicht Keyboard gespielt auch oder sowas? Oder? Nee, das war so. Also es war eigentlich der Produzent der Sendung, wurde aber immer wieder halt vor die Kamera geholt und der hatte so eine riesen Knollennase. Ach, natürlich. Das ist der Entdecker von Raab, ne? Also habe ich in der Vorbereitung gelesen, dass er Raab zu Viva geholt hat und im Prinzip ihn danach gemanagt hat oder sonst irgendwas. Also sein Entdecker irgendwie. Ja, also Raab hat sich in der Sendung jedenfalls immer wieder über ihn lustig gemacht. So. Und heute ist der Markus Wolter übrigens CEO von Endemol. Ah, okay. CEO. Ja, also, ja, der hat's ja dann so weit gebracht, wa? Ist schon ganz nett, ne? Was da. Also ich weiß noch, als Raab zum Beispiel mal in der Sendung aufgerufen hat, dass man so ihn nachbauen soll, den Markus Wolter. Und dann haben so halt die Fans, das war eh immer cool am Anfang der Sendung. Er kam ja erstmal durch diese Papierwand. Ja, immer neue Papierwand, er ist durchgerannt. Ne? Das war einfach geil, wirklich. Das fand ich immer super. Ja, ich immer auch gefreut. Ja. Mal ist er einfach durchgesprungen. Manchmal hat er so ein ganz kleines Loch nur und hat es dann so aufgerissen. Also es war immer lustig. Und dann hat er erstmal Zuschauerpost immer vorgelesen, was die Leute geschickt haben. Und halt, was die für Sachen immer gebastelt haben. Und da hat er halt dann gesagt, die sollen diesen Markus Wolter nachbasteln. Und da kamen halt die größten Figuren halt, die da hingeschickt wurden. Mit so riesen Nasen immer. Und also war echt super lustig. Ganz geile Aktion. Und dadurch, dass er die Zuschauer so eingebunden hat am Anfang immer, war man da irgendwie halt mit drin in der Sendung. Ich fand das also echt toll. Das kannte man so ja auch. Das sollten wir auch machen. Die Zuschauer mit einbinden. Ja, bastelt doch mal Sven. Das ist eine gute Idee. Bastelt Sven, zeichnet Sven und schickt es uns an alle möglichen Plattformen, die es von uns gibt. Da bin ich ja mal gespannt. Ja. Ich habe ein schönes Foto. Ein Kollege, der Grafiker von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, der hat uns alle mal gemalt. Also nicht uns von Endstation Podcast, sondern bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Und der hat mir neulich das Foto nochmal zugeschickt. Das kann ich mal einscannen oder abfotografieren und hochladen. Ja, sehr lustig. Ja. Naja, in diesem Sinne... was wollten wir denn sagen? Ach so, und Raab hat natürlich immer seine Kuhfleckenhose getragen, ne? Also immer die Jeans mit diesen braunen Flecken drauf. Stimmt, das war auch so im Prinzip sein Markenzeichen, oder? Ja, vollkommen. Er hatte doch auch noch so eine Hornbrille und hatte noch ganz lange blonde Haare. Diese so langen blonden Haare, ja. Gepaart mit dem wunderschönen Gebiss, war ja ein sehr attraktiver Mann, muss man so sagen. Ja, das kann man so sagen. Nee, das kann man eigentlich nicht so sagen. Also ich glaube auch, also ich finde ihn unfassbar hässlich. Also das muss man einfach mal so stehen lassen. Deswegen finde ich es auch so krass ironisch, dass er überhaupt sich über das Aussehen von jemand anderem lustig machen kann. Ja, wenn man selber aussieht wie eine Mülltonne, ja. Also wirklich, was ich hier denke, unfassbar. Wo hat er die Balls her dafür, dass er das bringt, ja? Aber mit diesem Bastelzeug, ich habe es ja nicht gesehen, aber jetzt macht es langsam für mich Sinn, hat er dann auch den Moses Pelham immer so basteln lassen und hat deswegen eigentlich auf die Fresse gekriegt? Na, er hat bei Moses Pelham, das war, ich weiß, oder weißt du das auch, Chris, willst du das erzählen? Nee, ich weiß, dass Moses Pelham ihm eine Kopfnuss gegeben hat, wo die Nase dann gebrochen war. Genau. Und er hat sich wochenlang über Moses Pelham lustig gemacht. Und Pelham hat schon immer gesagt, ey, pass auf, mein Freund, nicht. Und Raab konnte aber nicht gut sein lassen. Aber was hat er nochmal gemacht? Also halt einmal dieses Schwester zu also Moses, ja, und hat ein komisches Lied über ihn gesungen und hat sich dabei halt immer über seine Sprache auch so lustig gemacht und hat dann ein Interview von Moses Pelham genommen und indem er hat seine Fragen da vorgestellt einfach und dann, ja, hast du auch schon mal so ins Publikum halt ornaniert und dann, ja, wenn du da auf dem, ja, du stehst da auf der Bühne und holst es halt raus und nimmst es in die Hand und dann geht das Publikum einfach übertrieben ab und oh Mann, dann halt. Ja, ist, also geil, er hat, ist geil. Ja, Entschuldigung, ich hab's gefeiert da. Ja. So grandios. Und sowas, also er hat's natürlich wie immer sehr übertrieben. Ja, na klar, weil er nicht gut sein lassen kann. Am Anfang war er also sehr, sehr, sehr unter der Gürtellinie die ganze Zeit. Ja. Und er musste halt auf sich aufmerksam machen. Das war er. Und er hatte auch dieses Keyboard schon mit den Geräuschen. Ja, er hatte auch dieses Mundstück, diesen Schlauch, den er sich im Mund gemacht, was er heute noch in seinen Liedern benutzt. Ne? Das ist so ganz geil. Hoffentlich hat er den Schlauch mal geputzt seitdem. Und den dreht er alle 2 Tage mal. Elton muss den ablecken, ja. Ja, aber ich habe, also jetzt so im Nachhinein werfe ich Vivasion mit mal gucken immer ein bisschen durcheinander. Also ist auch schwierig. Ne? Also nimm's mir nicht übel, wenn ich jetzt Geschichten über Vivasion erzähle, die aber eigentlich zu mal gucken war. Aber es gab zum Beispiel damals auch, hatte Aaron Carter, der kleine Bruder von Nick Carter. I got a crush on you. Und hatte so ein bisschen Erfolg in Deutschland. Hat auch Crazy Little Party Girl, oh I love you. Und Raab hatte einfach nur mit einer Kinderstimme drüber gesungen zu dem Musikvideo, lippensynchron. Mama, ich muss pipi. Mama, ja, ich muss pipi. Mama, ich muss pipi. Mama. So lustig. Und ich habe es einfach so gefallen. Und es war nichts Großes. Es ging 30 Sekunden, aber ich habe mich damals weggeschmissen, wie Aaron Carter singt, Mama, ich muss pipi. Das war so lustig. Habt ihr den jetzt mal gesehen? Der war doch irgendwo bei irgendeiner komischen Doku, war der doch mal als Gast irgendwie bei einer Hochzeit oder sowas, kann das sein? Also Heidewitzka, dem ist das nicht so gut ergangen in den letzten Jahren. Als ich den das letzte Mal gesehen habe, war er richtig übertrieben ripped so und also voll Fitness-Fanatiker. Ja, so habe ich ihn auch gesehen. Wie sieht er denn jetzt aus? Wann habt ihr ihn denn gesehen? Na, ist schon ein paar Jahre her, zwei, drei Jahre. Ja. Ja, also bei mir, da sah er aus halt wie ein Junkie, also nennen wir es genau mal beim Namen. Wie Willy? Also, bitte? Wie Willy von Alf? Ja, wie Willy von Alf, das ist ein schönes Foto, das du mir geschickt hast. Ja, krass. Aber er hat ja noch viel mehr genommen als nur Drogen, hat er mehr geschluckt. Raab hatte einfach so viele krasse Sachen, die, weißt du, sind so kleine Sachen, die er sich einfallen lassen hat, die lustig waren. Er hatte in seiner Sendung einen Hasen. Elvis. Und stimmt, Elvis, der Hase, hatte ich auch vergessen. Siehst du, das ist super. Einfach so geil. So, und es war ein brauner Hase und den hat man dann so auf der Wiese gefilmt. Das war einfach nur ein ganz normaler Hase, der rumhoppelt. Und Raab hat dann so seine Stimme hochgepitcht und hat dann immer versaute, lustige Reime dazu erzählt. Ich habe mir mal einen rausgeschrieben, den ich jetzt leider zitieren muss. Weißt du, um für die Leute, die Elvis, den Hasen nicht kennen, hat er das gemacht. Und zwar muss ich ganz kurz so ein bisschen so hochgehen, so geht er nicht. Und dann eine Hasenbraut zu schwängern, ließ ich mir mein Teil verlängern um etwa 1,50 Meter. Das war wohl nicht so vernünftig. Bin ich in sie reinmarschiert, ist die Alte explodiert. Hihihi. Und die Moral von der Geschichte gibt es nicht. So grandios. Elvis. Oh, den hatte ich echt vergessen. Ne? Oh. Und jede Moral hörte halt und die Moral von der Geschichte gibt es nicht. Gibt's halt immer. Ja, es war so grandios. Und und auch bei Vivasion oder mal gucken, fing ja auch die Liebe zur Kelly-Family an mit ihm. Ne? Mit der Kaki-Family. Kaki-Family. Ach, Andi, du hast echt was verpasst als Kind. Es war super gut. Ey, ich glaube, deswegen ist auch Joey Kelly in jeder seiner Show als Entschuldigung drin oder so. Und zwar war da die Zeit, wo die Kellys ganz groß waren. Und er hat halt eine Dokumentation über die Kelly-Family gedreht. So eine Fake-Dokumentation. Da hattest du ganz lange blonde Haarbüschel an Schnüren dran gehangen, die dann so rumgehopst sind. Und er hat das halt wie so eine Tierdokumentation aufgezogen, weißt du? Und ja, und die einzige Möglichkeit, sich zu verteidigen, ist mit ihrem Gesang. Die Paarungszeit der Kelly Family ist von März bis Mai, aber ausschließlich in der eigenen Sippe erlaubt. Und also was auch. Das Kelly-Weibchen legt bis zu 200 Eier. Und das sind solche Sachen. Das ist echt, das ist alles bei YouTube zu finden. Hase Elvis, Mama, ich muss wie Pi und die Kaki-Family ist alles bei YouTube zu finden. Leute, die guckt Kaki-Family. Euch das an. Das war so fies, ne? Diese festgeklebten Kakerlaken in eine komische Deko reingelegt. Ja, genau. Und dann haben die mit ihrem Beinchen natürlich gestrampelt und dann haben sie da irgendwas halt drüber synchronisiert. Das war schon echt gut. Aber auch sehr geil, wie er vorm Hausboot der Kellys stand halt mit einer riesen Nasenklammer und sometimes I wish I were an angel. Ja, so, und das war, ey, weißt, er war einfach krass, er hat das einfach alles selbst gemacht und sich, und hatte noch eigene Ideen, weißt du, seine ganze Kreativität, die er dann am Ende in die Shows gesteckt hat, hat er da in seine Beiträge gesteckt, ne? Wirklich wie Version und mal gucken war ganz stark. Ja, aber wenn man so drüber spricht, dann merkt man erstmal wieder so, wie geil das eigentlich wirklich war. Das war ja wirklich, also ich habe mich da immer drauf gefreut. Ja. Und das war echt eine tolle Sendung. Absolut. Den Zuschauer der Woche. Oder? Erinnert ihr euch noch an den? Nee, erzähl mal. Da musste immer, in jeder Sendung war ein Zuschauer der Woche da und der musste die ganze Zeit seinen ja, Kopf genau. durch die Wand stecken, durch so einen komischen Rahmen, der dann immer halt drumrum genau. war. Und in so einer übertriebenen, so unvorteilhaften Position stand halt hinter der Wand und musste seinen Kopf halt durchstecken und dieses Scheißloch genau. und war die ganze Zeit während der Sendung im Hintergrund zu sehen. Den Stimmt. hat er ab und zu mal so angesprochen, immer so kurz einen One-Liner rausgeholt und dann hat er sich wieder umgedreht, sich nicht mehr um den gekümmert. Stimmt, das war ja. ganz, ganz grandios. Super, ja, super gut. Und seine Gäste mussten auf, ich glaube mal gucken, hast du ja irgendwann schon mal gesagt, auf so Reittierchen sitzen, die vom Edeka oder so stehen, wo du einen Euro ja. reinsteckst. Das ist auch lustig. Da gibt es auch eine gute Szene von Hella von Sinn, wie die drauf sitzt und die ganze Zeit macht, ich will sowas für zu Hause haben. Hella von Sinn, zu der er dann sagte, sag mal, ist das eigentlich eine Lesbenteile? Ja, fand ich auch super. Und auch Arabella natürlich, unter der das Tier dann zusammengebrochen ist. Weißt du, vorher sitzt Hella von Sinn drauf und bei Arabella bricht zusammen. Ja, genau. Und dann hat sie sich noch, dann wollte sie lustig sein, also das Tier ist so nach unten so weggebrochen und war dann ganz komisch schief da drauf nur noch. Und sie wollte lustig sein, hat sich darauf so hingelegt und dann ist das Teil natürlich übertrieben nach hinten umgekippt. Ja, und aber jetzt, wo du von Arabella erzählst, habt ihr sie neulich beim Grand Prix gesehen, als sie das moderiert hat? War sie irgendwie in irgendeinem Krüheschlaf oder sowas? Ja. Also sie hat sich ja überhaupt nicht verändert. 1:1, doch der gleiche Mensch, das gleiche Aussehen, also ja. Respekt, ne? Also, unfassbar krass. Ist schon krass, aber hat sich die Stirn bewegt? So genau habe ich nicht hingeguckt. Hat sie sich damals bewegt? Das weiß ich auch nicht, das stimmt wohl. Ja, nein, aber die sieht wirklich noch genauso aus wie damals, also vor 20 Jahren, das ist echt krass. Das ist krass. Arabella ist auch so ein Thema aus unserer Jugend, oder? Das hat doch bestimmt, diese Talkshow hat doch irgendwie jeder geguckt, als sie noch genau. cool war, als sie noch neu war, ne? Ja, ja, na klar. Ja. Und da hast du dich geärgert, wenn gleichzeitig Werbung gemacht haben, da gab es ja um die Uhrzeit gab es ja 3 Stück. Also gab es ja Bärbel Schäfer, Arabella und irgendeinen anderen Scheiß noch. Andreas Türk gab es dann noch später, ja, stimmt, ne? Ja. Und dann auf Sat.1 hier Sonja und sowas alles, Franklin Ricky. Später. Hattet ihr Ricky? Hattet ihr irgendeine Lieblingstalkshow? Aber Bärbel Schäfer habe ich gern geguckt, muss ich sagen. Ehrlich? Ja. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, damals hat man tatsächlich alles geguckt. Die waren ja auch so nacheinander getimed, so meistens, ne? Das von ProSieben konntest du dann direkt zu Sat.1 switchen und dann zu RTL und so. Das hat ja dann auch immer früher angefangen. Es gab, selbst Kerner hatte doch früh morgens eine Sendung auf Sat.1, oder? Krass, ja. Und dann wäre am Mittag. Ja, aber, Entschuldigung, die ganzen, bin ein bisschen erkältet, deswegen, falls ich ja mal ab und zu reinräuspere, bitte ich das. Wie kannst du erkältet sein im Sommer? Es ist doch Hochsommer. Ja, verstehe auch nicht. Ich bitte das jedenfalls zu entschuldigen. Im Dezember vorproduziert. ich finde auch die RTL-Vormittage unserer Kindheit sind doch grandios gewesen mit Der Preis ist heiß, Familienduell. Vorher kam Sledgehammer. Kennt das noch einer? Dieses, ja, na klar, Logo. Vertrauen Sie mir. Ich habe das geguckt. Ich bin da immer nach der Grundschule irgendwie um 11 bin ich zu meiner Oma gefahren, weil ich da öfters mal Mittag gegessen habe. Und dann musste sofort der Fernseher angemacht werden, weil ich Der Preis ist heiß und Familienduell gucken wollte. Und Schrecklich nette Familie lief auch, ich glaube, immer um 12 oder sowas. Oder um 12 oder 12:30 oder? Habe ich gestern Abend auf RTL Nitro geguckt, wieder Schrecklich nette Familie, zeitlos. Heute noch geil, genauso wie damals. Ich finde es grandios. Welche Staffel mit Jefferson oder war noch Steven? Nee, Steven war noch da. Also ganz, ganz am Anfang. Ich weiß ja, dass Sven den Jefferson mehr mag, aber. Ja, ich mag den Jefferson mehr. Ja, ich auch. Ich finde beide super. Ich finde beide super, muss ich sagen. Ja, ich finde Steve auch gut. Jefferson, ja, aber ich bin total. Auch Jefferson, der war einfach, weißt du, so ein gut aussehender Typ, der dann aber so strunzendumm ist, das ist einfach geil gewesen. Ja, wie er sich aber auch immer über Marcy lustig macht. Halt. Ja, über seine eigene Frau. Ah, super. Na, ich habe gerne Andreas Türk geguckt damals. Und natürlich hier eine Juwel der deutschen Fernsehunterhaltung, Wildfang. Kennt ihr das noch? Nee, also so ein großer Juwel kann das nicht sein. Oh doch, auf RTL 2, das war eine Talkshow mit Jugendlichen aber. Und da erinnere ich mich noch an die Folge, wo ein Mädchen ganz verzweifelt da saß und halt erzählt hat, ja, er hat Schluss gemacht und wir waren so glücklich und dann habe ich mit ihm geschlafen, danach hat er Schluss gemacht und ich verstehe das nicht, warum. Und dann haben sie den natürlich eingeladen, der kam hin und setzte sich neben sie und der druckste dann immer so ein bisschen rum und die, ja, warum hast du denn jetzt Schluss gemacht? Der hat ihr halt nie irgendwie einen Grund genannt. Und, nee, ich würde es jetzt hier nicht so sagen. Und der, ja, los, jetzt sag doch mal, jetzt sag, bitte, sag uns doch mal, warum hast du dich denn jetzt von ihr getrennt? Vielleicht kann, also ich habe immer... Ich habe immer das Kotzen gekriegt, wenn ich sie nackt gesehen habe. In dem Moment stand dieses Mädchen auf und rannte übertrieben am Nervenzusammenbruch, am Rande des Nervenzusammenbruchs, raus, heulend aus dem Studio. Und kurze Zeit später war die Sendung dann auch weg vom Fenster. Also so einfach mal Jugendliche in diese Situation stecken, so in der Öffentlichkeit. Einfach mal, also, oh feier, ey. Ganz, ganz schlimm gewesen. Wildfang. Gibt's bestimmt noch einiges auf YouTube von. Gehen wir mal zu dem Wildfang-Grab zurück, würde ich sagen, oder? Oh, hast du eine Überleitung. Ja, ja, ich bin der König, besonders König wild, der Überleitungen. Besonders wild war der Herr Raab ja auch damals dann, als er dann sein Lied rausgebracht hat, Bertie Vogts. Ja, für die deutsche Nationalmannschaft, 94. Genau, 94. Da hat er ja ohne irgendwie Lizenz oder irgendwas, hat er trotzdem aus Amerika dann immer über die WM berichtet halt und hat dann halt den Bertie Vogts das Lied gesungen. Kennt, glaube ich, auch jeder Fußballfan, oder? Ich glaube auch. Ja. Das war... Andi, sing und doch mal. Bertie Vogts. Yeah! da gab's sogar noch die Schalala-Version. Kennt Fand die ich besser, bisschen besser. Andi, sing doch mal, ich steig dann ein. Kenn ich nicht. Einfach genau das Gleiche, was du eben gemacht hast. Bertie Vogts. Schalala, schalala, schalala, schalala. Irgendwie so war das, ne? Bertie Vogts. Und dann gibt es noch diesen tollen Moment, wo er sagt, ach Bertie, ich weiß noch, wie wir uns das erste Mal gesehen haben. Du ranntest auf mich zu und knalltest mit deinem kleinen Kopf genau gegen mein Knie. Warum musstest du auch auf Stelzen laufen? Das fand ich super. Geil. Im Video hat auch Walter Freiwald übrigens mitgespielt und Dolly Buster bei der Schalala-Version. Krass. Ja, die normale Version landete auf Platz 4 der Charts und kam deshalb natürlich auch in die Hitparade. Und das war ja so dann das erste Mal, dass man Stefan Raab wirklich in der Presse richtig groß mitbekommen hat. Ja, wahrscheinlich, ne? Weil Viva war ja mit Sicherheit noch Nische, ne? Ja, total Nische, klar. Und halt, er ist dann aufgetreten in der Hitparade das erste Mal, hatte ein Logo von Viva auf dem Shirt und auf den Instrumenten. Und während ihres Auftritts, er hat live gesungen, fingen die an, ihre Instrumente zu zerschlagen. Die Gitarren. Und er rannte auch immer von der Bühne einfach runter ins Publikum und hielt dem Publikum das Mikro hin und die mussten mitsingen und so. Und man hat halt gemerkt, dass das war nicht so beabsichtigt von der Produktion, weil die ganz verzweifelt dann immer mitgeschwenkt haben und da war überhaupt nicht ausgeleuchtet, wo er hingerannt ist und er stand einfach im Dunkeln und hält irgendjemand fremdes Mikro vor den Mund und die waren da sehr verzweifelt und nach dem Auftritt kam dann der Moderator, das war damals noch Uwe Hübner hieß der. Ja. Und der kam dann zu ihm und dann hat Raab Handschellen genommen und hat sich an ihn gefesselt. Halt mit das ist nicht dein Ernst. Ja. Und das war natürlich ein übertriebener Skandal. Und am Ende hat er auch nochmal sich über Wolle Petri lustig gemacht und meinte halt, ja, das ist hier übrigens kein Perückenwettbewerb, sondern das gleiche Wolle Petri, der dann auftritt. Und ja, der hat sich eine Menge getraut, der Junge. Ne? Hat sich viel getraut. Und am Ende wurde ja dann immer abgestimmt, wer weiterkommt, wer beim nächsten Mal wiederkommen darf. Das waren immer die drei. Und Stefan Raab ist dann auf Platz 1 gelandet, vor Wolfgang Petri und Juliane Werding und wurde übertrieben ausgebuht und mussten dann aber nochmal auftreten, weil der Gewinner immer nochmal spielen musste. Und das halt dann ohne Gitarre stand am Mikro und die haben irgendeinen Quatsch im Hintergrund gemacht. Das war echt super. Das war sehr lustig. Er hatte sowas Ähnliches mal, also auch vor, glaube ich, 10 Jahren oder so gemacht. Der hatte mal ein Lied, ich mache nur noch Volksmusik. Kennt das ja, einer? Ja, super. Ja, na klar. Das fand ich richtig groß. Ich ja. mache nur noch Volksmusik, weil mir die gut gefällt. Denn Volksmusik, ja, das ist für mich das Schönste auf die Welt. Gott. Ja. Und wenn ich dann am Singen bin, dann wird mir heiß und kalt. Denn Volksmusik, das ist für mich der allergrößte Scheiß. Entschuldigung, aber ich musste raus. Das war herrlich. Ja, jedenfalls hat er das nämlich bei der goldenen Stimmgabe, glaube ich, hat er das gesungen. Und das ist ja so geil, bei der ganzen Schlagersendung, ne? Singen ja alle einfach unfassbar Playback. Und man sieht es so doll. Gerade wenn man sonntags mal den ZDF-Fernsehgarten oder so siehst, die ganzen alten, abgehalfterten Stars aus den 60ern, 70ern, die kriegen ja das Mikrofon nicht mal mehr in die Nähe des Mundes, ne? Und, ja. Und Raab hat das da gesungen und hat die Lippen nicht bewegt. Er hat das Mikro dahin gemacht, hat die Lippen aber nicht bewegt, weil er keinen Bock hatte, weil er sagen wollte, ist eh alles Playback. Und lief dann auch so durch die Reihen und das war auch so ein Riesenskandal. Und er danach gesagt hat, ich bin der erste Bauchsänger der Welt. Ja, das war, weil also er ist davor noch zweimal in der Hitparade aufgetreten. Und weil er da halt dann alles gewonnen hat, ist er dann halt zur Jahreshitparade geholt worden. Ach, sowas war das, ja, okay. Und da hat aber dann nicht mehr der Uwe Hübner moderiert, sondern Dieter Thomas Heck. Und der hat gesagt, der singt hier Playback, nicht live. Und da hat Raab dann dagegen halt einfach demonstriert, indem er seine Lippen nicht mehr bewegt hat. Und ja, weil der Dieter Thomas Heck hatte gar keinen Bock auf den, dass der da hinkommt. Der fand ihn richtig, richtig scheiße. Und dass der Typ dann da hinkommt und auch noch gewonnen hat, war natürlich auch beim zweiten Auftritt bei der Hitparade schon. Er wird halt vorgestellt am Anfang und er wird übertrieben ausgebuht in der Halle von allen. Und seine Band hatte sich auch noch als Wolfgang Petri verkleidet. Im Hintergrund. Und diesmal ist er halt wieder übertrieben durchs Publikum gerannt. Aber richtig, also er ist reingerannt, ins Publikum ist hinter die Deko verschwunden, hat sich vor der Kamera versteckt und hat eine Polonaise gestartet. Hat einfach Leute, die auch so, die ihn scheiße fanden, das hat man richtig gesehen, so nein, nein, ich will nicht. Hat die einfach eine Hand auf die Bühne gerissen und ist mit denen in einer Polonaise durchs Publikum gelaufen. Da sind wir wieder an dem Punkt, der muss dicke Eier haben, ne? Weil ey, ja. Das musste erstmal stehen, sowas. Super. Total. Aber er wurde halt wiedergewählt, er hat wieder gewonnen. Und die haben ihn wieder so krass ausgebuht und beim dritten Mal ist er dann mit der Schalala-Version aufgetreten und hat da aber sich dann ganz gut benommen und ist dann nur am Ende sind sie so ganz komisch über den Boden gerobbt und haben dann auch Quatsch gemacht und ja, das war damals halt ein Riesenskandal halt, wie er sich benimmt und man hat immer drauf gewartet, was passiert denn jetzt, was auch damit super Quote dann den gebracht hat natürlich. Das ja. Glaube ich, aber ich finde, da merkt man auch so ein bisschen, ich finde das auch witzig, ja, also versteht mich nicht falsch, ich finde es wirklich auch gut, wie er das gemacht hat, aber da merkt man irgendwie auch, also was ich immer auch bei Raab das Gefühl hatte, war, dass er so ein bisschen so ein verkappter Musiker ist. Ich glaube, der hätte auch Bock gehabt, einfach eine seriöse Musikkarriere zu machen, ist aber leider zu hässlich für Musik und hat dann immer versucht, Musik zu machen, aber hat es immer dann in diesem Comedy-Style versucht. Aber seine Leidenschaft ist schon die Musik, also wie viele Instrumente ja. Der spielt und wie kreativ der Sachen zusammenbauen kann. Ich glaube, das ist so, das wurmt ihn auch ein bisschen insgesamt, dass er nicht da mal ein seriöses Lied mal oder ein wirklich gutes Lied rausgebracht hat, das er selbst singt. Also und ja, sowas. Ja, also das kann ich mir schon vorstellen, dass er darauf auch Bock gehabt hätte und nicht unbedingt immer Moderator zu sein, sondern einfach auch eine vernünftige Musikkarriere zu haben. Ne? Und dann hat er sich das dann, so gut es geht, dann ermöglicht, aber halt immer in diesem Comedy-mäßigen, um niemals sozusagen angegriffen werden zu können wie, ach, du bist aber kein richtiger Musiker oder sowas. Ja, ja. Ne? Ja, aber er ist schon ein super Musiker. Ja, absolut. Und er hat ja auch die ganzen Dinger produziert. Ich meine, diesen Eurovision Song Contest waren, glaube ich, die erfolgreichsten Jahre mit, wenn Raab irgendwie involviert war. Ja. Die ganzen Dinger selbst geschrieben, selbst komponiert. Also er ist ein ganz riesengroßer Vollblutmusiker mit ganz viel Talent. Auf jeden Fall, aber nicht für die Bühne. Naja, gut, er konnte sich wahrscheinlich nicht so wie Seal da hinstellen und Kiss from a Rose singen, genau. Weil dann hätte man, und das wird dann ihn, hätte man, in, genau. In drinne wird es ihn wurmen. Auf jeden Fall. Ja. Meinst du, ja? Ja. Dann wischt er sich seine Tränen. Mit seinem Geld ab. Mit seinem Geld ab, genau. Wie bei Dumm und Dümmer, wo sie ins Geld schnauben auf dem Mund. Na, von der Musik können wir nochmal schnell drauf eingehen. 96 hat er dann noch Hier kommt die Maus rausgebracht, was ja auch ein großer Erfolg war, auf Platz 2 gelandet. Unbedingt bei YouTube angucken, da singt er mit Busta Rhymes Hier kommt die Maus. Das ist so geil, ja, das ist so das grandios. Ist also wenn man feiern gehen will, kurz vorher Hier kommt die Maus mit Busta Rhymes angucken, läuft. Und 97 Ein Bett im Kornfeld. Mit Jürgen Drews. Ja, genau. das da. Ah. Und Bürger Lars Dietrich, der hat auch mitgesungen. Genau. Hat er nicht auch Sexy Eyes von ihm produziert? Bestimmt, ne? Bestimmt. Ja, also da singt er ja auch mit sogar. Ja. Sexy Eyes mit also, Sahne. Super Lied, fand ich geil. Ja. Bürger Lars Dietrich finde ich eh immer wieder lustig, muss ich sagen. Immer noch. Macht irgendwie noch das gleiche wie damals, so wenn man ihn sieht. Aber irgendwie ein sympathischer Mensch. Also ich mag den. Absolut. Mit dem habe ich meine erste Rolle gespielt. Bei Schloss Einstein. Echt? Bei Schloss Einstein. Hm? Ach, das ist ja lustig. Das wusste ich gar nicht. Ja. Lustiger Typ. Also und war ist er ein sympathischer Mensch oder ist er ein... Doch, war ein sehr, sehr, sehr lustiger, sehr sympathischer Mensch. So, muss ich einreihen in meinen Freund Olli Petzokat, erinnern mich sehr aneinander, die beiden. Ja, immer. Ne? Wirklich, total, ne? Ja. Nur, dass halt Bürger Lars Dietrich noch ein bisschen mehr Ballerina-mäßig unterwegs ist, ne? Aber Olli ja auch total mit seinem Tanzen und super lustiger Typ auch. Ja. Ja, schade, dass er hier nicht dabei ist anstelle von mir. Nee, finde ich nicht. Ich finde gut, dass du dabei bist. Oh. Und ich scheiße auf Olli Petzokat. Ich will nicht, dass er dabei ist. Wie bitte? Was ist denn hier los? Jetzt, Olli, nee, dann machen wir das lieber nächste Mal. Geh mal bitte wieder lieber. Ja, nee, ist gerade ungünstig. Entschuldige. Ja, hey. Alles, ja. Olli Petzokat, na klar, großartig, ey. Flugzeuge in meinem Bauch. Und vorher, ich habe ja vorher dieses, wie ist es, alle zusammen, jeder für sich, ne? Wir sind wie Bruder und Schwester, nur viel fester, sage ich dazu. Okay, ja, keine Ahnung. Das ist aus seinem Lied. Das rappt er. Wir sind wie Bruder und Schwester, nur viel fester. Ja, hast du ein Problem damit, ey? Komm mal, ja, klar. Ja, hab ich ein Problem damit, Alter. Das ist Olli Petzokat. Ey, Olli ist cool. Olli und ich haben uns bei Hand aufs Herz die Zelle gemeinsam geteilt. Also, wir hatten einen gemeinsamen. Ja, heirate ihn doch, wenn du ihn so geil findest. Kann ich nicht. Er hat Nein gesagt. Oh. Das ist doch auch nur so, oh ja, hier so ein Typ, der dann so möchte gern rappt und bla bla bla und sich darüber hermachen. Das ist doch so im Trend einfach, Andi. Schwimm nicht immer mit dem Fluss, schwimm gegen ihn. Sei ein Freund von Olli P. Olli P. Ich bin ein Freund von Olli P. Und vielleicht, wenn wir irgendwann mal über Musik der 90er reden, werde ich dafür sorgen, dass er hier einen kleinen Anteil an diesem Podcast haben wird. Was ist eigentlich mit Leonardo DiCaprio? Ja, der kennt Stefan Raab leider nicht, sonst wird er was sagen. Ah, okay. Hm. Aber der hat das Intro gesungen. Genau. Sehr gut. Von 95 bis 96 hat er dann halt mal Gucken moderiert, was jeden vierten Samstag habe ich benannt. Ich hatte es irgendwie wie Sonntag im Kopf, aber ist wohl falsch. Also halt einmal im Monat immer kam. Und ganz, ganz, ganz geil war. Einfach mit vielen Stars, die da waren. Immer, ich glaube, 4-5 Gäste immer. Hm? 2 Stunden, ne? Ja, ich glaube, ja. Ja. Glaube, ja. Und die Original Rias Boys sind immer, die hat er immer wieder erwähnt. Und ich glaube auch sowas wie Rap in Gefahr kam da dann das erste Mal. So richtig. Ja, ich hatte so das Gefühl, mal gucken war die Generalprobe für TV ja. Total. Ja, aber im Endeffekt war ja die andere Sendung vorher auch nichts anderes. Also es war halt Viva-Sion ein bisschen länger und mit mehr Leuten, mit mehr Stars halt, die da waren. Also wie ihr das jetzt auch erzählt habt, war das auch für mich so. Also ich kenne beide der Sendungen, also Viva-Sion wirklich vielleicht mal eine Sekunde gesehen oder zwei und mal gucken kenne ich gar nicht. Und so wie ihr das aber erzählt alles, so habe ich schon auch gedacht, so ja, das ist so die Generalprobe, der Beta-Test für TV Total gewesen im Prinzip. Ja, ja. Total, komplett. Aber vielleicht nicht so viel Fernsehsachen drinnen, ne? Genau, total. Also eher Einspieler, die irgendwie produziert wurden und nicht so viele Anspielungen aus Fernsehen. Er hat sich halt nicht beliebt gemacht bei vielen Leuten so. Ne? Karel Gott, den er auch ewig verarscht hat. Ja, ganz viele haben ihn gehasst damals. Ja, ne? Also das sieht er auch, wenn er sie anspricht, ne? Ganz oft. Ja, absolut. Was wollen Sie jetzt von mir? Sie brauchen mich nicht anquatschen, wenn Sie nur Quatsch machen wollen hier. Und genau. Und ist sehr cool. Und was ich sehr lustig fand bei Mal gucken, immer wenn er einen Einspieler angesagt hat, hat er an so einer Klospülung gezogen, wo so eine Barbiepuppe in so einem durchsichtigen Klokasten drin war und dann ist das Wasser runtergelaufen und wenn das Wasser weg war, dann kam der Einspieler. War sehr lustig. Ja. Er hatte schon coole Ideen und das ganze Studio sah halt aus wie so eine 70er-Jahre-Wohnung, ne? So mit Blümchentapeten. Ganz old. Ja, ganz, ganz old. Rosa Teppich oder so. Orangener Teppich. Also ganz lustig. Super. Ach. Und dann 1998 hat er dann seine eigene Filmproduktion Raab TV gegründet. Eine Tochterfirma von Brainpool. Da habe ich jetzt gestern gelesen, dass er fast die ganze Besatzung natürlich zum Ende des Jahres gekündigt hat. Ne? Und 80 Mitarbeiter gekündigt, 80, oder? 80 genau, Mitarbeiter. 80. Ne? Hm. Von etwas über 200. Das ist schon gut, aber wenn sie nichts produzieren, was sollen sie machen? Ne? Naja, klar. Also ist natürlich wieder so, dass man, also es wird wieder so negativ hingestellt und für die Mitarbeiter ist das auch scheiße, keine klar, Frage. Total. Aber er sagt ja nicht, ey, wir müssen sparen und ich scheffel weiterhin Geld, sondern er sagt, naja, ich höre auf. Also, ne? Ja, also ich kenne ja auch viele, die da arbeiten und deshalb natürlich für die tut's mir ganz leid, aber gut, wenn eine Produktion eingestellt wird, fallen immer viele, viele Jobs weg. Das passiert ja wirklich recht häufig. Also daher, ich drücke natürlich die Daumen, dass da alle wieder gute Jobs finden. Kaltes Herz, Sven. Kaltes Herz. Ja, und seit 1999 geht's dann los mit TV Total. Jetzt schon über 2000 Folgen. Und wann habt ihr denn das letzte Mal TV Total geguckt? Oh, da habe ich ja schon gespoilert, wa? Also ich kann mich gar nicht erinnern, weil ich das letzte Mal geguckt habe. Deswegen habe ich so grob gesagt vor 5 Jahren wahrscheinlich. Ja, ne? So. Also eine ganze, von Anfang bis Ende. Oh, nee, dann weiß ich gar nicht, wie lange. Also 5 Jahre wird es bei mir nicht her sein, aber es ist, also ich glaube eine ganze Folge, sodass ich gesagt habe, okay, du guckst jetzt von Anfang bis zum Ende, 23.15 Uhr, das ist glaube ich auch, es wurde ja irgendwann auch einfach immer später, dass es ausgestrahlt wurde, ne? Ist bestimmt auch schon 2-3 Jahre her, denke ich schon, ja. Also früher in den Anfangszeiten, da war es ja so, heute kommt TV Total, da war es ja einmal die Woche noch und dann gucke ich das um die Uhrzeit. Und heute ist es so, wenn man durchschaltet und dann, ach Mensch, jetzt ist gerade der Stand-Up-Teil, bleibe ich mal kurz dran. Ja, und der Stand-Up-Teil ist halt noch das, was, also ich habe auch mit Leuten, mit denen ich spreche, wirklich gefragt auch, was sie von TV Total hatten. Und gibt's ganz, ganz viele, die sagen, nach dem Stand-Up-Teil machen sie aus. Weil die Interviews aber auch größtenteils echt schlecht sind. Also wenn, dann ist es so leichte Karlauer irgendwie Rumgealberei. Aber Andi sagte doch gerade, bei dem Stand-Up-Teil machen sie aus. Nein, danach. Ach, Entschuldigung, dann habe ich es falsch verstanden. Entschuldige. Das ist kein Problem, Chris. Ich frage dich demnächst immer, ob du es verstanden hast. Hast du das verstanden? Was jetzt? Ja, ihr müsst das ab und zu mal fragen. Ich bin nach dem Stand-Up-Teil machen viele Leute aus, Chris. Bei welcher Sendung denn? Bei TV Total. Jetzt, Stefan Raab. Aktuell. Auf wir sind doch bei der Sesamstraße. Was denn los mit euch? Ach, Herr von Bödefeld, da kommt's wieder durch. Ja, ich finde halt, die Interviews sind auch wirklich schlecht geführt, weil er manchmal, man hatte halt dieses Gefühl, da sitzen Leute vor ihm. Ja, er weiß gar nicht, wer da sitzt. Ja, genau, so. Weiß er auch nicht. Nee. Da bin ich mir sicher, dass er das nicht weiß. Ja, also ich hatte damals, da war ich... kommt meine ganze Vita hier. Da war ich bei Anna und die Liebe und Janett Biedermann war bei ihm zu Gast und ich habe danach mit ihr gesprochen, meinte, ey, sag mal, der wusste ja gar nichts, worum es geht, so, was du ihm da erzählen wolltest. Und dann meinte sie, nee, das ist nur seine Art, der weiß eigentlich immer alles und das ist halt so seine Art, das so zu verkaufen. Bin ich mir aber gar nicht sicher. Also es ist ja mittlerweile so, bei seinem, in Anführungszeichen, Stand-Up-Teil am Anfang der Show, es ist ja auch nur noch von der Karte abgelesen. Ne? Das war also, aber schon immer so. Genau, ja, aber du merkst halt immer mehr, dass er das sieht und denkt, also wie oft hat er dadurch Timing von einem Witz verhauen, weil er erst selbst noch lesen musste. Also ich habe so das Gefühl, der sagt sich das, ey, ich mache das jetzt so lange, Mann, Freunde, ey, ich habe andere Sachen zu tun, ich gehe jetzt hier in die Sendung, ich mache das schon. Der Cousin von einem Freund von mir ist der Typ, der dieses Schild hochhält am Anfang. Damit echt? Damit die ablesen können, die Zuschauer. Und da habe ich auch, ich war einmal bei TV Total live. Geil. Hä? Worauf war denn deine Reaktion, Herr Geil? Ach so, denn dass du damals zu Gast warst. Da wollte ich immer mal hin, aber war da nie bei TV Total. Vom Gefühl her hatte ich den Satz noch nicht mal richtig angefangen und du sagst schon, ach geil, weil da lebst du in der Zukunft, weißt du, was ich sagen werde? Chris, wie, du hast mit ihm geredet auf der Couch oder warst du im Publikum? Ja, nee, das ist wirklich, das traue ich bis heute hinterher. Ne? Also, ganz kurz, zum Start von Hand aufs Herz waren meine Kollegin Vanessa Jung und Olli Petzokat sind zu ihm eingeladen worden und waren bei ihm auf dem Sofa. So, damals war ja noch so der Plan, okay, Christopher spielt da mit, ist so am Anfang der Love Interest von der Lehrerin, also es geht ja um eine Lehrerin, die eine Affäre mit einem Schüler hat. Letztendlich wird aber ein anderer männlicher Darsteller der Hauptdarsteller, weil die wollten dann Lehrer mit Lehrer zusammenführen. Dankbarerweise, und das meine ich wirklich so von Herzen, ist es dann so gekommen, dass man meine Rolle immer größer geschrieben hat und dann Gott sei Dank die Fans wollten, dass Ben und Bea, also meine und ihre Rolle, zusammenkommen. Und ja, das hat man am Anfang nicht gewusst, deswegen hat man mich nicht zu TV Total geschickt, sondern Olli Petzokat, der natürlich um einiges bekannter war und wahrscheinlich immer noch ist als ich. Aber da traue ich immer noch hinterher, weil ich so gehofft habe, irgendwann da mal zu sitzen und jetzt ist die Chance vorbei. Naja, das Jahr ist noch nicht um. Naja, aber ich war deswegen einmal als Zuschauer da, als ich noch in Köln gewohnt habe. Und am Anfang, du hast keine Sitzplätze, sondern du kommst da rein und wirst von so einem Zuweiser eingeteilt, wo du hingehen sollst. Und ich wusste halt vorher, wo sitzt der Mensch, der dieses doofe Schild vorlesen muss. Guckt mich die Zuweiserin an und sagt, ja, du und deine Begleitung, ihr sitzt dann da vorne. Ich guck meine Ex-Freundin damals an und sage, ich setze mich da nicht hin. Ich lese dieses Ding nicht vor. Und habe ich mit ihr diskutiert, habe gesagt, möchte da nicht sitzen. Naja, doch, aber das, wir richten das so ein nach Klamotten und so. Und ich sage, ich setze mich da nicht hin. Ich wollte mich da nicht hinsetzen. Ich saß dann Gott sei Dank woanders. Doch, du Diva. Hättest du ja ruhig mal machen können. Ich habe mich nicht getraut. Ich war. Sie hätten doch eh die Frau lesen lassen. Aber ich hab mich wirklich nicht getraut. Ich wollte da nicht sitzen. Auch wenn es vielleicht gar nicht der Platz gewesen wäre, aber es war der eigentlich. Ich habe mich nicht getraut. Warst du unkonzentriert? Hatte deine Begleitung einen Leopardenrock an? Nein, das war eine andere. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich da hingegangen wäre und die hätte mich da hingesetzt, damit ich vorlesen kann, hätte ich nicht gemacht. Ja, siehste, ja. Auf keinen Fall, hätte ich nie gemacht. Das wäre mir echt unangenehm gewesen. Alles so mit Sprechen ist ja nicht so unseres. Nee, eben. Aber ist so krass. Ich hätte es gemacht. Du hättest es wirklich gemacht, das stimmt ja, wohl. Aber bei dir wäre das Intro ja dann 40 Minuten gewesen. Hallo und herzlich willkommen zu TV Total. Ich glaube, Andreas hätte es sogar reingerufen, wenn er nicht an dem Platz gesessen hätte. Wenn einer anfängt zu lesen, los. Hätte er einfach hinter ihr das dann mitgelesen laut. Ja, aber ich war zu den Weihnachtszeiten da und die produzieren ja am Tag irgendwie, glaube ich, also manchmal zwei, manchmal drei Folgen, glaube ich, ist ja auch egal. Jedenfalls war ich am 12. Dezember da, ich habe am 14. Dezember Geburtstag, habe während der Sendung gemerkt, ach, wir nehmen gerade die Folge vom 14. Dezember auf. Und zu Weihnachten hat er ja immer diese Türchen, wo einer aus dem Publikum irgendwas gewinnt. Und er hat dann gesagt, ja, er macht bei TV Total, zumindest seinerzeit, hat er das Warm-up noch selbst gemacht. Habe ich mich sehr gefreut, dass er wirklich vorher rauskam und mit uns allen so ein bisschen erzählt hat und was erzählt hat. Und dann hieß es, ja, in der Live-Sendung, ja, wir haben heute wieder das Türchen. Heute ist der 14. Dezember. Wer will denn machen? Und auch da habe ich mich nicht getraut, wo ich im Nachhinein gesagt habe, Mann, ey, warum bist du nicht einfach von deinem Platz aufgesprungen, hast geschrien, heute ist mein Geburtstag, auch wenn es ja gar nicht war, aber es sollte ja so sein. Ja. Aber ich habe mich nicht getraut. In solchen Sachen bin ich einfach viel zu feige. Und konnte man da was gewinnen hinter dem Türchen? Ja, klar. Also, was gab's? Was gab's dann? Das Lustige ist, sie hat das Türchen aufgemacht und da war ein kleiner Spielzeugelefant. Und er hat gesagt, naja, du kriegst ja nicht das Spielzeugelefant, sondern kam ein richtiger Elefant rein und er hat ihr verkauft, als hätte sie den richtigen Elefanten gewonnen. Letztendlich hat sie aber, glaube ich, einen riesengroßen Flachbildschirmfernseher gewonnen. Oh. Ja, klar, der haut ja immer zu Weihnachten haut er immer so krasse Preise raus, auch Weltreisen und sowas. Und ich habe mich, aber ich bin in solchen Momenten einfach zu feige, ne? Da fehlen mir dann die Eier, obwohl ich sehr große und schöne Eier. Oh, scheiße, das schneide ich raus. Nein, das muss drin bleiben. Chris. Okay, es bleibt drin, ja. Okay. Sehr schön. Aber am Anfang, als es damals nur rauskam, habt ihr es da geguckt? Ja, auf jeden Fall. Es war ein fester Termin. Ja, also das kam ja montags 22.15 Uhr, oder? Ja, würde ich sagen. Hätte ich auch so gesagt. Ja. Und ja, da, die Zeit ging so krass schnell vorbei, während man das geguckt hat. Man dachte sich so, oh Gott, ey, nein, jetzt gibt's keine, die ganzen Clips, die am Anfang immer drin waren aus den ganzen Talkshows und sowas, ja. Das war krass. Dann hat er die Leute da immer eingeladen mit dem Rap der Woche und sowas. Also, das hat richtig gebockt. Das hat richtig Spaß gemacht. War das damals länger als eine Stunde am Anfang? Nee, ich glaube, es war eine Stunde. Okay. Aber es waren drei Gäste da, oder? Und dann wurde ja immer der Rap der Woche unter denen verteilt. Ich vom Gefühl her würde ich auch sagen, eine Stunde, aber alleine da ist, habt ihr gerade wieder was angesprochen, was es ja heutzutage auch nicht mehr gibt, den Rap der Woche, ne? Ja, war so lustig. So grandios. Unvergessen, wir haben es ja in der 2000er Folge schon angesprochen, da reden wir auch kurz über TV Total. Echt? Ich erinnere mich gar nicht mehr. Naja, du hast dir nur den Pokémon-Teil gemerkt, wo wir so lange über die Pokémon sprechen. Das ist nicht schon wieder Pokémon. Ey, ja. Wirklich, aber das ist nur meine Lieblingsserie. Ich will darüber erzählen. Wir können nicht immer darüber nur über Pokémon reden. Nee, Pikachu doch, hier, Pikachu da, jedes Endstation Mal. Pokémon. Ja, ich finde das gut so. Ja, okay, dann halt beim nächsten Mal vielleicht wieder. Lassen wir heute mal weg, ausnahmsweise. Na gut, danke. Ja, also Birgi fand ich halt einfach mal. Das war so für mich so eine der ersten Riesensachen. Ich fand das so lustig. Grandios. Soll ich es kurz erklären für die Leute, die es nicht kennen? Also es gab eine Kalgonit-Werbung, ne? Und da gibt's ja immer so ein, war ja eigentlich wirklich Waschmaschinenreparateur oder so? Bestimmt. Wahrscheinlich. Da steht dann jedenfalls einer und erklärt den Zuschauern in der Werbung, warum sie Kalgonit benutzen müssen, weil die arme Frau, beziehungsweise die Waschmaschine der arme Frau hat Lochfraß. Der böse Kalk hat sich durch die Hitzstäbe der Waschmaschine oder so gefressen. Und Dieter Bürgi erzählt es halt. Ich weiß gar nicht mehr, was an der Werbung so besonders war, aber jedenfalls hat sich Stefan Raab auf Dieter Bürgi so festgeschossen, dass er ihn unbedingt bei sich in der Show haben wollte. Hat immer gesagt, okay, wir versuchen Dieter Bürgi hier in die Show zu kriegen, und der hat immer gesagt, nein, ich komme nicht. Und hat sogar irgendwie an der Stelle gesagt, okay, wenn ich 20.000 D-Mark kriege, komme ich. Und Raab dann aber gesagt, nö, das ist mir nicht wert. Und dann hat Raab wirklich über Wochen in jeder Show versucht, Dieter Bürgi in die Show zu kriegen. Und das Highlight für mich war, gab damals so eine Band, die dritte Generation hießen die, glaube ich, ne? Ja. Und das Lied hieß Vater, kann das sein? Ja, Vater, du warst nie für mich da. Und das war, glaube ich, ein Riesenhit in Deutschland. Und zu diesem Lied gibt's auch bei YouTube, einfach mal googeln, Stefan Raab, Dieter Bürgi, hat er ein eigenes Video gedreht mit einem Text drüber. Ich hatte bösen Lochfraß und du warst nicht da. Bürgi, du warst nie für mich da. Und am Ende sagt er, bitte Bürgi, komm doch in meine Sendung. Und er wollte diesen Typen unbedingt in seine Sendung kriegen. In der nächsten Show hat er den Gospelchor eingeladen, wo er über Dieter Bürgi singt. Und so eine Highlight. So, und du hast wirklich da jede Woche dich drauf gefreut und gesagt, das kommt der heute, kriegt er ihn in die Sendung. Er hat ihn gekriegt. Und dann hat er natürlich das so, ja, das mit den 20.000, das war ja nur ein Scherz und ja, so. Ne? Genau, es war halt terminlich schwierig. Ne? Naja, das war. Er wird die 20.000 gekriegt haben, der dreckige Bürgi. Ich bin mir nicht mal so sicher. Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube, der Druck war so groß. Ja, hat er nicht sogar erwähnt, dass er was spendet? Wer jetzt? Bürgi. Dass Echt? Er dann meinte, ja, von dem Geld jetzt, da spende ich auch einen Teil, das ich hier kriege oder so. Irgendwie, also er hat versucht, sich noch ein bisschen rauszuwinden. Ja, das waren halt am Anfang diese Sachen, so man wusste immer nicht, was passiert, aber es war so ein bisschen aufeinander aufgebaut, man war gespannt, was passiert diesmal, und ich fand das immer ganz, ganz, ganz, ganz toll und auch Riesenquotenerfolg gewesen. Ja. Damals bis zu 23% in der Zielgruppe, über 3 Millionen Heftig. Zuschauer, heute Heftig. Halt ein bisschen über 10 und halt nur noch so unter 1 Million Zuschauer. Ja, es war was ganz, ganz Großes, ganz Neues, und da die Rabigramme, weißt du, die er auch nicht mehr macht, wo er mit seiner kleinen Ukulele zu den ganzen Stars gegangen ist. Die hatte er schon bei Viva immer, die Ukulele. Ich meine, ich glaube, alleine die kleine Ukulele spielen zu können, muss schon zeigen, okay, krasser Musiker, ne? Weil ja, das ist, glaube ich, wie immer alle gucken, ne? Immer so die Stars aus Amerika, wenn er dann auf einmal anfängt auf der Ukulele. Die sind total begeistert davon, dass er das mit der Ukulele so hinkriegt. Ja. Und dann geht er zu Will Smith und singt ihm Rabigramm. Oder unglaublich geiles Rabigramm, wie Will Smith dazu auch abgeht, mit der Kopfbewegung von Man in Black. Genau, zu den Klitschkos, das ist auch so super. Bei den Klitschkos singt er zum Beispiel, ich bin zwar nur ein kleiner Wicht, aber ich bin schön und ihr seid, jetzt habe ich den Text vergessen. Sagt er. Das war bei Wetten, das? Genau, ja, bei Wetten, das war das, ja. Und dann immer die Leute begrüßt mit, ja, hallo liebe ProSieben-Zuschauer. Ja, genau, das hat er. Er hat auch Heiner Bremer, das lohnt sich total bei YouTube zu gucken. Heiner Bremer wollte er ein Rabigramm, der Nachtjournal-Moderator von RTL wollte er ein Rabigramm bringen. Und er hat immer Termine gekriegt, und dann waren natürlich immer RTL-Kameras, und er hat dann von dem Mikrofon das RTL-Logo runtergezogen und hat in die RTL-Kamera gesagt, ihr seid ein Dreckssender, ihr seid Laien-Journalisten, ihr könnt das alle nicht. Und er konnte das Rabigramm nie singen, weil er immer gesagt hat, nee, wenn ich das jetzt singe, dann wird es bei RTL ausgestrahlt und das will ich nicht. Und dann lauert er ihm irgendwann nachts auf dem Parkplatz auf und im Auto und er singt ihm das Rabigramm. Der hat sich da an die Tür festgekettet, ne? Und meinte, ich mache einen Hungerstreik, und hat dann so ein Sandwich aus seiner Jacke gezogen und gegessen. Genau. Ja, Hungerstreik. Oder er hat ein Rabigramm für Brisco Schneider gesungen. Ja, kennt ihr noch Brisco Schneider? Na klar. Erzähl doch mal, wer ist denn Brisco Schneider, Sven? Andreas, wer ist das denn? Brisco Schneider ist eine fiktive Figur aus der Wochenshow, gespielt von Bastian Pastewka. Sehr schön, sehr, sehr schön. Wochenshow war ja damals auch so ein Riesenhighlight, und Bastian Pastewka, glaube ich, in seiner Paraderolle, Brisco Schneider, der leicht schwule Sextalker, ne? der so eine Sextalkshow hatte. Ja. Und Raab übergibt halt dieser fiktiven Person ein Rabigramm, und das in der Aufzeichnung von der Wochenschau, und alle wussten, dass er kommt, nur Bastian Pastewka halt selbst nicht, und deswegen ist dieses Rabigramm so grandios, weil du merkst, wie Bastian Pastewka sich so zusammenreißen muss, nicht aus der Rolle zu fallen. Genau, und nicht out of character reden, und dann halt, also wie er aber immer anfangen muss zu lachen, und das ist so ganz herzlich, deshalb, ich finde ja Bastian Pastewka einen ganz, ganz, ganz großen im deutschen Fernsehen, ein Riesenfan von, und ich finde das einfach so toll, so menschlich, die Reaktion, wie er halt fast anfängt zu lachen vor Weinen. zu Weinen vor Lachen, so rum. Und Brisco Schneider hat ja immer seine Zuschauer begrüßt mit Hallo, liebe Liebenden. Und Raab sagt dann Hallo, liebe ProSieben-Zuschauer. Das fand ich auch ganz großartig. So, weißt du? Und am Ende halt mit dem Popo offen hinten. Ja, die Hose, ne? Diese Schnellfickerhose. Also Ravigramm war mein liebstes Ravigramm ist das mit Dieter Bohlen. Kennt ihr das? Wo Dieter Bohlen ihn einfach mal ewig nicht zu Wort kommt. Stefan, sieht gut aus, seitdem er so viel Geld verdient, das zugenommen war und ihn einfach immer nicht zu Wort kommen lässt. Aber ich finde das so unsympathisch von Bohlen in dem Moment, weil er ihm einfach die Show stehlen will. Du merkst richtig, wie er dreht den Spieß um und das finde ich halt richtig genial. Einfach mal genauso das, was Raab immer macht und auch man merkt, dass Raab davon dann irgendwann angepisst ist. So. Ja, total. Du merkst total, dass Raab angepisst ist. Aber das finde ich halt scheiße, weil es gibt auch so eine Leute, wenn er ein Ravigramm macht und er singt da und dann quatschen eben die Leute, die das Ravigramm kriegen, rein. Und dann denke ich immer, jetzt mach doch nicht das Ravigramm kaputt. Hör dir das doch an. Das ist doch eine Ehre, dass du hier gerade so ein Ding kriegst, weißt du? Naja, eine Ehre. Also komm, ey. Also er hat da die... Also du, Sven sagt es gerade, 3 Millionen Zuschauer jeden Montag. Ne? Also wenn du da bei Raab bist und das war ja nicht, dass er sich so krass... Also das ist er singt ein Lied, wo er dich ein bisschen verarscht. Also da hätte ich egomäßig so gar kein Problem mit. Ne? Er macht dich ja nicht wirklich fertig in dem Moment. Ja, aber guck mal zum Beispiel das für Heiner Bremer. Ne? Der hat, also dass der Typ eine Schlaftablette ist, ist ja klar so. Aber der hat sich halt übertrieben immer lustig über den gemacht, über seine Sprache, ja, über seinen Verhaps Hasblau und sowas. Dass der dann sich das noch gegeben hat. Ich habe das auch gesehen mit dem, dass er dann noch auf dem Parkplatz, und der war ja noch relativ sympathisch. Aber der quatscht ihm auch so ein bisschen rein, so, ne, der Heiner Bremer. Ja, okay. Weißt du, da finde ich, da muss man dann unterscheiden zwischen den einzelnen Fällen. Wenn das ein Mensch ist, wo man sagt, ey, lass den armen Menschen in Ruhe, dann bin ich auch voll gegen Raab. Also habe ich schon ganz oft so gesagt, dass ich denke, ey, jetzt geht er zu weit. Das finde ich nicht cool. Aber ein Dieter Bohlen, ja, also der kann gar nicht oft genug verbal in die Fresse kriegen, finde ich. Ja, also, ja, klar. Was ich aber übel fand, der soll ja auch immer nicht so nett zu seinen Mitarbeitern gewesen sein, Rudi Carrell. Das Ravigramm für ihn? Habe ich gelesen. Das ist, war das vielleicht sogar das erste, weil er sagt ja, ne, in der Ehre von das Rudigramm, das Rudi Carrell damals immer gesungen hat, ein Ravigramm. Ja, okay. Und er singt dann zu ihm halt so, die hat dieselben Zoten seit so vielen Jahren und dann, wann wirst du endlich wieder witzig? Witzig, wie du es früher schon nicht warst. ja, und es war schon so. Mann, also es war ja auch eine Größe, Rudi Carrell. Und dann dahin zu gehen halt, dann, weißt du, bist da ein paar Jährchen im Showbusiness und natürlich wird sich an den Großen immer hochziehen. Ja, klar. Rudi Carrell hat aber auch mal über Raab gesagt, wo ich sagen muss, der wusste schon im Prinzip, wohin Raab geht und wie man den einzuschätzen hat, den Raab. Er hat kritisiert an Raab, dass Raab nie selber, also jetzt ausgenommen von diesem Raabigramm, aber sich nie selber einen Witz kreiert oder eine lustige Sache kreiert, sondern immer auf Kosten anderer Witze macht. Ja. Und nie selber, zum Beispiel so Rudi Carrell, die Witze oder der Humor war ja so, der hat eine Geschichte, irgendwie einen Sketch erfunden oder irgendwie sowas, ja. Aber das hat Raab halt irgendwie nie gemacht. Er hat immer auf Kosten jemand anderes. Und was ich bei Raab halt auch wirklich nicht mag, ist, dass sobald es auf seine Kosten irgendein Witz ansatzweise passieren könnte, das bricht er immer sofort ab. Das will er gar nicht hören. Also ich finde, Raab ist ein Mensch, der nicht über sich selber lachen kann. Das stimmt. Gar nicht. Und er kann austeilen, er kann aber kein bisschen einstecken. Ja, gar nicht einstecken. Also so absolut nicht. Und ich finde sowas ja, also meine persönliche Meinung ist, ich finde es total sympathisch, auch wenn jemand über sich selber lachen kann, so wie ich über mich lachen kann, wenn irgendwas ist oder sowas. Also das ist einfach, deswegen finde ich mich selber auch sympathisch, ja. Ja, aber nee, schön, dass wenigstens du über dich lachen kannst. Das freut mich sehr. Ja. Nee, aber im Prinzip, ich finde, das ist auch ein Zeichen von Größe, wenn man über sich selber lachen kann und nicht alles so ernst nimmt, ja. Ja. Und das ist bei ihm halt gar nicht. Also der ist immer total, das bricht ja mal dann sofort ab und dann merkst du auch so, wenn es dann nicht so nach seiner Sache läuft in einem Interview oder so, dann bricht er das sofort ab. Aber zu dem Ravigramms mit Will Smith zum Beispiel, da fand ich ja auch geil, ich hab's nicht mehr ganz so im Kopf, aber da war ja auch so, dass anscheinend der Manager von Will Smith oder der Pressemensch dann hinter der Kamera schon gewunken hat, jetzt ufert's langsam aus, hör bitte auf, mit ihm da die Witze zu machen. Und dass dann Will Smith dann so auch sagt, so, nee, mir macht's gerade Bock, so, ich mache jetzt einfach weiter, egal was mein Management dazu sagt, so, weil er einfach Bock drauf hatte, das hat's auch ausgemacht. So, du dachtest dann so, krass, die Hollywood-Stars sind mit ihm auf einer Wellenlänge irgendwie so. Das hat richtig Spaß gemacht, dazu zu gucken. So, du hast nicht gedacht, dass es das irgendwie gescriptet ist oder abgesprochen, so, die hatten einfach Bock darauf. Ja, davon das Rabigramm für Britney Spears? Nee, für Britney Spears kenne ich nicht, aber für Kylie Minogue. War ja, zum Beispiel so, da ist auch so, da hat er ihr ja ein paar deutsche Wörter dabei gebracht, so mit diesem Kölner Dialekt, so, und dieses lecker Mädchen oder jo dat und sowas, ne. Das sind halt auch Sachen, die benutze ich teilweise noch so in meinem täglichen Sprachgebrauch. Jo dat oder so, oder lecker Mädchen, das ist einfach. Die fuhr voll auf ihn ab, die fand das total cool. Hast du richtig gemerkt. Ne? Ja. Aber wie du schon sagst, Will Smith, muss ich auch sagen, sehr sympathischer Typ, so vom Eindruck her. Und davon lebt halt auch das Video. Du merkst halt, die haben echt Spaß zusammen. Ja, und das, die kannst du, ohne Scheiß, ich habe mir die gestern Abend angeguckt und man ist voll wieder drin und man lacht und das ist eine sympathische Energie, die darüber kommt. Und das hat ihn so ausgemacht, so für mich, dass wenn er was selbst gemacht hat, und das war richtig richtig energetisch und richtig lustig, und das kannten auch die Hollywood-Stars nicht, dass da einer mit einer Ukulele und dann halt, der konnte ja auch das singen, ne? Er fängt ja an einer Stelle an und singt Here comes the man in black, und Will Smith guckt ihn an und denkt, wow, Alter, krass, du triffst wirklich die hohen Töne, ne? Wie er auch zu ihm sagt, so, ja, du fängst ja deine Songs immer mit ha, ha, ha, ha. Und Will Smith muss lachen, ja, genau. Ja, das fand ich auch super. Wo wir bei Will Smith sind, muss ich ganz kurz mein Highlight von TV Total aller Zeiten sagen. Und zwar ist es der Besuch von Eminem. Und Stefan Raab sagt zu ihm, und auch relativ spontan, sagt, hey, pass auf, ich würde gerne deutschen Schlager singen, Zucker im Café heißt der, und du freestylst da mal drüber. Und Eminem guckt irgendwie so ein bisschen, man merkt aber, okay, habe ich Bock drauf. Und dann spielt Raab mit seiner Band Zucker im Café und Eminem freestylt da drüber. Und das ist, guckt, ihr kennt es wahrscheinlich nicht, für alle, die es hören, und auch ihr beide, guckt euch das an. Stefan Raab mit Eminem, Zucker im Café. Das ist das Geilste, was ihr jemals gesehen habt. Eminem hat so viel Spaß, Raab hat so viel Spaß, die jammen zusammen, das ist richtig, richtig geil. Das habe ich mir mit einem Kumpel, lieben Gruß an Stefan an dieser Stelle, immer angehört, bevor wir feiern gegangen sind. Und es ist so grandios, das müsst ihr euch angucken. Und irgendwie 2 Wochen später war Jay-Z bei ihm da und Raab hat nochmal das Gleiche versucht und es ging voll in die Hose. Jay-Z war da so, yeah, we can do it. Und Raab spielt dann und zählt ein und Jay-Z immer, Und Raab nach 3 Takten sagt Raab zu ihm, okay, now it's your turn. Und Jay-Z guckt ihn an, sagt ihm dann im Prinzip so, ey, pass auf, wenn ich das jetzt hier machen soll, ja, dann mache ich mein Timing. Und Jay-Z fängt dann an, one, two, three, four. Und du denkst, Alter, ist das schlecht. Und Eminem ist so grandios. Guckt euch das an, es lohnt sich. Krass. Ich fand die musikalischen Gäste immer, also mit Shaggy, erinnert ihr euch noch daran, dieses It Wasn't Me? In dem Lied geht's ja darum, ne, dass ein Mann erwischt wird von seiner Frau, wie er mit einer anderen gefickt hat und was hat er gemacht? Liebe gemacht hat. Oh. Naja, aber ich glaube, das ist kein Liebe machen, was der da besingt, um ehrlich zu sein. Na, jedenfalls, und weil es ist ja englischer Text, da wissen ja viele gar nicht, was es bedeutet oftmals, und deshalb hat Stefan Raab dann immer Schilder hochgehalten, halt I had her on the counter, und dann hält er halt das passende Schild dazu, ich hatte sie in, also I had her in the shower, dann hält er das Bild von der Küche, von einer Dusche hoch, wie jemand da halt Sex hat und sowas, und das fand ich echt super lustig, und die haben ja auch immer live gespielt bei ihm. Ja, das fand also, ich halt, immer mit, genau. mit der Band. Ja. Ja. Sonst erinnere ich mich noch an Dido, die schon auf dem Weg hin war und dann aber gesagt hat, nee, wenn ich live singen muss, dann nicht. Oh, ernsthaft? Ja, und dann hat Raab gesagt, gut, dann komm nicht. Und dann hat er sich hingesetzt, hat eine Perücke wie sie aufgesetzt und hat halt dieses White Flag, ne, heißt es, oder? Ja. Ja, gesungen, genau. Krass. Wie krass. Ja. Also mein absoluter Lieblingsmoment von also klar, diese ganzen Highlights liebe ich sehr, aber wo man... Also mir fehlt ja immer bei Raab so ab und zu dieses Menschliche, so, weil man über sein Privatleben halt nichts weiß und er ist ein bisschen unnahbar. Und deswegen finde ich so Sachen, wo man das Gefühl hat, dass er so ein bisschen ausbricht und er selbst ist, so, finde ich immer ganz gut. Und mir gefällt halt das Interview mit Dwayne The Rock Johnson halt ganz gut. Der war gestern, da um irgendeine... Gestern überlegt, ob ich es mir angucke, habe ich aber nicht gemacht. Erzähl mal. Der war gestern da gewesen, übrigens. Wow. Und, Nee, und als der da gewesen war, hat er irgendwie einen Film promotet, das ist ja immer so. Und ich glaube, seinen ersten Actionfilm. Und hat dann auch darüber geredet, dass Arnold Schwarzenegger am Set war. Und dann fragt Raab ihn so, ja, und hast du mit Arnold geredet? Und dann macht The Rock halt Arnold Schwarzenegger nach und sagt so, ja, also wie halt Arnold Schwarzenegger redet, kann ich jetzt nicht. Ne? Und da fängt auf einmal Raab richtig übertrieben an zu lachen. Ne? Er sagt, oh Mann, und dann merkt er, dass er das geil findet und das Publikum lacht. Und dann spricht er so ein bisschen leiser mit The Rock und sagt zu ihm so, ja, keep talking like Arnold und so. Und The Rock macht's halt wirklich weiter und auch noch richtig gut und richtig geil. Und ich würde sagen, da fallen Raab fast die Zähne raus, so krass, wie er das Maul aufreißt, um zu lachen. Ja, also er lacht da so krass und ihm gefällt es so gut. Wie bitte? Der hat eh so eine ansteckende Lache. Ja, so eine gehässige. Ja, aber er lacht, er muss so krass lachen. Also er packt sich so krass weg und da merkst du irgendwie so, der hat schon Humor, also der findet das schon lustig. So, das ist so ein sympathische, also wie er da ausbricht aus seiner Coolness und dieses alles im Dings haben, also das ist so hammermäßig geil. Wahrscheinlich, weil er das einfach richtig gut findet, wie The Rock Schwarzenegger nachmacht. Kann man sich auch bei YouTube angucken, The Rock und Stefan Raab, richtig gut. Richtig gutes Interview. Und das sind alles so eine Momente, wo die wir rausgesucht haben, wo Raab selbst Spaß hat, wo er noch cool war, wo er noch richtig Bock hatte, wo das noch nicht Routine für ihn war. Ja. Ne? Es gibt zum Beispiel, weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, und zwar hat Dieter Bohlen ja ein Buch rausgebracht und hat selbst das Hörbuch zu seinem Buch eingelesen. Und dann hat Raab da eine eigene Rubrik daraus gemacht, die hieß bei Anruf Bohlen. Und zwar hat er die großartig. Ganz grandios, ich habe es damals gefeiert und auch gestern wieder bei der Vorbereitung. Da hat Raab die einzelnen Sätze von Dieter Bohlen auf seinem Keyboard digitalisiert. Ich weiß es nicht. genau. Ja, hier ist Dieter Bohlen und so. Und er musste halt einfach nur eine Taste drücken und dann hat halt Dieter Bohlen gesprochen. Und damit hat er dann Leute angerufen, beispielsweise von der Deutschen Bank jemanden oder von der BMG, der Plattenfirma. Und die Leute denken immer wirklich, sie reden mit Dieter Bohlen nur, weil er Keyboard-Tasten drückt. Und es gibt so viele geile Momente, dass er mit irgendeinem Empfang von der BMG spricht und sagt dann am Ende so, wenn er sagt, ja, Herr Bohlen, gut, dann weiß ich jetzt auch nicht, wie ich Ihnen jetzt helfen kann. Und dann sagt Dieter Bohlen, ich kann ihn leider nicht nachmachen. Ja, wenn das jetzt heißt, dass ich nicht mit deiner Tochter schlafen darf, habe ich längst. Und weil das in seinem Buch so drin ist und der Mann am Empfang weiß gar nicht, was er sagen soll und sagt, er reagiert ganz komisch oder er ruft bei der Deutschen Bank an und sagt, ich habe da ein Geschäft. Du investierst 100 Euro und 10 Tage später hast du 110.000 Euro. Bist du dabei? Und er sagt, naja, Bohlen, da glaube ich ja, das ist nicht so das Richtige. Naja, denn nicht. Tschüss, du Betrüger. Das ist so lustig. Aber ich fand noch besser den Anruf bei diesem Friseur. Ja, den weiß ich nicht. Den ruft er halt auch an, dass sie zu dem durchstellen und der war angepisst, weil Bohlen da in seinem Buch halt was über ihn wohl geschrieben hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dieser Friseur rastet richtig aus im Laufe. So, ja, Dieter, was willst du denn? Bist du unter Drogen? Was willst du denn? Und dann sagt er, drückt er zur Taste, ich such doch nur Freunde. Ja, du hast doch genug falsche Freunde. Und ich weiß überhaupt nicht. Und irgendwann legt er halt einfach stocksauer auf. Es gab keinen Moment, wo er mal dachte, ja, das könnte vielleicht nicht Bohlen sein. Ja, das ist ganz groß. Das ist so lustig. So grandios. Weißt du, das ist halt auch eine geile Idee, einfach so. Und da gibt es auch den Moment, kennt ihr das von Maxi Beaver? Ja. Das ist eigentlich ein Maxi Beaver. DJ Maxi Beaver in the house, check it out, ja. Und zwar, Andi, kennst du es? Ja, klar. Okay. Es ist so geil, das ist Maxi. Ich habe gerade versucht, darüber nachzudenken, was sie da so sagt. Sie läuft da so komisch von der Wand weg und redet dabei so, aber wirklich auf so einem Beat, ne? Genau, ja, total. Maxi, so voll im Schwung. Maxi Beaver ist so die Wetterfee von RTL und sagt dann halt so, ja, das ist dein Stiefmütterchen, gehen Sie raus, machen Sie sich einen schönen Tag, vielleicht Eis essen im Freien oder Frühjahrsputz. Ja, genau. Und Raab sagt, sag mal, ich habe mir das dreimal angehört, und sie sagt das so in so einem Rhythmus und da habe ich mir was gemacht und dann projiziert sich Stefan Raab in das Video als DJ an die Seite und macht so einen Hip-Hop-Beat runter und er sagt, vielleicht Eis essen im Freien oder Frühjahrsputz, gehen Sie hinaus, es wird der schönste Tag der Woche. Ja, Maxi Beaver in the house, check it out. Ja, es ist so geil. Es ist, also auch Leute, auch wenn ihr das wieder nicht kennt, ihr müsst das googeln. Es ist so grandios. Also er hatte einfach riesen Highlights und ich finde auch an einer Stelle bei TV Total sieht man die Entstehung seines Ehrgeizes für die ganzen Shows. Könnt ihr in etwa erahnen, was ich meine? Nee. Das hat er ganz, ganz oft gemacht Und zwar gab es eine Zeit, wo er das Geländer runtergerutscht ist. Ah, das war großartig. Das fand ich so gut immer. Das hat so einen Spaß gemacht. Und ich war ganz traurig, dass es dann irgendwann nicht mehr gemacht hat. Ja. Mit der Zeit war das, oder? Ja, genau. Genau. Er fing immer an. So, er hatte, da gab es damals noch, die Treppe war noch links von seiner Bühne. Die Bühne konnte sich, glaube ich, noch nicht bewegen. Und da waren dann halt zwei so silberne Geländer. Und er hat dann irgendwann mal angefangen, sich darauf zu setzen und runter zu rutschen, wenn er die Treppe runterkommt. Und das wurde dann immer mehr und die Leute, das hat er an jedem Anfang der Show gemacht und es wurde dann immer mehr, dass er sich selbst immer mit der Zeit schlagen wollte und dann selbst so einen Ticker einlaufen lassen hat, wie schnell er da runterrutscht, wo er dann vorher sich die Beine einölt und die Geländer einölt und er wirklich in jeder Show immer schneller runterrutschen wollte und das war so geil, ne? Das kennen so viele Leute von dem Raab gar nicht und trotzdem sagst du, Andi, und du hast ja vollkommen recht, dass die Kids den heute noch cool finden, obwohl sie die ganzen Highlights eigentlich gar nicht kennen. Ne? Ja, ja. Was ich am Anfang auch immer noch total super fand, waren diese Schilder zum Hochklappen, die er da hatte. Am Anfang hatte er immer an seinem Tisch noch so eine Klappe, an der er ziehen musste, und dann kam so ein riesen Banner hoch. So, mein lieber Respekt. Herr Gesangsverein. Genau, erst Respekt, und dann konnte er noch so eins rausklappen, mein lieber. Und dann nochmal, Herr Gesangsverein. Das fand ich total geil. Oder dann halt, dafür hat er danach ja dann diese fahrende Couch halt dann irgendwann gehabt. Ja. Und ein Freund von mir ist Tonassistent bei TV Total. Und der sieht so ein bisschen aus, den sieht man auch immer bei TV bei Schlag den Raab und sowas und bei diesen ganzen Events, auch Elton, Simon vs. Elton hieß es, glaube ich, ne? Da war er auch bei und so. Und der sieht so ein bisschen aus wie ein kleiner Elton. Und der hat erzählt, dass immer in den Werbepausen, wenn irgendwas am Sender von Raab nicht gut war, dann musste er halt hin und hat dann hinten dran gearbeitet und Raab hat sich dann jedes Mal einen Spaß daraus gemacht, dass er dann angefangen hat, halt den Tisch zu bewegen, halt, dass er so hinterherrennen musste halt hinter dem. Und er meinte, da haben natürlich immer alle übertrieben gelacht im Saal und für ihn war so, ich will doch nur meine Arbeit machen. Ja, fand ich sehr lustig immer. Und überhaupt das Nippelboard darf man nicht unerwähnt lassen. Ja, oh ja, das Nippelboard, das war auch, da gab's so geile Nippel drauf, wa? Fallen euch welche ein, spontan, irgendwelche besonderen? Also generell mag ich Nippel sehr gerne, wo das Mädchen weint und sagt, ich verstehe, ich kann nicht reden. Oh Mensch, bei Sonja war das. Ich finde auch noch super dieses, alle drei zusammen. Oder der eine alle Typ, der die Geschichte erzählt. Ja, und dann waren wir da und dann wollen wir rein. Ja, das geht doch nicht. Ja, das ist Oleg, doch irgendwie, ne? Ja, Oleg. Karin, ne? Karin, also, ich gehe runter. Karin, bitte. Man versteht ihn nicht, aber das geht doch nicht. Also, das ist doch irgendwie, ne? Ja, genau. Ich muss weg. Und hier auch dieses, ich muss weg. Ich muss weg. Das fand ich auch geil. Ich habe immer, richtig lustig fand ich immer diesen Typen, der dieses Lied gesungen hat. Claudia, du bist der einzige Stern für mich im Leben, die mir Leben tut. So geil, ja. Du alte Butterbirne. Und welches von den neueren, was ich da beim Durchschalten mal gesehen habe, was ich ganz lustig fand, ist das von Boris Becker. Kennt ihr das? Nee. Ja, ich bin auch stolz, Deutscher zu bin, sagt er da. Oh Mann. Echt geil. Aber jetzt ist mir noch ein Nippel eingefallen, den ich auch tatsächlich in meinem Leben benutze, ist, also heute bin ich wieder dermaßen auf der Palme, ihr könnt da ausrasten. diese dicke Frau, die das sagt, ich finde sie großartig. Also wenn es einen Menschen gibt, der nicht am Ausrasten ist, dann sie so. Wenn sie so übertrieben gechillt da sitzt und das sagt, und, ihr könnt da ausrasten. Also, alte Butterbirne. Ja, du alte Butterbirne. Oder hier, es gab auch so einen Ruckzuck-Nippel. Komm mir Kuchen rein. Butter. Komm mir Kuchen rein. Käse. Anders. Der Eier. Eier. Wir brauchen Eier. Das ist natürlich auch legendär. Und Freunde der Sonne, ne? Freunde der Sonne. Da muss man aufpassen, was und zu wem man das sagt. Freunde der Sonne. Ja. Super. Ja. Ganz groß. Wasserlaub und Strunz. Ja, und über Maschendrahtzaun haben wir ja auch schon geredet mit Truckstop zusammen. Mhm. Und ich fand halt geil, wie er es damals präsentiert hat. Er hat ja in jeder Woche eine Strophe mehr gezeigt davon. Und da erinnere ich mich gar nicht mehr dran. Nee, er hat immer erst eine Strophe und hat es dann live gespielt und hat dabei auf diesen Buzzer, der vor ihm aufgehauen wurde. Oh, stimmt. Dabei fällt mir ein, den Puller-Alarm, muss man auch noch erwähnen. Puller-Alarm! Er hat dann immer halt diese Strophe live gesungen und dann immer, wenn dieses Maschendrahtzaun, hat er auf den Knopf gedrückt und dann kam halt dieser Einspieler, wie beim Nippelboard. Stimmt, und geil. Das hat, super. Und das hat einen dann, als das Lied dann fertig war, hat man sich auch gefreut und dann hat sich das ja auch einfach mal Platz 1 in Deutschland. Und ja, super. Also es ganz, ganz groß. Was dann aber alles mit der Regine Zindler passiert ist, ist natürlich eieieiei. Ja, das eine ist Lawine über die rübergerollt. Ihre Mutter ist ja, glaube ich, sogar am Stress dann irgendwann gestorben. Oh shit, kurz ehrlich? Danach. Ja, das ist, weißt du, das ist so das Traurige. Wir reden hier über ganz viele lustige Sachen, die du so im Fernsehen mitkriegst, aber dass da Einzelschicksale wirklich drunter leiden, ist schlimm. Hier, Regina Zindler wurde auch Zindler? Ja, ne? Ja. Ja, ja. Wurde auch gefragt, was sie denn dazu sagt, dass er jetzt aufhört. Und dann hat sie gesagt, er hat mir und meiner Familie so viel Leid angetan, es ist mir vollkommen egal, was dieser Mensch in seiner Zukunft macht. Also nach wie vor nicht gut auf ihn zu sprechen. Mit Recht wahrscheinlich, ne? Ja, die musste umziehen und so, weil sie in ihrem Dorf nicht mehr leben konnte, ne? Weil sie was nicht da mehr passiert ist, ne? Das ist ja echt, wie die da hingefahren sind, als ob das irgendein. Ja, aber da muss man dann auch sagen, klar. Kacke von Raab, das so auszuschlachten. Da gibt's ja auch den Fall von Lisa Loch, ne, über die er sich so lustig gemacht hat, die jetzt aber, glaube ich, erfolgreiches Model ist. Also Pornodarstellerin? Ja, nicht ganz, mit dem Namen wahrscheinlich. Jetzt bin ich wie Raab, Entschuldigung. Alte Butterbirne. Ja, dadurch bekannt geworden ist. Aber das ist mies von Raab, keine Frage. Aber fast noch schlimmer von den Menschen, die es machen. Weil, weißt du, das ist ja nicht, Stefan Raab ist da ja nicht hingefahren. Und Stefan Raab hat die ja nicht tyrannisiert. Sondern da sind einfach unfassbar doofe Menschen, die dann da hinfahren. Genauso, auf die Idee würde ich gar nicht kommen. Nein, natürlich nicht, weil man denkt doch darüber nach. Das ist genauso wie nach dem tragischen Unglück da mit Germanwings, dass dann Leute ins Dorf fahren und das Haus der Eltern sehen wollen. Wo ich denke, sag mal, wie dumm kannst du als Mensch denn sein? Also das will einfach nicht in meinen Kopf. Ich verstehe das nicht. Ja, allerdings. Muss man auch mal so Butter bei die Fische sagen. Ja, und hier, die Lisa Loch hat ihn doch damals dann auch verklagt, ne? Und hat ja auch Recht bekommen, hat ja Schmerzensgeld zugeschrieben. Ja, zu Recht. Ey, die war 16 Jahre alt und er sagte, mit dem Namen kann sie ja gut in der Pornoindustrie einen Job finden. So, die war 16, ey, in der Schule und alles. Ja. Mit dem Namen hatte sie wahrscheinlich vorher schon schwer und danach war vorbei. Oh Gott, stell mal vor, ne? Also gerade zu Schulzeiten, da ist ja wie ein Haifischbecken. Und was die damit einem machen können, ist schon. Aber halt, also die hat ihre Doktorarbeit in BWL inzwischen geschrieben und besucht Schulen und hält da Vorträge über Mobbing. Ach gut, guck mal, siehst du? Ja. Also einen Nutzen draus gezogen, mit Recht. Ja, das Beste draus gemacht, ja, vielleicht eher. Oder, genau, so meinte ich das auch. Ich habe nur die falschen Worte gefunden. Ich verstehe schon. Das war, Mann. Ja, das ist so, das verstehe ich auch immer nicht. Das sind wirklich so Sachen, die kannst du ja auch mit einem normalen Menschenverstand nicht nachvollziehen. So, ja. Weil man muss doch einfach sich mal in deren Lage versetzen. Und so viel Empathie sollten ja wohl die Menschen haben, dass ich mir denke, Mensch, wenn du in der Schule aufgrund deines Namens, weil du im Fernsehen erwähnt wurdest, gemobbt wirst, das ist scheiße. So, da gibt's auch nichts schön und lustig zu reden. Das ist scheiße und das ist ein krasser Psychoterror und ich kann so eine Menschen nicht verstehen. Das ist dieselbe Nummer wie dieses Mobbing im Internet, weil sie da alle anonym sind und klar, wenn du Scheiße gebaut hast und wenn du dich einfach im Fernsehen dumm präsentierst, wie es einige im Dschungelcamp getan haben und danach dann immer, weißt du, ne? Ja, klar. Dann muss man halt mit den Leuten und mit den Kommentaren rechnen, dass man sagt, ach hier, bei der einen Show geht's und bei der anderen bist du auf einmal zu jung, weil du da nicht im Luxus lebst, ne? Müssen jetzt keine Namen nennen, aber da ist es dann irgendwie gerechtfertigt, wenn man denkt, naja, bist halt bescheuert, ne? Hast sie halt dumm angestellt, aber für einen Namen kann sie nichts und für eine Aussprache von Maschendrahtzaun kann sie auch nichts. Wollte ich mal sagen, die Leute dazu animieren, jemanden zu mobben. Nicht übertrieben assi zu sein, einfach einfach das Gehirn einschalten. Ja, genau. Ist ja manchmal gar nicht so schwer. Ja. Nee, eigentlich nicht. Genau. Gibt doch eine Statistik dafür, darüber, ne? 9 von 10 finden Mobbing nicht gut. Haben kein Problem mit Mobbing. So rum. Ja, hast du verkackt. Verkackt, scheiße. Sag mal, gästemäßig, gab's irgendwelche anderen Gäste, die euch besonders in Erinnerung geblieben sind? Halt, außer Eminem? Oder wenn die da waren, wo ich gesagt, oh cool, die war beim letzten Mal so cool, die Person, dann schalte ich diesmal wieder ein? Nee, habe ich nicht. Nee? Nö. Ich fand's immer lustig, wenn Anke Engelke bei ihm war. Das fand ich immer echt lustig. Und Christoph Maria Herbst. Christoph Maria Herbst, grandios. Oder? Immer, ja, Stromberg. Also ich fand das immer so lustig, wenn der da war. Und welches Interview ich auch ganz toll fand, von wem wohl? Oliver Rohrbeck. Der war nämlich im Jahr 2010 da. Da war der Bogen zu groß, da kam er nicht drauf. Ey Leute, komm, ey, was soll ich noch tun? Ich arbeite hier mit euch. Und da erfährt man ganz viel über seine Anfänge mit dem Synchron, wie er da halt angefangen hat als kleiner Junge, und es werden auch Videos eingeblendet. Krass, hast du es gesehen jetzt nochmal, oder? Ich hatte es damals gesehen, konnte mich deshalb dran erinnern. Da bin ich beim Durchschalten hängen geblieben halt, weil ich, ey, das ist doch Oliver Rohrbeck. Erkennst du ihn am Aussehen? Dass du Synchronsprecher am Aussehen erkennst. Na doch, also, ja, aber wenige. Also Oliver Rohrbeck. Dann hört's auch schon auf. Hast du eigentlich mittlerweile Post von seinem Anwalt bekommen, dass du ihn bitte nicht mehr erwähnen sollst? Oder ich darf über ihn sprechen, aber nur 50 Meter Abstand halten. Ja, ich verstehe. Ja. Da. Nein, und das ist wirklich cool, diesen kleinen Jungen zu sehen, der schon diese Stimme halt hat, diese Grisou-Stimme, und da redet dann halt. Und also wirklich ganz, ganz, ganz toll. Also, es hat mir sehr gut gefallen. Ja. Jedes Mal, wenn du über Oliver Rohrbeck redest, juckt mein Oliver Rohrbeck-Tattoo. Komisch, ne? Ein Video, das für Andreas und mich sehr, sehr, sehr wichtig, glaube ich, war auch das Video von der arbeitslosen Tussi. Andreas. Ah ja, oh, das war legendär. Da wurde eine Reportage gemacht über Schüler aus bildungsfernen Schichten. Und da wurde sie zum Beispiel gefragt, wie war die Frage nochmal? Welche ganz Fächer sie im Arc? Also, oder ach so, nicht ja, mag. Welche Fächer sie mag, dann waren sie so Geschichte, so, ja. Interessiert mich nicht, was damals war. Ich lebe heute so und mag ich nicht, was die damals gemacht haben, diese Römer. Sie sagt halt so geil, ja, die machen ihr Ding und ich mach mein Ding. Diese Römer. Und dann wird sie halt nach ihrem Job gefragt. Was wäre denn dein Traumberuf? Da sagt sie so, arbeitslos. So richtig den ganzen Tag. Aber während sie das sagt, schließt sie die Augen und träumt es richtig, so wie sie arbeitslos ist und einfach den ganzen Tag. Und dann fällt ihr ein, ach nee, Superstar, Megastar. Megastar möchte ich sein. Und dann sag ich, also, ja, aber Megastar wird man ja auch nicht einfach so, weil dann der Kommentator noch. In welcher Sendung war das denn? Weiß ich nicht, irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Also es war ein TV Total, aber in welcher Sendung die Befragung war, weiß ich nicht. Es war irgendeine Reportage gewesen, ja. Weil das ist ja das Traurige, dass diese ganzen, ich hoffe, ich zerstöre jetzt nicht eure Illusion, aber die ganzen Umfragen für die Wähler und so, die TV Total, alles gescriptet, ne? Ja, das ist gescriptet. Also, naja, nicht richtig gescriptet, ne? Denen wird vorher gesagt, stell dich mal ein bisschen dümmer. Genau. Da gibt's einen ganz tollen Bericht auch bei Fernsehkritik TV, die wir immer wieder erwähnt haben damit. Da gibt's ein Interview mit einem, der da halt verarscht wurde und sich danach dann so von wegen, ey, krasser, das war ja gar nicht so, wie es jetzt dahingestellt wird. Da könnte auch sein, dass er sich dann im nächsten Interview schlauer gemacht hat. Aber du kannst dich ja auch nicht sympathischer machen, Andi. Das geht nicht. Das geht nun wirklich nicht. Also es gibt einfach ein Maximum, was erreicht ist. Und genau. Was du heute übrigens, muss man dich auch mal loben, raushaust, ne? Also ich finde, du bist eloquent, du bist schneller, deine Stimme klingt wohlklingender. Du zeigst heute dein schönstes Kleidchen, finde ich. Ja, da kommt noch sehr viel mehr. Das Maximum ist noch nicht erreicht. Aber wir freuen uns ja. Aber ich habe verstanden. Ja, bitteschön. Weil wenn die Leute vorgestern, in 2 Tagen, in einer Woche in der Vergangenheit unseren Podcast hören, dann freuen sie sich. Das haben übrigens einige Leute aufgenommen, wa? Also jetzt zur Jurassic Park-Folge. Also Zeitangaben werden jetzt irgendwie in unserem Freundeskreis nur noch so gemacht. Ja. Wir sehen uns dann heute, morgen, übermorgen, in 3-4 Tagen und vor 5 Minuten. Du hast, dann. Du hast da definitiv das Highlight. Ja, wir sehen uns vorgestern. Abgeliefert. Ja. Ja. Sonst wen ich noch super fand. Ich habe auch ganz viele Nachrichten gekriegt. Sag mal, warum kriegt Andi denn das mit den Zeitangaben nicht hin? Also du hast da wirklich einen Meilenstein der Podcast-Geschichte hervorgerufen. Die Nachrichten kamen dann von den Leuten, die gesagt haben, aber Chris, hast du da einen Schreibfehler gemacht in deinem Tweet, weil Volume 2, also du hast doch aber noch gar nicht. Von dem vielleicht? Mit dir rede ich nicht mehr. Ja. Erst wieder vorgestern. Dazu fällt mir ein, was? Wer bist du denn? Fand ich auch super. Aber da, er hatte aber auch zu der Zeit perfektes Futter, wa? Ja. Also diese ganzen Trottel in den Talkshows. Der Playboy 51. 51 aus Reinickendorf und wo eine Schwester von einem Freund von uns im Musikvideo mitgespielt hat. Oh, steht in ihrem Lebenslauf bestimmt. Ja, bestimmt. Ja, das war noch Zeit. Background-Tänzer bei Playboy 51. Tschick, tschick. Ja, es war einfach zu krass. Es war so krasses Futter damals. Einfach, du konntest ja... Ja. Der Playboy, ich glaube, war da haben sich Highlight. Solche Highlights auch einfach rauskristallisiert. Heutzutage läuft ja von morgens bis abends nur noch sowas. Ja, ja, das stimmt wohl. Also eigentlich könnte man sagen, dass Berlin Tag und Nacht das, TV das Total von TV Total ist. Oh, ja. Apropos Berlin Tag und Nacht, ey, ich hätte es fast geschafft, Leute. Ich stand neulich bei Kaisers an der Kasse und wer kauft 5 Meter vor mir ein? JJ aus Berlin, also die jetzt aufgehört hat bei Berlin Tag und Nacht, die da als Trijulie ihre Musikkarriere gestartet hat. JJ? Kennt ihr doch, oder? Ja, da klingelt's jetzt aber richtig. Wow, keine Ahnung, ja. Und ey, sie spielt ja in Berlin Tag und Nacht so einen richtigen Vollassi-Braut, ja? Sie spielt! Sven, ja. Hast gehört, sie spielt, das ist gut. Ja, da habe ich mir auch schon überlegt, weil du ja immer so ein bisschen differenzierst zwischen Spielen und sowas. Ob ich sage, sie sind auch Schauspielerin oder du bist Darstellerin oder du machst bei Berlin Tag und Nacht mit. Ja, ich wusste gar nicht, wie ich sie ansprechen soll. Hab's auch nicht gemacht, aber sie war auf jeden Fall da gewesen. JJ ist so eine 1,40 große, voll tätowierte Frau mit Lolo Ferrari Oberweite. Oha. Also fast wie eigentlich alle da. Komisch, dass das wie die gar nicht, also dass uns das gar nicht sagt. Ja, sie hat auf jeden Fall aufgehört. War für mich schwerer Schlag. Das war immer mein Lieblings, war the apple of my eye. Also ich habe immer gerne hingeschaut. Aber sie war mit ihrem, sie konzentriert sich jetzt mehr auf die aufs Privatleben. Ja, habe ich auf Facebook gelesen. Aufs Privatleben? Heißt es, sie setzt sich jetzt zur Ruhe mit dem Geld, das sie verdient hat? Sie hatte einen mattschwarzen BMW mit dem Kennzeichen BJJ. Und dann die Nummer habe ich mir natürlich nicht gemerkt. Aber ihr Freund war ein sympathischer Typ. Also sie ist, würde ich sagen, mal so 1,40. Ja. Und ihr Freund war ein sympathischer Typ, ungefähr 1,90 Meter. Ist eigentlich ein sehr heller Hauttyp, aber war doch schwarz. Vom Solarium, hatte einen Bart, ja, in dem so viele Zickzackmuster reinrasiert waren, dass du dachtest, es ist der Irrgarten von der Königin von England, und hatte einen Adidas Trainingsanzug an, aber nicht irgendeinen, er hatte Camouflage Print. Und so stand sie und sie mit ihrer Louis Vuitton Tasche und dem Louis Vuitton Portemonnaie haben sie dann Sachen bei das ist Kaisers gekauft. High Society. Na, da können wir echt nicht mitreden. Ich kann das nicht fassen. Aber wahrscheinlich hört er unseren Podcast. Das heißt, an dieser Stelle möchte ich mich von dir verabschieden, Andi. Es war schön, dich kennengelernt zu haben. Sollen wir irgendwie deinen Eltern was ausrichten? Oder machst du es voll noch selbst? Ich glaube, wenn ich sie das nächste Mal sehe, glaube ich, quatsch sie an und mache, glaube ich, ein Foto hier für Endstation Podcast. Und wenn Wirklich, muss man. Aber noch cooler fände ich, wenn du ein Foto mit ihm machen würdest. Also er war legendär, so wie du es dir vorstellst, so sah er aus. Es war einfach zu krass. Hat Spaß gemacht. Stark. Vielleicht ja. Wir haben ja für morgen was geplant. Also vor 3 Tagen in einer Woche. Gestern war cool, wa? Treffen wir uns ja abends und machen mal eine kleine Runde durch Berlin und die endet ja normalerweise in einer Diskothek in Berlin, wo die Berlin Tag und Nacht drehen. Vielleicht ist morgen in einer Woche vor 3 Tagen dein größter Tag, Andi. Ja. Vielleicht sind wir dann alle 3 Endstation Podcast Ghost Berlin Tag und Nacht. Stell mal vor, wir schuggeln uns ins Bild und Und vor allem, ich habe ja immer unser Poster dabei, das halte ich dann in die Kamera. Das ist geil. Oh, das wäre so Hammer. Ja. Vielleicht sogar Pete oder Basti im Dings. Oh, in Matrix. So schlimm, dass du die ganzen Namen sagst. Ja. Aber Miller, wenn Miller da ist, ja. Ja, oder Paula. Miller mag ich sehr, muss ich zugeben. Ja. Miller Light ist so ein Bier, oder? So. Was habe ich noch hier? Der Gerät habe ich hier noch. Der Gerät schwitzt nicht, der Gerät schläft nicht. Und der Gerät schneidet das Fleisch immer schweißfrei. Ja, schmeckt das richtig ranzig. Was ich übertrieben lustig fand, war, was, ich komme hier nicht rein, mit Michael Kur, wo der Typ da ausrastet. Ja. Und der sagt, hey, Moment mal, ich kenne dich doch, beruhig dich doch mal. Und hier, du bist doch der Bruder von, und dann sagt das sein Bruder. Gar nicht. Nein, da ist so ein, halt, wie man sich vorstellt, so ein übertrieben durchtrainierter Typ, der Stress von einem Club macht. Und die sagen immer, ja, du kommst hier nicht rein. Und dann sagt er, was, ich komme hier nicht rein, natürlich komme ich rein. Und dann kommt halt Michael Kur, der ist ja halt, ne, hier Türsteher, Chef und Bodyguard und alles Mögliche. Und er sagt so, nee, du kommst ja nicht rein. Und Moment mal, ich kenne dich doch, du bist doch der Bruder von Ramit oder sowas. Du bist doch der Bruder von Ramin, ja. Ja, ja, ja. Und dann sagt er, ich habe den trainiert, ich bin Michael Kur. Was, du bist Michael Kur? Ja, was meinst du, was der jetzt macht, wenn ich den anrufe mit dir? Was meinst du, was dein Bruder mit dir macht? Ja, aber du musst jetzt nicht meinen Bruder anrufen. Geil, ey, so geil. Und dann meinte Raab halt, was ich sehr geil fand, so, ja, ist jetzt auch eine coole neue Bedrohung. Hey, pass auf, sonst rufe ich deinen Bruder. Fand ich sehr geil. Also, das war ein richtig guter, guter Ausschnitt, ja. Und Superbrain fand ich auch natürlich immer ganz lustig. Mit diesen falschen Antworten, weil der Schwächste fliegt, war das damals. Ja, super. Ah, zum Beispiel halt die Frage, mir hängen geblieben, fand ich super. Atomkraft, nein. Wie geht der dieser Ansticker war das ja so in den 80ern, 90ern. Wie geht das weiter? Und da sagt Atomkraft, nein, nein. Ja, das fand ich immer lustig. Die Randgruppenwitze, erinnert ihr euch daran noch? Das war auch eine Zeit lang. Nee. Randgruppenwitze getestet an Randgruppen. Und zum Beispiel in einer Bäckerei. Wo er aber auch war, bei Taxifahrern. Und bei dem Taxifahrer erzählt er den Witz, den dann Til Schweiger für das Ende von Kein Ohrhasen einfach mal sich gemobst hat. Dieses, irgendwie der will ihn nicht mitnehmen, weil er sagt, nee, für 30 Euro kann ich dich nicht zum Flughafen fahren. Und dann sieht er ihn eine Woche später wieder, den Taxifahrer, und dann geht er zum ersten Bus, genau. Gott, habe ich den schlecht erzählt, den Witz. Also da stehen ganz viele Taxen halt an der Schlange, und der Taxifahrer, der beim letzten Mal nicht mitnehmen wollte, für weniger Geld, als er eigentlich hätte bekommen müssen, steht ganz hinten an der Schlange. Und dann geht der Typ halt nach vorne zu dem ersten Taxifahrer und sagt, jo, pass auf, würdest du mich für 50 Mark zum Flughafen fahren und 30 für die Fahrt und 20 dafür, dass du mir einen bläst? Und dann sagt er, verpiss dich. Und das macht er halt bei jeder Taxe. Und am Ende geht er halt zu dem Typen, der ihn letztes Mal nicht mitgenommen hat, und sagt dann zu ihm halt, ja, du, hier, ne, ich gebe dir 50 Euro, 30 Euro dafür, dass du mich zum Flughafen fährst, und 20 Euro dafür, dass du halt winkst, wenn wir an deinen Kollegen vorbeifahren. Und den Witz hat er als Tischweiger, habe ich 1:1 bei Kein Ohrhasen am Ende übernommen. Ah, guck an. Mhm. Tischweiger hat Elias Mbarek ins Gesicht gehauen. Ja, das war ja bestimmt nur so ein freundschaftlicher Klaps. Ja, du, war ja ohne Wertung, was ich hier gesagt habe. Wahrscheinlich hat Elias Mbarek ihm auf seine immer größer werdende Platte angesprochen, die Til Schweiger hat. Wie, macht der Musik oder was? Ja. Ah, okay. Dann erinnert ihr euch noch an Raab im Drive-In bei McDonald's? Ja. Fand also das war ja auch Raab in Gefahr, ne? Ist auch stark. Ja, genau. Das fand ich auch richtig, richtig geil. Dem, ja. Naja. Ansonsten, was wir nicht vergessen dürfen, ist natürlich noch Blamilen oder Kassilen, die Verarschung von vom Neo-Magazin. Hattet ihr das mitgekriegt damals? Ja, sie haben ja so getan, als hätten das Japaner oder Chinesen kopiert, ne? Genau, die Chinesen. Und haben das einfach hochgeladen im Internet. Und die von TV Total, weil sie nicht recherchiert haben, haben einfach das dann eingespielt und haben sich dann drüber lustig gemacht. Und dann hat danach dann Jan Böhmermann im Neo-Magazin dann gesagt, ja, aber es waren wir. Und er hat dann das Making-of davon gezeigt halt. Und Habe ich mitgekriegt. Die Showhilfe fand ich ganz groß und hat halt auch mal wieder gezeigt, so, weil er meinte auch, ja, es gibt so Magazine, die irgendwie nur noch so gelangweilt vor sich hin plätschern, und wir wollen helfen halt und die ein bisschen wachrütteln. Und deshalb machen sie das. Und das ist ja halt das, was alle sagen, so dass er irgendwie, man hat ja das Gefühl, TV Total ist nur noch eine Werbeveranstaltung für die Events, die dann stattfinden. Das stimmt, ja. Aber er hatte halt auch coole Events, ne? Zeitweise, finde ich. Total. Richtig gut, richtig gut. Was man nicht vergessen darf, ist die Stockcar-Challenge. Ja, ist die beste. Findest du die richtig gut, Andi? Die finde ich so hammer. Ey, wie die da fahren im Kreis, wow. Voll cool. Irgendwelche No-Names. Mit dem Dildo King Truck und dem irgendwelche Supermax Truck, wow. Werbung ist bei Stefan Raab ne? In den ganzen Shows immer. Und früher hat er noch für Öltje Werbung gemacht, erinnert euch noch daran? Hat er nicht sogar für McDonald's Werbung gemacht? Ja, ja, auch in dem Jahr zufälligerweise, wo dann das mit dem Drive-In bei Raab in Gefahr kam. Komisch. Okay. Der Stefan Ripp und Ripp Ripp Hurra war damals der Slogan von diesen McDonald's Werbespots. Und Katjes hat er auch noch Werbung für gemacht. Krass, ne? So viel Werbung macht er gar nicht mehr, braucht er nicht mehr. Nee, oh, aber er hat ja jetzt seinen Duschkopf. Den Dusch. Dusch. Dusch. Dusch. Dusch. Dusch. Der Duschen. Das war mir übrigens richtig unangenehm, als er da bei Sommerwetten das damit angefangen hat, damit Werbung zu machen, ne? Das war ja, habe ich nicht gesehen, ich habe es nur gelesen. So richtig eklig, ey, wo ich dachte so, ey, du springst morgens wie Dagobert in deinen Geldspeicher und dann fängst du an bei Wetten das darüber Werbung zu machen, so, was ist mit dir los, ey? Also richtig, uah. Ja, ansonsten, welche anderen TV-Totalgesichter, also die da aufgetreten sind, kennt ihr denn noch? Oder beziehungsweise sind euch gut oder schlecht in Erinnerung? Wie meinst du jetzt? Also Leute, die aus der Sendung... Also genau, wer so da mit bei ist. Zum Beispiel Elton halt, den wir ja schon angesprochen haben. Ja, wie man nicht vergessen darf, ist natürlich Klaus, wa? Der, Klaus. Der Typ, ja, der bei der Band die Gitarre gespielt hat, der hat ja eine Zeit lang also irgendwie immer nur ein Smalltalk mit dem gehalten. Also es war immer der Kopf immer nur nach links gedreht zu Klaus und es war dann irgendwie auch der Lebensgefährte von Anke Engelke. Ja, und deswegen ist er auch nicht mehr bei TV Total, weil er zu der erfolgreichen Late-Night-Show von Anke Engelke gewechselt hat. Ja. Oh, die so erfolgreich ist, dass ich die nicht kenne? Ja, genau. Ich wusste gar nicht, dass der Lebensgefährte von Anke Engelke ist. Jetzt ist er auch nicht mehr. Jetzt schon nicht mehr. Aha. Ja. Aber es war anscheinend schon länger, aber mit dem. Ja, aber ja, Andi, genau. Dann hast du ja noch Chancen bei Anke. Ja. Findest du dich so toll, Andi? Ich mag sie nicht. Ach so. Aber der verdirbt sich halt auch mit allen, ne? Oli P. Hier, ja, dann hat er sich über Til Schweiger lustig gemacht. Und ich antworte mal kurz im Namen von all deren: Wir mögen dich auch nicht, Andi. Danke. Also ich mag ja alle. Ja, das ist auch so eklig, dass du jeden magst. Nee, also ich finde Anke Engelke, ja, so ein paar lustige Sachen sind schon von ihr gekommen. Aber so, dass ich sage, ich muss sie jetzt immer sehen. Mit Bastian Pastewka funktioniert das halt irgendwie gut. Ja, da sieht immer super, so, dass Spaß hat. Ja, total. Aber da erinnere ich mich an ihre Late-Night-Show und da war zu Gast Christoph Maria Herbst, den Sven ja auch super findet. Ja. Und hab die Late-Night-Show gesehen und dachte, wow, eigentlich solltet ihr jetzt die Plätze tauschen, weil Christoph Maria Herbst sollte bitte diese Late-Night-Show haben. Ich fand, das ist so prägnant in meinem Kopf noch. Er war so grandios als Gast bei der Late-Night-Show von Anke Engelke, wo ich gedacht habe, wenn der so ein Ding hätte, ich glaube, das würde funktionieren irgendwie. Jetzt weiß ich nicht mehr. Damals war er noch nicht so omnipräsent. Ich finde, er ist an einem ganz schwierigen Grad, wo man sagt, man sieht ihn schon fast zu viel. Ich habe dadurch, dass ich so wenig ferngucke, geht mir das noch nicht so. Mhm. Aber ich verstehe natürlich, was du meinst. Ja, das ist halt immer so schwierig, ne? So, dass man sagt, es gibt so viele coole Leute und man muss dann aufpassen, dass man die nicht zu oft sieht. So, ob ich den jetzt cool finde oder nicht, ist dahingestellt. Aber Mario Barth ist so ein Beispiel. Ne? Riesig groß gewesen, Weltrekorde aufgestellt. Und ich glaube, mittlerweile sagen so ziemlich alle, oh, ich kann ihn nicht mehr sehen. Weil er war einfach zu viel da. Ja, alles gemacht. 14 verschiedene Shows auf RTL oder so. Aktuell ist ja das Problem so ein bisschen mit Helene Fischer auch so. Ja, die ist ja, aber die hat dann ja irgendwie auch mal 3 Tage Pause gemacht und dann, um das nicht zu viel werden zu lassen, dass sie so präsent ist. Aber Helene Fischer war dann auch irgendwie, die ist jetzt, glaube ich, so die nächste, wo du dann sagst, so, die wirst du wahrscheinlich irgendwann auch keinen Bock mehr haben. Wobei ich sie cool finde, aber die finde ich übrigens gut. Ja, aber ich glaube, das könnte so die nächste sein, die ein bisschen too much ist zurzeit. Die macht ja auch für 1000 Sachen jetzt Werbung. Dann hat sie da mal bei Udo Jürgens gesungen und was weiß ich. Also das ist irgendwie ein bisschen alles zu viel. Naja, klar. Wenn sie mal Hilfe braucht im Managementbereich, dann soll sie mich anrufen und dann helfe ich ihr ein bisschen, sag ihr, wie der Hase läuft. Und würdest du ihr auch gern bei anderen Sachen helfen? Nö. Schön. Ja, also eure Meinung zu Elton würde mich dann doch interessieren. Ey, konnte ich noch nie was mit anfangen. Ey, krass, du hatest heute alle, wa? Ja, nee, ey, weiß ich nicht. Hab ich nie verstanden. Hab ich wirklich nie verstanden, warum. Verstehe ich nicht. Ist nicht lustig, ist nicht, hat nichts selbst gemacht. Ich verstehe es nicht. Bei diesem Hype um Jan Böhmermann würde ich sagen, yo Mann, ich bin einer, der in der Liste sich einträgt und sagt, geil, was der Typ macht. Ja gut, aber das kannst du ja überhaupt nicht miteinander. Aber Elton ist ja jetzt auch schon 10 Jahre am Start. Du kannst doch jetzt nicht ernsthaft Elton mit Jan Böhmermann vergleichen wollen. Es geht um den Geldspeicher, den sie mit Medien füllen. So, ne? Also. Zu Elton kann ich dir eine Geschichte erzählen, weil du ja sowieso schon so ein bisschen voreingenommen bist. Vielleicht klärt das so ein bisschen deine Sicht auf. Als ich bei Schlag den Raab war, nicht als Kandidat, aber als, als Begleitung von einem Kandidaten, habe ich Elton auf der Aftershow-Party gesehen und meinte zu ihm so, ey Elton, hast du mal kurz Zeit für ein Foto? Ich hätte für meine Erinnerung. Nee, habe ich nicht. Ich so, ey, echt nicht? Er sagt so, nee, bin zu besoffen und geht. Ja, so, alles klar. Danke, genauso habe ich es eingeschätzt. Danke, ich mir dachte, dass du das so sagst. Warum habe ich mich darauf herabgelassen, überhaupt ein Foto mit Elton machen zu wollen? So, ja? Ey, weißt du. Und dann drückt er es mir auch noch rein, so, nee, habe ich keine Zeit für. Ciao. Ja, und weißt du, das ist so schlimm, ja? Da kommt ein Mensch auf dich zu und das, naja, du bist ja irgendwie ist ja doch Promi-Status und den du ansprichst und höflich fragst, Herr Elton, können wir ein Foto machen? Was ja auch irgendwie eine Wertschätzung für ihn sein sollte. Und du überwindest dich, du sprichst ihn an und dann kommt, nö. Und dann denkst du dir, what, Alter, wir sind hier gerade bei Schlag den Raab. Ich quatsch dich hier gerade nicht bei McDonald's beim Essen an. Kannst doch mal bitte ein Foto mit mir machen. Das verstehe ich nicht. Das check ich einfach nicht. Ich weiß nicht, ob ich das auch hier schon mal erzählt hatte oder privat. Das war auch mal bei TV Total. Da war Mario Barth damals zu Gast. Und er hat erzählt, dass er bei irgendeinem Komet oder irgendeiner komischen Show mit seiner Nichte, glaube ich, war. Und die wollte sich ein Autogramm von den No Angels holen. Und die ist dann zu denen hingerannt und hat gesagt, ich hätte gerne ein Autogramm. Und dann haben sie gesagt, nee, sowas machen wir nicht mehr. Und in dem Moment lief wohl Howard Carpendale vorbei. Und der meinte, was macht ihr nicht mehr? Ja, komm her, ich mach das noch. So, weil der ist ja, aber schon toll. 80 Millionen Jahre im Showbusiness. Ja. So. Und natürlich macht man das. Und das, und was mich aber so, der hat sich da übertrieben drüber aufgeregt, Mario Barth, aber man hört ja jetzt Ähnliches von ihm. Und manchmal denke ich so, erinnert euch doch mal öfter an euren Anfang zurück, wie dankbar ihr dafür gewesen seid, dass ihr diese Chance überhaupt bekommt. Und meckert nicht immer über alles rum, so dass alles scheiße ist. Natürlich nimmt's Überhand und wird viel. Aber naja, aber weißt du, das sind, sein Geld. So ist es. Das sind die Leute, die im Prinzip seine Wohnung bezahlen, ein Stück weit, die vielleicht zu seinen Shows gehen, seine CDs kaufen oder was auch immer. Und man bricht sich ja jetzt auch keinen Zacken aus der Krone, mal zwei Worte auf eine Karte oder so zu schreiben. Also das ist mir unerklärlich. Ich weißt du, wenn ich mal angesprochen wurde für ein Autogramm, dann waren das Gott sei Dank immer sehr tolle, freundliche Menschen und da habe ich das gerne gemacht. Und da bin ich auch für ein Foto jederzeit bereit. Was ich aber allerdings nicht mag, aber das ist eine ganz andere Nummer, ist, wenn du bei McDonald's an der Kasse stehst, du hast das Tablett in der Hand, drehst dich um und zack, wird ein Foto von dir gemacht. Und du denkst, ey, what the fuck, ey, komm doch zu mir, frag, ob wir ein Foto machen können, dann können wir ein Foto machen, das ist cool, super gerne. Aber so heimliche Scheiße finde ich halt ätzend. Da würde ich dann verstehen, dass sie sagen, nee, finde ich jetzt nicht cool, dass du hier heimlich ein Foto von mir machst. Ist ja auch unhöflich. Ja, aber das, egal wie groß du bist, das kann ich nicht nachvollziehen. Dass sie an einem roten Teppich nicht 400 Autogramme schreiben können, ist mir auch bewusst. Ey, klar. Aber bei so einer Sache ist, verstehe ich nicht. Ja. Du, ist aber auch für mich wieder so eine menschliche Sache, wo ich denke, ey, entweder waren sie vorher schon scheiße oder sie kommen einfach damit nicht klar, dass sie auf einmal erfolgreich waren. Was sie wiederum noch bescheuerter macht, ne? Weil man weiß ja eigentlich, wie es mal war. Ja. Total. Ich meine, wie oft werdet ihr mittlerweile angesprochen, dass ihr ein Autogramm gebt für den Podcast? Das ist aber bestimmt auch 20 Mal am Tag, oder? Mich schreibt öfter so ein Oliver Rohrbeck an. Und dem antwortest du immer freundlich, nehme ich an. Ja, ich bin so schlecht mit Schreiben. Ich brauche immer recht lange. Ja. Das ist, ja. Naja. Aber hast du nicht noch den kleinen dressierten Affen, der für dich E-Mails beantwortet? Lass uns mal anderen mal drüber sprechen. Dann. Ja, sonst bin ich wieder so down. Ja, ich verstehe. Erinnert ihr euch noch an Willi? Bei TV Total. Willi macht die Tür zum Beispiel. Nein. Nein. Nee. Dann Ingrid und Klaus fällt mir noch ein. Ja. Geskriptete Scheiße. Ja, oder? Also wirklich, fand's nie lustig. Ja, auch nicht. Nur nervig, doof. Am Anfang fand ich's lustig, wie sie ihm immer auf den Mund gehauen hat. Ja, nee. Für mich war das in der ersten Sekunde an Fake, unecht. Wenn's echt ist, ist cool, so nicht. Ja. Ja. Grießkram. Würde ich so unterschreiben. Nee. Ich bin der Hass. Ich bin der Hass. Dann würde ich sagen, bevor wir uns um die weiteren... Das muss ich ganz kurz mit Andi ausdiskutieren. Was ist da los hier? Was hast du bitte gesagt? Oh, gleich kommen wieder die Tränen auf Knopfdruck. Ja. Du bist ein Lüchner. Lüchner. Bevor wir uns jetzt in die anderen Sendungen von Stefan Raab noch stürzen, nochmal auf seine Musik vielleicht kurz eingehen, weil ja besonders der Eurovision Song Contest ja ganz, ganz groß mit Stefan Raab verbunden ist. Ja, auf jeden Fall. Also das ich erste, als großer Eurovision Song Contest Fan reihe ich mich ein. Ja, also da bin ich wirklich, da sind irgendwie uns mal einer Meinung. Ja, ist wirklich so. Da haben wir sogar parallel dazu SMS ausgetauscht, weil wir uns gegenseitig gebettelt haben, welcher Künstler besser ist. Ja, also Eurovision Song Contest ist ja echt immer ein geiles Ereignis. Und der ist ja, also in der Zeit, bevor Raab sozusagen das Heft in die Hand genommen hat mit Gildo, war es ja wirklich so, dass er ein bisschen eingeschlafen ist in der Zeit. Und der hat echt ein krasses Revival erlebt mit Gildo, und dann war der Hade Dude da und keine Ahnung, was du noch aufzählst, aber da ging es dann so los, dass ich gesagt habe, wieder, ey, Eurovision Song Contest macht richtig Bock, richtig cool zu gucken, und da war ja auch dann der Hype in Deutschland irgendwie auch dann riesig wieder geweckt, so, ja, oder? Ja, absolut, total. Absolut. Ich kann mich sogar noch an, also den ersten, wahrscheinlich der erste Auftritt von Raab und nicht sein eigener Auftritt, sondern 98 mit Gildo hat euch lieb, wo er ja das Lied geschrieben hat und komponiert hat. Da war es noch so, ich glaube, ich kann mich auch nur als erinnern. Als Alf Igel. Genau, ja. Als Alf Igel in Anspielung auf Ralf Siegel, super gut. Ja, der ist ja beim Vorentscheid auch angetreten mit drei Kandidaten, die jeweils einen Song halt gesungen haben, einen einzelnen, und halt, ja, hat leider verloren gegen den Raab. Schade. Jetzt beim aktuellen oder bei Gildo? Nee, damals. Bei Gildo. Also, genau. Und da wurde, 98 wurde dann so ein kurzes Video gezeigt über Deutschland oder über den Teilnehmer, wie es ja jetzt auch immer noch so ist. Und dann hat man kurz den Komponisten eingeblendet, was man ja heute nicht mehr macht. Ja, und stimmt, da, ne? Und da drehte sich Stefan Raab in die Kamera, hatte seinen Dirigentenstock in der Hand und guckte verschmitzt in die Kamera und winkte so mit dem, mit dem, genau, mit dem Stock. Und ich fand das, ich weiß, 98, da war ich 13, war das schon ein Highlight für mich. Also mit 13 fand ich den schon so cool, dass ich gedacht habe, wow, da steht Stefan Raab und das ist so geil und ich finde es voll großartig. Und seitdem muss man sagen, dass er für aus deutscher Sicht so den Grand Prix immer gerettet hat. Also da, diese Castingshows, die er vorher gemacht hat, mit Lena gewonnen, immer, selbst Wade Hade Dude da unfassbar erfolgreich mit dem Lied, da ist er ja hingefahren und gesagt, hey, wenn wir Deutsch singen, versteht uns sowieso kein Land, dann kann ja auch Wade Hade Dude da singen. Ob die nur das nicht verstehen oder das nicht verstehen, ist ja komplett dasselbe. Und hat das Ding einfach auch richtig groß gemacht wieder. Und ich, nach diesem Jahr habe ich mir gesagt, hundertprozentig hat am Sonntag tausendmal das Telefon bei ihm geklingelt von ProSieben, von ARD, von ZDF, die gesagt haben, kannst du es bitte nächstes Jahr wieder übernehmen? Bitte, bitte, bitte, bitte, wir kaufen dir ein eigenes Land, wenn du möchtest. Möchtest du Spanien haben? Wir haben es schon gekauft. Ah. Ja, oder meint ihr nicht, dass da wären doch mit, also nach dem Debakel dieses Jahr, wären doch alle gesagt haben, wir brauchen den Raab wieder zurück, oder? Wann? Wann warst du jetzt? Na, dieses Jahr. Ach, dieses Jahr? Ja, okay. Nee, ich glaube nicht. Dieses Jahr war einfach scheiße da. Die haben sie diesen, als der Dicke da nichts gecheckt hat, der weil er irgendwelche Depressionen hat und das da abgegeben hat, das war so, das ging schon da den Bach runter bei der Auswahl, ey. Also, hätte das der war, denn besser abgeschnitten? Ich hab's ja nicht gehört. Ich glaube nicht, dass er besser abgeschnitten hat. Der war ja auch übertrieben. Aber schlechter geht ja nicht. Schlechter geht wirklich nicht. Die dicke Lena hat es nicht geschafft. Aber es war halt auch ein Lena-Klon. Und naja, also dieses Jahr kann man echt in die Tonne treten. War echt schlecht. Also aber alles. Wer war denn das Jahr davor? Gehen wir doch einfach mal chronologisch erstmal durch. Ne? Stefan Raab und den Eurovision Song Contest Podcast könnt ihr dann ja mal irgendwann zu zweit aufnehmen. Wenn das gewollt ist, dann machen wir das. Sehr gerne. Ey, schreibt uns, wollt ihr einen Eurovision Song Contest Podcast? Ich wäre sofort am Start. Ich wäre sofort dabei. Ich kann meins, warte, ich spreche meins einfach schneiden. Ja, kenne ich nicht, mag ich nicht. So, sehr gut. Jetzt könnt ihr gucken. Sehr gut, haben wir. Einfach eins davon immer rein. Also ist super, perfekt. Ja, also 98 ging's los mit Gildo hat euch lieb. Und er hat 86 Punkte ergattert und ist Siebter geworden. Also respektable Platzierung. Ja, dafür, dass es so ein Affentheater war. Naja, ne? Und vor allem war ja damals die Abstimmung noch anders. Heute ist es ja so, dass es in jedem Land eine Jury gibt, das zählt zu 50% und die Telefonanrufe zählen zu 50%. Das hat man ja extra geändert, weil man sagte, ja, die ganzen Nachbarländer schieben sich gegenseitig nur die Punkte zu und Deutschland mag ja sowieso keiner. Und dann hat man das geändert. Und es ist und dann haben wir gewonnen. Und es ist nach wie vor so. Aber wirklich, in dem Jahr, wo sie es geändert haben, haben wir gewonnen mit Lena. Aber Gildo und Raab und so sind halt noch aufgetreten, als das noch nicht war. Also vermeintlich noch schwieriger. Ja, 2000 in Stockholm dann mit Wade Hade Dude da, Stefan Raab. Ich wollte zu Gildo bitte. Natürlich noch was sagen. Ne? Ja, ich bin gespannt. Alles klar, danke Andi. Was war 2000? Bin wieder da. Und ich hatte bei Gildo Meine Mutter hat den übertrieben gehasst, Gildo, ne? Sie meinte so, wie sieht der aus und wie, was ist das für ein Lied? Ja, meine Mutter auch. Finde den ganz furchtbar. Totale Scheiße. Und da hatte ich aus der Bravo einen Poster von Gildo und hab's dann an den Kühlschrank gehangen am Tag des Grand Prix. Und ich hatte mir damals auch die CD gekauft, Gildo hat euch lieb, die ich dann einem Lehrer, Herr Marisken, ausgeliehen hatte. Der hat mich ab und zu von der Schule mit nach Hause genommen, weil er den gleichen Weg gefahren ist. Du bist bei Marisken im Auto mitgefahren? Ja, voll oft. Das wusste ich gar nicht. Nee? Nee. Doch, er immer wenn wir letzte Stunde bei ihm hatten, meinte er, Marisken, haben sie Schluss. Er sagt so, ja, dann meinst du, können sie mich wieder mitnehmen? Ja, heute bin ich mal mit ihm gefahren. Boah, ey, so hast du dein Abi gemacht. Ja, kannst du mal sehen. Naja, auf jeden Fall habe ich ihm die CD ausgeliehen. Er hat sie mir nie wieder zurückgegeben. Herr Marisken, wenn Sie das hören, schicken Sie mir doch bitte mal meine Gildo hat euch lieb CD. Wäre nett. Ist bestimmt ganz abgenutzt. Ja, die hat sich die ganze Zeit reingehört. Die ist schon komplett verklebt, wenn ihr versteht, was ich meine. Im Jahr 2000 ist er dann jedenfalls mit Badehatte Dude da in Stockholm aufgetreten. Und hatte dann 96 Punkte und Platz 5 wurde es. Ganz krass. Und da gab es vorher einen Riesenstress mit dem, mit dem Produzenten, verantwortlichen Management von den Spice Girls, weil sie gesagt haben, das Lied ist von den Spice Girls geklaut. Ja. Krass, weil kann ich gar nicht dieses erinnern. Da I am so curious. Da. Es ist wirklich sehr, sehr nah dran an Spice Girls, aber ist dann wohl nicht durchgekommen. Aber kann ich mich noch dran erinnern, dass das ein Thema war. Krass. Und Andi, willst du nochmal anstimmen? Wer ist Nummer 1 geworden in dem Jahr 2000? Ja, haben wir im 2000er-Podcast darüber gesprochen, auch schon ausführlich. Fly on the wings of love. Fly, baby, fly. Es wird nicht schöner, Andi. Es ist Hammer gewesen, das Lied, Mann. Es war absoluter Hammer. Und in den Charts ist er auf Platz 2 übrigens mit Wada Hade Dude da gekommen, in den deutschen Charts. Echt? Ja, krass, ey. Ich kann mich nur erinnern, dass er irgendwie, aber am Ende der Sendung war er 7., aber weil Spanien irgendwie die Anrufe von Mallorca nicht richtig hatte und auf Mallorca so viele Deutsche waren und für Deutschland angerufen haben, dass es dann erst wieder korrigiert wurde, die spanische Echt? Wertung, und dass er deswegen auf Platz 5 gekommen ist. Yes! Die Malle. Spanier auf dies Verlass. Malle. Malle liebt uns. Sehr gut. Ende 2003 kam es dann zu SSDS-GPS. Weiß noch jemand, was das heißt? Stefan sucht den Super Grand Prix Star. Sehr gut, sehr gut. Und wen hat er gefunden? Max, oder? Max Mutzke. Ja, genau, Max Mutzke. Wie fandet ihr Max? Bitte was? Wie fandet ihr den? Ich fand das Lied sehr gut. Fand ich auch gut. Ich war in der Staffel aber für ich kenne mich damit nicht aus, mir nicht mehr einfällt. Gregor Meile. Sagt ihr euch was, Gregor Meile? Ja, sagt mir was. Der hatte so ein komisches Nasenpiercing, ne? Genau, hat dann auch bei Sing Meinen Song letztes Jahr mitgemacht und fand ich grandios. Hab auch sein erstes Album total gesuchtet, aber das Lied war schon cool, ne? Auch wenn man sich da gesagt hat, er hat immer die Augen zu beim Singen, ja, war das, auch das, so ein Riesenthema. Genau, ich mochte die Performance halt gar nicht von Max, ne? Also das war ja null. Ja, gut, das war eieiei. Die Monobraue. Ja. Er gewinnt den Vorentscheid diesmal mit die erste Runde mit 67%, da waren 10 Mitstreiter dabei und dann in der zweiten Runde waren nur noch die bestplatzierten 2 dabei. Das waren Scooter und Max Mutzke dann beim Vorentscheid. Und den gewinnt er dann mit 92%, doch haarscharf, hauchdünn. Hauchdünn. Scooter ist übrigens, die würde ich gerne mal sehen beim Grand Prix. Scooter? Die müssten sich das mal geben, ja, das wäre geil. Ja, aber dann dürfen sie ja nicht, das Lied darf ja nicht schon veröffentlicht sein, aber dann eigentlich so mit Hyper oder so. Ja, nee, aber irgendein geiles Lied. Ich glaube, die sind auch alle gleich. Ausland beliebt. Aber die sind sympathisch immer, oder? Immer wenn man die sieht, so, die nehmen sich selber nicht zu ernst und. Nee, da fängt es ja schon an, dass du sagst, die. Ich glaube, außer H.P. Baxter ist da keiner die. Die sind doch alle 40 Mal ausgetauscht worden. Nee, der Typ am Keyboard ist auch immer der gleiche, der Dicke. Auch nicht mehr. Echt? Auch nicht mehr, wirklich nicht. Es ist nur noch H.P. Baxter, ist der Einzige, der noch in der Originalbesetzung ist. Sonst haben sie permanent gewechselt. Krass. Ja. Ja, aber also wie der Hans-Peter ist, finde ich, ja genau, wie du gesagt hast, also der kommt nicht, der weiß ganz genau, was er da macht, ja, und wie er das auch zu bewerten hat, ja, die Leistung, die er da bringt. Und der ist irgendwie ganz, ganz normal. Der kommt mir immer ganz, ganz soft vor. Na dann, also kommt mir Scooter, ganz soft vor, Scooter also zum Grand Prix. Scooter zum Grand Prix wäre ich auf jeden Fall dafür. Nee. Du, aber sag mal, gibt's einen deutschen Künstler, den ihr gerne hinschicken würdet? Scooter. Okay, Sven. Ach, Sven kennt wieder keine Musik. Ich würde gerne dich hinschicken. Schlechter, ich schwöre dir, schlechter schneide ich nicht ab. echt, es ist echt, es ist so schwer. Also deutsche Musiker, wer ist denn? Wer ist ich finde ja Say When I Do sehr cool. Aber ich weiß nicht, ob das so ankommt. Funktioniert dann ja nur auf Deutsch, der ja, Typ. Ja, ne? Darum. Sonst kenne ich ja nichts. Ich auch nicht. Also mir fällt auch so ein deutscher Künstler spontan auch nicht ein, den ich. Bushido. Ja. Nein. Ja. Jedenfalls wurde der gute Max am Ende, wisst ihr es noch? Achter. Ja, mit 93 Punkten. Ja, und ordentlich. Und Platz 1 in den Charts. Also das war ja sehr, sehr omnipräsentes Lied einfach in Deutschland. Kann man so sagen, ja, auf jeden Fall. Dann 2004 hat Stefan Raab auch noch den Soundtrack für Traumschiff Surprise produziert. Und eigentlich sollte Lionel Richie einen Song dafür singen. Er hatte mit ihm schon darüber gesprochen, hat dann aber doch noch kurzfristig abgesagt. Und wisst ihr warum? Nee. Vielleicht hat er gehört, dass so homosexuelle Anspielungen sind in dem Film? Ja. Krass. Mann, bin ich gut. Und das findet er scheiße, ja? Anscheinend. Ne? Okay, vielleicht krass. Wollte er nur nicht, dass man sich über Schwule lustig macht, aber das ist ja in dem Film eigentlich nicht so. Also daher, ich weiß nicht. Also jedenfalls, als er gehört hat, dass vermeintlich Schwule halt die Hauptrollen spielen, hat er gesagt, nee, ich mach's dann doch nicht. Ein sympathischer Zug. Ja, schwierig, ne? Muss man sagen, sympathischer Zug, wenn er nicht will, dass man sich über Homosexuelle lustig macht. Oder weil er sagt, nee, ich will mit einem schwulen Film nichts zu tun haben. Ne? Schwierig. Wir werden es nie wissen. Man weiß es nicht. Nein. Nee. Dann kam auch der Bundesvision Song Contest zum ersten Mal. Hat das jemals jemand von euch geguckt? Es ist ja, genau mein Ding natürlich. Also habe ich wirklich auch, also habe ich die ersten Dinger immer geguckt, ja. Ja, total. Also finde ich richtig, das ist eine richtig geile Idee. So finde ich Hammer. So jedes Bundesland schickt seinen Typi hin. Abstimmung, Hammer. Also ist aber mittlerweile ausgelutscht, weil einfach viele Künstler zum dritten Mal jetzt mitmachen. Ja, also, echt? Machen die mehrfach? Ey, ich fand dieses Jahr, also ich hatte dieses Jahr, habe ich es ja gesehen, oder letztes Jahr war es dann, glaube ich. Ja, dieses Jahr ist noch im September, glaube ich. Ja, oder so. Also letztes Jahr und da hatte man richtig dieses Grand Prix-Feeling, fand ich, am Ende, als Revolverheld aufgetreten ist und dieses Lass uns hier rausgesungen haben, so mit der Performance, die sie da gebracht haben. Du hast richtig in dem Moment gemerkt, Alter, das ist der Song, der heute gewinnt. Das ist ein richtig geiler Song gewesen. Es hat gepasst, es war natürlich Sommer, also oder Ende Sommer, richtiges Scheißwetter, wie immer in Deutschland so. Du hattest sowieso Bock raus ans Meer und es hat irgendwie gepasst. Dann wurden Städte genannt, so von überall aus ganz Deutschland. Das war eine geile Performance. Ja, ich hatte den Rest davor natürlich nicht gesehen, weil ich erst spät nach Hause gekommen bin und hatte dann nur Revolverheld gesehen. Hab natürlich auch das Highlight dann also gesehen. Muss ich aber sagen, kann ich absolut nicht verstehen. Ich finde das Lied richtig scheiße. Ich finde es richtig geil, das Lied. Richtig nicht. Kacke. Also wirklich, ob von Köln oder also ich weiß ich nicht. Es klingt, also nee. Also da kann ich auch nur sagen, die sind auch mal bei uns aufgetreten und waren auch super nett und cool zu allen Leuten. Also das ist alles, was ich dazu sagen kann. Sonst, ich finde die Lieder von denen eigentlich immer cool, was ich höre. Wirken auch sympathisch. Ja, ganz so, lockere Jungs so gewesen. Cool, ja. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Dieses Jahr beim Bundesvision Song Contest tritt eine Bekannte von mir auf, tatsächlich. Und zwar ist die Angela Peltner, heißt die. Das ist eine Dauerkomparsin von GZSZ aus dem Mauerwerk. Und die spielt da dieses Jahr mit ihrer Band Dreiviertel Elf. Und, für Berlin? Für Brandenburg tritt die auf. Ah, für Brandenburg. Ja. Und das ist so eine kleine Pop-Rock-Band und die treten auch jetzt gerade als Vorband von Nena auf. Also Krass. Mal gucken, der Zug rollt an. Aber da wo es mit dem Bundesvision Song Contest losging, da war doch auch, wo Peter Fox gesungen hat hier für Berlin. War Sido nicht auch da? So. Irgendwie Sido mir so, hat er nicht immer dieses Sag nee zu Klee? Nee, ich glaube, Sido hat Mama ist stolz auf dich gesungen. Ja, nein, also dass der es immer gesagt hat, weil Klee da auch aufgetreten ist. Irgendwie keine Ahnung. Sido hat jedenfalls dann, ich weiß nicht, ich war dann nicht Sido-Fan und so, aber der hat dann einen coolen Remix gemacht. Also der hat nicht so seinen Originalsong, sondern er hat dann eine Rockversion von seinem Song gemacht. Das fand ich geil. Ich finde, wenn du so eine Show machst, musst du irgendwas Geiles, Spektakuläres raushauen, was eigentlich nicht so auf jeder CD ist. Wie heißen sie? Seed haben damals mit Ding gewonnen. Also da waren schon richtig geile Leute dabei. So die ersten Male, ich glaube, weiß nicht, Herz Silbermond hat er, glaube ich, wahrscheinlich auch mal mitgemacht. Aber jetzt wiederholen sich so viele Leute. Clouseau war, glaube ich, schon dreimal da. Und ja, das finde ich auch schade. Also wenn die da mehrfach, das wusste ich nicht, das ist, also weil ich es ja nie gucke, ist einfach wirklich überhaupt nicht meins. Ne? Ich finde die Idee cool, aber... Es ist mir ja, so unerklärlich, dass du keinen Zugang zu Musik hast. Das verstehe ich nicht. Nee, also das noch, wo ich alter Schlagzeuger bin, ne? Aber nee, das interessiert mich. Boah, also so dieses ganze Popzeug, so was da. Hat dir zu viel mit Gefühlen zu tun. Ja, wahrscheinlich. Hat er nicht. Ich bin halt kaltes Herz. Ja. 2007 ging es dann weiter mit SSDSDSSWEMUGABRTLAD. Stefan sucht den Superstar, der singen soll, was er möchte und gerne auch bei RTL auftreten darf. Genau, das war, hat er nämlich so gemacht, weil irgendein Deutschland sucht den Superstar-Gewinner nicht bei TV Total auftreten durfte. Ja, genau. Ich habe leider auch einer, der vorher ausgetreten ist, Max Buskohl. Max Buskohl, genau. Ich wusste, ja, Max wusste ich noch, aber ich wusste den Nachnamen nicht mehr. Ja, stimmt. Sehr geil. Ja, und wer hat gewonnen? Roman Lob. Nee. Nee, Stefanie Heinzmann? Richtig. Ja. Und, also ist ja auch eine große Nummer geworden, muss man ja sagen. Ja, aber stimmt, da ging es ja gar nicht um Eurovision Song Contest, ne? Nee, das war einfach nur... Ah, siehst du, genau, das hat er einfach so gemacht, ja. Genau. Dann 2010 Unser Star für Oslo, zusammen mit der ARD, die Geburt von... Roman Lob. Lena. Ja. Hä? Ach, natürlich, Roman Lob war nach Lena, du hast vollkommen recht, ja. Lena ist auch so ein, ich finde so eine tragische Geschichte, ne? Damals live geguckt, in Köln noch mit meinem Freund Dave, der jetzt in L.A. lebt. Und wir haben das so gefeiert und wir sind danach noch feiern gegangen. Das war so grandios und wir fanden die auch so toll. Und es war einfach großartig. Und mittlerweile denke ich mir, jedes Mal, wenn ich Lena im Fernsehen sehe, wo ist die Fernbedienung? Ich kann gar nicht schnell genug umschalten. Ich finde das ist so eine Tragödie. Also aus meiner Sicht, wie sich dieser Mensch verändert hat, das finde ich ganz traurig. Der alte Hater, der Chris, ey. Ja, der mag heute alle nicht. Alle. Das war Andi. Ja, Lena, das Krasse ist, dass du sie überhaupt mal sympathisch fandest. Ich mochte sie damals schon überhaupt nicht. Das war das Einzige, wo ich nicht für Deutschland war und da gewinnt sie. Da gewinnt Deutschland so. Ich fand die eigentlich auch ganz süß. Für mich so eine richtige, ja, ich mache jetzt Abi und bin deswegen voll schlau, hab Leistungskurs Musik und Ethik und deswegen bin ich voll cool. Die ging mir schon richtig übertrieben auf den Zeiger. Dann hatte sie irgendwie auch diesen, wie sie Englisch spricht, nervt mich schon, ja. Das ist einfach nerviger Akzent, doch, das nervt mich einfach. Und dann hat sie es aber so eiskalt durchgezogen und und jetzt geht halt. Ich fand sie jetzt bei diesem Kinder The Voice, da fand ich sie noch sympathischer als damals. Also bei mir hat sie es eher, ich finde sie jetzt langsam sympathischer als damals. Aber ich prophezeie trotzdem, in 10 Jahren wird sie irgendeine Call-In-Sendung moderieren oder so. Aber Ich wollte gerade sagen, die hat auch ausgesorgt. Ausgesorgt? Ja. Ja, was ist, ja. Ja, was ist ausgesorgt? Das hat doch keine Bedeutung. Definitionssache. Doch, die muss nicht, ich glaube nicht, dass sie noch arbeiten muss. Krass. Ja, die kann halt jedes Jahr Satellite singen zum Grand Prix und dann wird sie wahrscheinlich irgendjemand einladen, ne, weil sie es einmal gewonnen hat. So wie ein bisschen Frieden. Ja, ich habe gestern irgendwas gelesen, dass Künstler jedes Mal 6 Euro kriegen, ist wahrscheinlich gelogen, wenn ein Song im Radio gespielt wird. Ach, Quatsch. Ja, doch. Auf keinen Fall. Keine 6 Euro, Chris. Doch, 6 Euro, hundertprozentig. Es werden aber nicht die Künstler sein, sondern es wird insgesamt der ganze Vertrieb sein, wie viel da an den Künstler gehen oder nicht. Doch, wirklich, weil sie nämlich gestern gesagt haben, einen Bericht gesehen, dass Happy von Pharrell Williams 34.000.102 Mal gestreamt wurde. Also wirklich eine unfassbar große Zahl. Und er daran $2.400 verdient hat. Und es ist wirklich milliardenmal gestreamt worden. Und dann scheint ein cleverer Geschäftsmann zu sein. Und dann haben sie halt im Gegenzug gesagt, dass wenn ein Song dagegen im Radio gespielt wird, weil sie über Streamingdienste gesprochen haben, insgesamt 6 Euro davon abgehen. Also echt, das kommt mir sehr hoch vor. Gut, also wenn du das so gehört hast, aber es kommt mir wirklich sehr, sehr hoch vor, der Betrag für einen Song im Radiospiel. Ja, mir vollkommen egal. Ist dir egal. Ja. Ist mir egal. Ja. Ist mir egal. Dann gab es ja auch noch hier dieses Schland, oh Schland, ne, der WM-Song von 2010 von Uwe Lehner dann. Das, ja, stimmt. Aber das Krasse ist, ich glaube wirklich, dass Raab den Begriff Schland geprägt hat. Hat er. Ne? Das hat, bei TV Total hat er nämlich gesagt, jedes Mal, wenn man im Stadion ist und die rufen alle Deutschland, hört man sowieso nur Schland. Und Raab hat wirklich einen Begriff geprägt, der durch die Generation gerade geht. Also der hat den, also heute noch bei der WM immer Schland, Schland, Schland. Hat sich den schützen lassen. Ne? Ja, mit das clever. Ja, kriegt er jedes Mal Geld, wenn ich Schland sage? 6 Euro. Ja, seit 2005 ist es eingetragen beim Patent- und Markenamt. Richtig krass. Das erste Mal hat das bei TV Total benutzt, nach dem Halbfinale von Deutschland gegen Südkorea, als Deutschland im Finale war und dann kam er rein, hat Schlag, Schlag gerufen und meint, ja, wenn man so betrunken ist, dann nachts, dann kommt da nicht mehr alles ganz raus und deshalb Schland. Als Michi Ballack und der Titan uns ins Finale gebracht haben. Und Michi dann nicht spielen durfte. Ja, und der Titan uns dann das Finale gekostet hat. Ja, da war ich gerade auf Mallorca und hab's in einer Bar in Mallorca geguckt. Da wollte ich nur mal so nebenbei erwähnen. Dass du Globetrotter bist, wa? Ja, saß ich mit einem Dirk Nowitzki-Trikot damals schon da. Du warst schon immer großer Fußballfan. Ja. Aber Dirk hat an dem Abend nicht gespielt. Ich weiß nicht warum. Ja, ist ja komisch. Naja. Ja, jedenfalls wurde Lena mit ihrem Song natürlich Erster, wie wir alle wissen, mit 246 Punkten. Ja, und da hat sie mal danach gesagt irgendwie so, ja, aber jetzt auf jedem Konzert werde ich nicht Satellite singen, so, weil das hat man jetzt auch schon gehört und ich habe ja auch neue Sachen, die ich rausbringe und so. Leute, das ey. Ja, und dann denkt man sich, halt die Fresse, sei froh, dass du dieses Lied hattest. Ja, das ist wie bei der 90er-Party mit Dr. Alban. Er kommt raus, jetzt kommt Dr. Alban, alle freuen sich, er singt sein neues Lied. 20 Sekunden im Lied, der erste pöbelt von hinten, It's my life. Und bis dann nach einer Minute alle nur noch It's my life gerufen haben, dann haben sie das neue Lied abgebrochen und dann ging's los, Dr. Alban, It's my life. Und dann waren alle glücklich. Also, ja. So wird's bei ihr auch. Hat er noch neue Lieder, ja? Krass. Hat anscheinend auch neue Lieder, ja. Man kann sich doch auch mal auf den Lorbeeren ausruhen. Ich glaube, Jürgen Drees hat kein Problem damit, ein Bett im Kornfeld zu singen. Ja, natürlich nicht, warum auch. Wenn er jedes Mal 6 Euro kriegt, wenn das im Radio gespielt wird. Ja. 60, habe ich gesagt. Ach so, entschuldige, nee, dann ist es realistisch. Und unsere Lena blieb uns ja auch im nächsten Jahr erhalten mit Taken by a Stranger. Wie fandet ihr das, als sie auf der Pressekonferenz bekannt gegeben haben, dass Lena nochmal antritt? Ich fand, es sah so aus, als ob sie das gar nicht wusste. Als ob der Rap das einfach gerade mal beschlossen hat. Und er sagt, ja, sie macht das jetzt übrigens. Und echt? Auch, dass sie vom ARD und ZDF davon nichts wussten. ARD, ne? Ist das ja ARD. Genau, also ich glaube, dass Lena das wusste. Ich hatte auch das Gefühl, dass ARD das nicht wusste, dass Raab da wahrscheinlich wieder in seiner Art gesagt hat, ich entscheide. Ja, was wollt ihr denn jetzt machen, wenn ich es mal gesagt habe? Genau, fand das schon blöd, weil ich dachte, nee, funktioniert nicht, will keiner sehen. Nimm mal lieber, also ich fand's doof, vom ersten Moment an doof. Hat ja auch nicht funktioniert, obwohl 10. Platz, ne? Ja, ist ja okay. Ist immer noch okay, keine Frage. Aber ich habe damals auch so ein bisschen bei Twitter dann geguckt, was die Leute dazu sagen, also die Nicht-Deutschen. Und die schrieben alle auch, ist das nicht die Alte, die letztes Jahr gewonnen hat? Und also so der Tenor war, nö, brauchen wir nicht nochmal sehen. Hab ich auch verstanden. Genau. Lied war jetzt aber auch kein Ohrwurm. Nee, gar nicht. Also das ist, erinnere ich mich überhaupt nicht mehr dran. Naja. Taken by a stranger. Hat sich angehört wie das Intro von einer Detektivsendung, ja. Ja, genau. Aber hat mich auch gar nicht überzeugt. Also die ganze Geschichte da mit, das war ein Griff ins Klo, kann man so sagen. Ja, also das ja, fand ich auch. Echt nicht so dolle. Also 10. 107 Punkte. Und dann saß Raab auch noch in der Jury von Unser Star für Baku 2012. Und wer kam da nochmal? Chris? Thomas D. H.B. Baxter. Roman Lob. Genau. Und da hast du mir neulich erst erzählt, wer das überhaupt ist. Ja, der war, viele Leute kannten den von DSDS. Da ist er, die Geschichte kanntest du ja auch, du wusstest nur nicht, dass er das ist. Genau. Der irgendwie in die Top 10 kam, glaube ich, und dann aber nicht, oder in die Vorentscheid-Shows. Und genau, dann ich glaub, aber Top 20 war Top 20, aber nicht singen konnte, weil er irgendwie ganz doll krank war. Und Bohlen dann gesagt hat, ey, wenn du jemals wieder hier mit dabei sein willst, du kommst sofort wieder an diese Stelle. Du bist so gut, ich will dich dabei haben. Und dann ist er aber zu Raab gegangen. Ja, genau. Er hatte gesagt damals, aber auch erst Jahre später, ne? Er hatte da eine Ausbildung irgendwie begonnen, deshalb hat sich das verzögert. Er hatte eine Kehlkopfentzündung und Raab hatte dann zu ihm gesagt, ja, und nächstes Jahr kommst du wieder und kriegst von mir ein Freilos und kannst direkt von hier starten. Ja, was habe ich gesagt? Raab. Raab, ja. Nee, Raab war das wohl nicht. Ja. Naja, aber so ganz so erfolgreich war er dann ja nicht beim Grand Prix. Aber super halt sympathischer Auftritt. Ja, aber war er nicht auch Achter? Ja, genau, auch 8er, 110. Ey, du, weißt du, das sind, man muss das ja mal so sagen, das sind alles richtig gute Platzierungen so, ne? Klar, also letztendlich zählt, finde ich, der Sieg, weil ich weiß auch nur, wer dieses Jahr gewonnen hat und wen ich cool fand, aber also im Gegensatz zu was dann da mit Grazia, No Angels und guck mal, ich weiß nicht mal den Namen von der, die dieses Jahr angetreten. An-Sophie, ja. Dass du das immer wieder sagst, Andi, ey. Also da wäre 8. Platz wäre schon ein Highlight für uns alle gewesen, glaube ich. Aber ey, dass ihr euch das dann auch immer wieder anguckt, finde ich halt irgendwie so. Also ich verstehe das, also ich finde das so krass langweilig. Ich finde das furchtbar. Quatsch, Sven. Du hast ja keine Ahnung, ey. Echt, das ist ja, wirklich, ey, das ist wirklich cool. Die Musik ist irgendwie cool, die Stimmung ist cool. Ich finde das ein Riesenhighlight. Ich freue mich da jetzt schon wieder auf Mai 2016. Total. Wer weiß, vielleicht könnt ihr mich dann ja bekehren. Aber ich wage es zu Zeit. Ich finde, ich mag ja so eine Happenings immer, ne? So, auch halt, so eine Happenings, der und dann Feine. Zusammen was gucken. Aber das, also, ja, das ist halt, wenn es Filme wären, die gezeigt werden würden, würde ich mir aber auch nicht angucken, glaube ich. So irgendwie aus 20 Ländern Filme, so Kurzfilme. Gott, oh Gott, oh Gott. Dann noch so schön mit dem Kunsteinschlag, ist ja genau mein Ding. Weiß ich nicht, also zu der Geschichte mit Roman Lob, da weiß ich noch, das war ja unser Star für Baku in Aserbaidschan war das und die Leute aus Aserbaidschan, die sind ja, oder das Land generell ist ja sehr reich wegen Öl, aber haben irgendwie von nichts eine Ahnung und wussten gar nicht, wie sie so einen Grand Prix überhaupt ausrichten können. Ja, und da Deutschland ja Erfahrung hatte, dadurch, dass wir gewonnen hatten, war es ja in Deutschland gewesen, haben die Stefan Raab beauftragt, das für sie auszurichten. Also, dass er die Organisation dafür übernimmt. Und krass. Das hat seine Firma gemacht, sozusagen. Wow, den krass. Ganzen Grand Prix für Aserbaidschan hat der Wird er sich auch nicht wenig bezahlen lassen haben, denke ich. Ach, das hat er umsonst gemacht, weil bei ihm der Grand Prix am Herzen liegt. Da muss man auch sagen, bei der Show in Deutschland, in Düsseldorf, war das Opening, wo Raab da am Schlagzeug und an der Gitarre und so ist und Satellite selbst singt, habe ich bei der Eröffnung dieser Show gesagt, der muss gewinnen. So, für mich war klar, Raab kann heute nur der Beste des Abends sein. Und ich finde, es war auch so. Also eigentlich hätte Raab das Ding gewonnen. Es ging auch durch ganz Twitter international, wo die gesagt haben, okay, Stefan Raab just won the show. Also super gut. Das ist mir nicht mehr in Erinnerung, Chris. Dann bist muss ich mir auf YouTube du angucken. Bescheuert. Dann können wir ja schon mal über ein paar Sendungen noch sprechen, die da der Herr Raab ja auch neben seiner Musik noch so nebenbei produziert hat. Endlich die Stockcar-Challenge. Ich habe das Quizboxen. TV Total Quizboxen auf Platz 1. Ja, ja, beste Sendung ever, ey. Ja, 2012 5 Sendungen gab's. Hat es einer geguckt? Nee. Minus. Nee, ne? Gar nee, nicht. Ja, wirklich, ey. Fand ich auch, hat mich auch so gar nicht interessiert. Wirklich nee. Nicht. Also mir war das auch irgendwie, nee, dann absolute Mehrheit, hat das einer geguckt? Was war das denn? Die absolute Mehrheit war eine Polit-Talkshow, die hat er ja auch. Wo 5 Gäste da waren und dann in 3 Runden und dann wurde immer abgestimmt und wenn einer die absolute Mehrheit am Ende bekommt, hat er Geld gewonnen. Also über 50, hat er 100.000 gewonnen. Sido hat in der ersten Show das Geld gewonnen. In der dritten. Und deshalb hat er 300.000 gewonnen, weil vorher keiner gewonnen hatte. So krass. Sido hat 300.000 Euro damit gewonnen und der hat gewonnen, weil er Sido war und nicht, weil er politisch, glaube ich, irgendwas Neues gesagt hat. Habe ich aber tatsächlich immer geguckt. Ach echt? Wirklich. Ach, aber nicht wissen, was absolute Mehrheit, was ist das? Da hast du ja gut zugehört. Weil ich das mit dem Kanzlerduell verwechselt habe, weißt du? Und ich dachte, das war doch keine Show von ihm. Aber jetzt, wo du es erzählst, weiß ich es wieder, ja. Deswegen wusste ich doch auch, dass Sido das Ding gewonnen hat. Ja, die erste Sendung hatte noch 18,3% und die letzte, die fünfte, 5,3%. Oh shit. Ah, okay. Ja, also er wollte damit der Jugend Politik näher bringen, hat nicht geklappt. Ja. Anscheinend, aber naja. Aber vom Prinzip war es ja eigentlich ganz cool, ne? Außer, dass man 1000 Mal anrufen musste irgendwie, wenn du da was bewegen wolltest. Aber ja. Dann halt, wie du ja schon meintest, war er Moderator im TV-Duell, ne? Bei Merkel gegen Steinbrück. War ja aus meiner Sicht der Beste und der Erfrischendste. Ja, total. War wirklich so, ne? Das hätte man vorher nicht gedacht, so von, was soll der denn jetzt da? Ja. Aber der hat wenigstens auch nicht durchgängig und war auch zahmer als sonst, fand ich. Aber er hat trotzdem mal Fragen gestellt, er hat nachgehakt. Ja, ja, mit der Maut hat er zum Beispiel gesagt, naja, jetzt, ich habe da noch keine Antwort. Jetzt Maut ja oder nein? Ja, was wollen Sie jetzt denn hören? Ja oder nein? Ja, nein, ja. Wird's nicht geben. Zack, haben wir die Maut. Ja. Ist eigentlich auch krass, ne, dass Angela Merkel im TV-Duell sagen konnte, nein, die Maut wird es mit mir nicht geben und jetzt, ne, ist sie da. Also, wo man dann denkt, okay, krass, das interessiert uns Menschen wirklich einen Scheiß, was da für Versprechungen gemacht werden. Das interessiert uns einfach nicht, offensichtlich. Aber es war ja schon immer so. Ja. Also macht es das besser? Man weiß es nicht. Ja, nee. Schwer. Dann die TV-Total-Pokernacht. Ja, finde ich richtig scheiße, ey. Ohne Scheiß. Habe ich noch nie geguckt. Richtig scheiße. Hab keinen Bock. Soll weggehen, ey. Gibt's immer noch. Gibt's seit 2006. Ne? Über 40 Folgen schon. Andi, guckst du das manchmal? Du bist ja ein bisschen pokeraffin. Ich finde die TV-Total-Pokernacht gut. Also vor allem, weil es da man auch sieht, dass er mit seinem, weil Poker kein Glücksspiel ist, sieht man da auch, dass so Leute wie Raab einfach keine Chance haben beim Poker. Ja, der hat aber schon viermal gewonnen, der Raab. Ja, weil er sich Coaching geholt hat und dann, weil er ehrgeizig ist und versucht hat, das dann irgendwann mal hinzukriegen und so. Und weil es ja immer noch teilweise es ist kein Glücksspiel, aber es besteht ja immer die Chance. Ein guter Freund von uns würde sagen, es ist immer 50-50, ob man die Karte trifft oder nicht. Ja, aber ich finde es ganz witzig und da sieht man halt auch mal, wie ehrgeizig er ist. Und es hat mich immer gewundert, dass er das überhaupt versucht hat, da drinnen gut zu werden. Also und da hat man so seinen Ehrgeiz einfach erkannt, würde ich mal sagen. Meinst du, du würdest ihn abziehen? Ich bin im Pokern auch zu undiszipliniert. Also ich bin auch so, dass ich eher auf mein Glück mich dann ab und zu verlasse. Ich bin pokertechnisch zu undiszipliniert. Ich bin auch eher der mal denkt, ach, ich werde schon Glück haben, aber dann ist es halt nicht so. Deswegen spiele ich selber nicht so gut Poker. Ich bin nicht der Typ dafür. Joey Kelly hat auch gewonnen, natürlich. Den kann man ja auch nicht unerwähnt lassen. Der ist ja eigentlich bei jeder Sendung dabei und gewinnt auch regelmäßig. Ja, es scheint vielleicht das ähnlicher Typ, wa? Wie er. Also ja, ich glaube ja. Also sehr, sehr großer Ehrgeiz immer. Der Gewinner bei der TV-Total-Pokernacht bekommt übrigens 50.000. Und Elton hat schon ganz oft gewonnen, ne? Können wir bitte nicht mehr darüber reden? Die ist scheiße. Naja, dann kommen wir jetzt aber zu einem Highlight. Andi, jetzt kommt TV-Total. Autoball. Oh, Autoball auch richtig gut. Knapp hinter der Stocker-Challenge. Oh, ich wollte was verraten. Nee, Autoball. Seit 2008, 4 Folgen gab es bisher. Und das ist aber tatsächlich eine Sportart, die in den 30ern erfunden wurde. Und immer ein Ball muss ins Tor geschossen werden von einem Auto. Ne? Ein Auto spielt gegen anderes. Und Raab hat einmal gewonnen und hier Giovanni Zarella hat dreimal schon gewonnen. Dreimal hat er gewonnen? Ja. Krass. Ich dachte, Eco Fresh hat einmal gewonnen. Nee, der hat auch nicht mal das Auto steuern können. Ach so. Ja, der hat das Auto immer abgewürgt. Echt, ja? Ja, der hat es nicht hingekriegt. Krass, das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass du es geguckt hast. Einmal habe ich es tatsächlich geguckt, ja. Aber ganz ehrlich, mir wird auch gerade wieder klar, wie viel Leerlauf dann doch Raab eigentlich doch produziert hat, ne? Weil da war schon Scheiße dabei. Aber immer gute Quote, also so ja. Ne, eventmäßig. Also wie er das ProSieben-Programm füllt, ist schon echt krass. Ja, absolut. Ich frage mich, was jetzt mit den ganzen Promis passiert, die da immer mitgemacht haben. Die sitzen ja jetzt auch komplett auf der Straße. Die sitzen jetzt alle bei uns beim Arbeitsamt das nächste Mal, wenn wir da hingehen. Dann kommt das TV-Total-Turmspringen seit 2004. Ja, habe ich auch immer mal so, also wenn es läuft, schaltet man kurz rein, aber ist halt auch kein Event, wo ich von Anfang an bis zum Ende durchgucke. Dafür hat es mich einfach nie interessiert. Es gab halt eine coole Raab in Gefahr-Folge, ne, wo das bei war. Und danach haben sie dann dieses Turmspringen gemacht. Und das ist auch eine der besten Raab in Gefahr-Folgen übrigens. Ich finde die richtig, richtig krass lustig. Aber man wartet ja, man muss es ja zugeben, ne, so wie auch bei Autorennen oder so, immer auf einen Unfall. Ja, leider ja. Ja, das stimmt, ist das Tragische. Ne? Man will sehen, wie der Ass-5-Typ da ne, sich schön mit dem Gesicht ins Wasser packt. War nicht aber neulich auch mal eine richtig ernste Verletzung von irgendeinem von unter uns? Ja, genau, richtig. Ja, stimmt. Ja. Der Stefan Dürr. Aber das war nicht in der Show, das war in der Vorbereitung. Genau. Und der lag irgendwie 4 Wochen im Krankenhaus und musste sogar an der Halswirbelsäule operiert werden. Ach, sehr ärgerlich. Aber ich glaube, es ist so. Also, das ist nicht in der Show, so meine ich. Ja. Aber krass, ja. Ja, in dem Zusammenhang, weißt du, das ist, ich finde das auch keine Frage. Schlimm, tragisch, so, also generell wünscht man ja keinem Menschen einen Unfall, egal wie klein oder schlimm oder was auch immer. Aber was mir in diesem Zusammenhang übel aufgestoßen ist, dass ein Tag, nachdem der Unfall war, gab es ein Foto von ihm in der Bild-Zeitung, wo ich denke, warum muss er sich denn dann von der Bild-Zeitung ablichten lassen und daraus eine Story machen? Und da habe ich... Oh, echt? Ja, einen Tag später. Und da habe ich mir gedacht, naja, ganz ehrlich, so schlimm kann es ja dann vielleicht doch nicht sein. Denn wenn ich mir Sorgen machen würde, dass ich vielleicht querschnittsgelähmt bin oder was auch immer, dann fotografiert mich an dem Tag aber mit Sicherheit keiner. Der hat ja sogar die Produktionsfirma dann verklagt, ne? Weil sie nicht über die Risiken aufgeklärt haben. Ach komm, ey, ist ja gesunder Menschenverstand. Aber nee, ich kann mich an das Foto auch erinnern in der Bildzeitung. Der lag dann da so da mit der Halskrause, ja, so genau. Richtig wie bei, wenn die Bandys ja. zum Gericht gegangen sind mit der Halskrause. Ja, genau, also lag er da und naja. Ja. Gute Besserung, aber. Ja, genauso ist es. Trotzdem ist es ein Unfall und Unfälle sind scheiße, ja. Wer hat mal wieder gewonnen? Joey Kelly. Mhm. Und wer war der erste Gewinner, die erste Gewinnerin? Rebecca? Lucy von den No Angels. Ah. Ja. Und die meisten Medaillen haben Stefan Groth gewonnen und Fabian Hambüchen. Und da muss ich mal sagen, ich finde es richtig scheiße, dass da so Profisportler mitmachen. Ja, finde ich auch. Weißt du, Hambüchen ist natürlich geil, sich das anzugucken, was man da macht. Und da denkt man auch, Alter, wow, krass, Respekt. Aber nimmt halt den Fun raus, ne? Weil einer, der sein Leben lang Geräteton und so gemacht hat, genau, hat natürlich andere Voraussetzungen, als wenn sich der kleine pummelige Christopher dahinstellen würde. Genau, ja, man will halt einfach so normale Leute sehen, die das versuchen und dann halt das irgendwie schaffen und dabei und nicht halt einfach ein Profitoner, der das natürlich super machen wird, was eine ganz, ganz tolle Leistung ist. Das kann man ja gar nicht schmälern, aber das ist falsche Sendung dafür. Also das brauche ich da nicht. Ja, genau. Ja. Sonst fand ich es immer ganz lustig, wenn Raab und Elton halt Synchronspringen gemacht haben. Ja, dass Elton sich da mal so angestellt hat, ne? Ja. Ob er wirklich keinen Bock drauf hat oder ob es eine Show ist? Frage ich mich auch immer. Oh, weiß ich nicht. Na, aber hier die Jungs von Mundstuhl, da ist ja auch immer der Dicke, der dann irgendwie dann das total verkackt und dann auch immer sich wehtut und so. Also es war dann irgendwann schon so, dass man sagt, ja, das dann ist dann vielleicht auch mal ein Bauchklatscher extra oder sowas, ja. Ja, oh. Obwohl, Stefan Raab hat sich ja auch mal verletzt, ne, dabei. Ach, echt? Er ist 2005, als sie da vom unter dem Dach runtergesprungen sind ins Wasser aus 16 Metern Höhe, hat er sich das Steißbein gebrochen. Oh. Und deshalb gab es auch 2006 keine Sendung. Krass. Weil er da noch so lange dran zu. Das sind schon immer, die Sprünge von da oben sind schon immer echt krass, ne? Ja, total. Und dann halt ein Kopfsprung, also ist schon, Körper ist schon krass. Ja, ich hätte da auch nicht, also, da habe ich immer gesagt, wenn mich einer fragen würde, hast du da Bock mitzumachen? Nein. Also auf keinen Fall. Nee. Ah, das würde ich aber gerne sehen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wir können ja heute Abend zusammen einfach in die Badewanne gehen, dann zeige ich es dir. Ja. Stimmt, der Badewannenrand ist ja für dich genauso hoch wie ein 15-Meter-Turm für normale. Das würde mich ja ein bisschen an Free Willy erinnern, glaube ich. So, jetzt mal an euch beide. Selber doof. Oh. Ey, weißt du, wir albern so ein bisschen rum und du musst immer gleich übertreiben. So, jetzt eine Sache, die noch älter ist als das Turmspringen, die VOG-WM. Die gibt's nämlich seit 2003. Ey, krass, auch nicht meins. Muss ich noch nie gucken. Auch nie. Wenn, dann hat man gewartet, so, vielleicht fallen sie hin. Also ich glaube, die ersten drei VOG-WMs habe ich geguckt und die fand ich auch alle cool. War witzig so mit dem Interview, mit dem Comedy-Interview da oben und dann unten nochmal und dann wollte man sehen, wer da Raab macht und so. Das fand ich nicht schlecht. War okay. Aber ja, aber auch da, ne, der Hackel-George, dass er mitmacht. Ja, so. Das ist halt unnötig irgendwie. Ja, total. 9-mal Gold geholt, reicht Raab nicht. 5-mal und Kelly 4-mal. Ah, krass. Mhm. Ja. Ich dachte, du meinst seine richtigen Olympiamedaillen. Ach so, nee. Vom Hackel-George. Nee, bei der VOG-WM. Ja, aber der hat ja sowieso auch schon bei Olympia gewonnen. So was gibt er sich dann die VOG-WM, also. Ich hab's nicht verstanden. Das ist ja nur ein anderes Gerät. Das ist ja schon ähnlich so. Also deshalb, ich fand das wirklich vollkommen überflüssig. Und jetzt kommen wir endlich zum Highlight. Andi, jetzt erzähl uns bitte eine Stunde was über die TV Total Stockcar Challenge. Also, die es seit 2005 gibt und bisher 10 Folgen. Ah, oh, das ist so schön. Die sitzen da in Autos und dann machen sie die an und dann fahren sie im Kreis und manchmal macht's Buff hinten und Buff vorne und man sieht nichts, weil alle einen Helm aufhaben und mal geht ein Auto nicht. Voll geil. Richtig geil. Richtig geil. Ja, ich finde, besser kann man es auch nicht beschreiben. Und vielleicht sollte man das an dem Punkt auch beenden, einfach dieses Thema. So ein Dreck. Aber also das mit dem Karawanfahren am Ende? Kenne ich nicht. Auch nicht. Am Ende haben die immer so einen Karawan halt hinten noch angespannt und müssen dann im Kreis fahren und versuchen, den Karawan von dem anderen abzuschießen, halt, indem sie da reinfahren. Genial. So eine, Genial. Ja, genial. Habt so mit Autos. Habt ihr Zugang zu Formel 1? Selbst das interessiert mich nicht. In den 90ern, da habe ich das manchmal geguckt. Das ist ja schon etwas her. Aber dann wurden immer die Regeln so irgendwie, Schumacher war zu gut, Regeln wurden geändert und wieder hier eine neue Regel und dann eine neue Regel. Und inzwischen gucke ich es gar nicht mehr. Nee. Also inzwischen ist auch gut, seit 10 Jahren oder so. Ich glaube, ich habe die 2 Jahre geguckt, wo Schumi nicht gewonnen hat, da wo Mika Häkkinen 2-mal hintereinander gewonnen hat. Da habe ich Formel 1 geguckt, aber dann auch nicht mehr. Da habe ich sogar auch für die PlayStation mal das Spiel mit mir geholt. Ja. Sicherheitskopie. Mein Papa ist ganz großer Formel 1-Fan. Der guckt immer 10 Minuten den Start und dann macht er aus. Ja, aber Start ist ja auch immer spannend. Ja, genau, ne? weil er immer sagt, na, da passiert vielleicht was, da crashen die zusammen und alles andere interessiert ihn nicht. Aber es ist wieder dieses, ne? Da, oh, aber jetzt nochmal also aus Erinnerung, weil ihr euch wahrscheinlich nicht auf die Stockcar-Challenge vorbereitet habt. Oh doch. Ach, hast du? Gab es da nicht mal so einen krassen Eklat, dass irgendwie Raab Elton irgendwie umgefahren hat und der dann über die ganze Strecke gelaufen ist und dann bei Raab auf der Motorhaube so krass rumgesprungen ist und dann gab es anscheinend so war Stress zwischen den beiden und sowas? Könnt ihr euch daran erinnern? Das war doch bestimmt gescriptet. Noch nie gehört. Echt nicht? Also dadurch, weil ich es nicht geguckt habe, echt keine Ahnung. Also das so viel habe ich dann auch nicht. Ich kann dir sagen, dass Raab 4-mal gewonnen hat und Kelly 5-mal. Und Axel Stein auch 5-mal. Oder das von ihm, was von ihm übrig ist. Ah ja, stimmt. Der hat ja den Jonah Hill macht er zurzeit, ne? So, den ja. Naja, aber Jonah Hill macht mittlerweile wieder den anderen. Ah. Den witzigen Jonah Hill, den finde ich auch richtig gut. Ja. Einer der besten Schauspieler übrigens, wie ich finde. Ja, Jonah ist nicht schlecht, aber ich mag ihn in Dick irgendwie mehr. Wobei 21 Jump Street ist ja wohl dünn ist, so, aber finde ich trotzdem gut, 21 Jump Street. 21 Jump Street, cool. 22 Jump Street fast noch besser, finde ich. Hammer. Ja. Kennt ihr die Geschichte von Jonah Hill, Martin Scorsese, The Wolf of Wall Street? Und zwar kriegt er in dem Film von einem Kollegen eine aufs Maul. Ne? Und Martin Scorsese, der Regisseur, sagt, ey, das ist scheiße, Mann, das sieht kacke aus. Ey, ist das für dich cool, wenn du Jonah wirklich haust? Und er sagt, ja, musst du Jonah fragen. Und Jonah denn, Martin Scorsese, und er wollte unbedingt in dem Film mitspielen. Er sagt, ja, okay, dann hau mir halt wirklich eine rein. Dann hat er wirklich in dem Film eine rübergezogen gekriegt. Und es sah natürlich so geil aus. Und Martin Scorsese rennt danach zu ihm hin und sagt nicht, boah, ey, geil, sieht gut aus, danke, dass du es gemacht hast. Sondern sagt, hol schnell die Kamera, es schwillt an, schnell die Kamera. Ja, was tut man nicht alles, um bei einem Oscar-Film mitzuspielen? Ne? Das hat doch Peter Jackson so schön gesagt, als die Komparsen bei Herr der Ringe nicht so gut miteinander gekämpft haben. Da hat er gesagt, denk dran, Schmerz ist vergänglich, Film ist für die Ewigkeit, haut drauf. Oh. Krass, ey. Aber findest du, Chris hat den Regisseur richtig ausgesprochen, seinen Namen? Oder würdest du es anders aussprechen? Scorsese gesagt. Ich hätte auch Scorsese gesagt und nicht Scorsese, aber vielleicht. Ja, in der Künstlerwelt, in der Chris groß geworden ist, da ich, spricht ich, man ich, das alles ich glaube, so. Dass die ganzen Amerikaner tatsächlich in dem Interview immer sagen, Martin Scorsese. Ja, und sind wir hier in Amerika, oder? Das ist Deutschland hier, ne? Das war übrigens auch ein Knopf von Stefan Raab. Martin! Mhm. Hat man 39 auch so, genauso gesagt wie du gerade. Das ist Deutschland hier? Mhm. Da war Guido Westerwelle noch gar nicht geboren. Ja, naja. Gut, naja, gut. Wollt ihr nur darauf hinweisen, dass es 39 gut. bis 45 schon mal ganz schön schief gegangen ist. Ja, Scorsese. Kommen wir also zur besten Sendung im deutschen Fernsehen. Schlag den Raab. Ja, unterschreibe ich so. Finde ich auch. Ganz klar. Ich glaube, was früher für die Leute Wetten, das war, ist für uns und für noch Jüngere eigentlich Schlag den Raab. Für mich wirklich die beste Unterhaltungsshow im deutschen Fernsehen. Das ist das Einzige, wo ich jetzt gezielt meinen Fernseher für einschalte, wenn ich so mal nachdenke drüber. Ja. Außer gut, wenn ein Fußballspiel kommt. So. Aber sonst von Sendung her ist das das Einzige, wo ich sage, boah, ey, wann kommt es endlich wieder? Da kommt es, cool, perfekt. Ich sitze da und gucke mir das den ganzen Abend an, egal wie lange es dauert. Absolut. Und du sitzt auch 23 Uhr nicht da und denkst, oh, könnte ja langsam mal zu Ende sein. Nee, sondern du denkst, ey, ist geil. Und wenn es noch 3 Stunden läuft, ist doch cool. Ja. Es gibt natürlich mal Spiele, wo man denkt, boah, ja gut, ist jetzt ein bisschen lang. Ja, oder so. Kandidaten meine ich. Hm. Boah, ja, aber dafür gibt's dann ja das nächste Spiel, das dann geiler wird wieder. Ja. Deshalb wart ihr schon mal da. Andi, du hast ja schon gesagt, ne? Du warst ja schon mal da. Mhm, ich war schon mal da. Also nicht im Publikum, aber als Kandidatenbegleitung. Und also ich habe einen Kumpel gehabt, der hat sich beworben, ist durch diese ganze Prozedere gelaufen mit dem Casting für die Sendung und wurde dann tatsächlich auch, also das Casting läuft dann so, du musst dann gegen andere Leute, die sich auch beworben haben, dann auch Spiele machen und die werden aufgenommen und wenn du das Spiel gewinnst, dann kommst du eine Runde weiter im Casting und sowas Und der hatte da in dem Casting eine Frau als Gegner und hat sie natürlich übertrieben abgezogen. Und ist dann weitergekommen und der war dann da und konnte dann auch mit Leuten mit in den Backstage-Bereich nehmen, da zu den Kandidatenbetreuung. Da lernst du die alle kennen und so, die halt sich da am Anfang zur Wahl stellen und bis da ein bisschen im Backstage-Bereich hin und her laufen können. Also das war eine krasse Erfahrung auf jeden Fall, das alles mal zu sehen, weil ich ja Stark den Rap auch super finde und vorher auch nie Stefan Rapp live gesehen habe. So und wie das da ist mit, wenn, dann kommt Steven Gätchen, bevor es losgeht, kommt er da rein und sagt den Leuten, dass sie ganz entspannt sein sollen, bei, dass er ihnen keine Frage stellen wird, die sie in die Pfanne haut und dass sie ganz natürlich sein sollen und sich nicht irgendeinen komisch geskripteten Spruch ausdenken sollen oder so, das kommt nicht gut rüber. Ja, und war auf jeden Fall eine Erfahrung, wo ich sagen muss, krass, war auch ein bisschen ernüchternd, ja. Also da kommt dann alles dann doch schon sehr klein vor und nicht so groß wie im Fernsehen und dann auch Raab gesehen und na, man denkt dann irgendwie, ja, keine Ahnung, wer da kommt, aber dann war es irgendwie so ein ganz normaler Mensch, der irgendwie auch wenig Charisma hat oder gar keins, fand ich jetzt im Prinzip. Und dann lernst du so jemanden wie Steven Gätchen kennen, wo du denkst, naja, das ist der Moderator und der ist dann total freundlich und charismatisch und nett und interessiert sich. Da denkst du dir, wow, Steven Gätchen, toller Typ so. Und Stefan Raab, naja. Und dann halt auch die Distanz. Stefan Raab war dann irgendwie gar nicht so für die Leute da, zum auch nicht im hinteren Bereich so mit den Kandidaten, um zu sprechen oder sowas. Also das war schon ein bisschen ernüchternd. Aber so generell mal die Sendung zu sehen, ich saß dann auch im Publikum und habe die Sendung gesehen. Da wurde leider aber auch eine Frau gewählt in der Sendung, in der ich da war. Mein Kumpel wurde es nicht. Bei der 50. warst du, ne? Ja, bei der 50. genau. Und der war das dann leider nicht, mein Kumpel. War dein Kumpel sehr niedergeschlagen danach? Nee, gar nicht. Ich glaube, also der war im Vorfeld war der so aufgeregt von der ganzen Sache. Der hat halt mit Medien im Prinzip gar nichts zu tun, hatte sich auch nur Just for Fun beworben. Und der war so aufgeregt und ich glaube, als es dann dieses war, jetzt ist es vorbei, so er ist es nicht, da war er dann total locker. Dann konnte er endlich wieder so vernünftig, konnte er das dann genießen da alles. Aber vorher war er sehr aufgeregt und angespannt und er hatte jetzt auch nicht das beste Filmchen, muss ich sagen. Ja, muss ich auch sagen. Das hat halt auch irgendwie. Aber die Frau auch nicht. Ja, von den allen aber war die Frau dann schon noch am sympathischsten irgendwie so dargestellt. Wobei, als ich in den Raum gekommen bin und die Kandidaten kennengelernt habe und den ersten, das war so Nordlicht, da dachte ich mir so, ja, der kommt sympathisch rüber jetzt. Aber das hat er dann irgendwie auf der Treppe da nicht hingekriegt, dass die Leute für ihn anrufen, komischerweise. Ja, es muss auch so schwer sein. Du stehst da, weißt, du kannst, ich weiß nicht, um wie viel es da ging. Um 500.000 ging es da. Da wurde der Jackpot eine Sendung vorher geknackt. Natürlich. Ach stimmt, der Große war es ja auch noch, ne? Ja. Bei 3 Millionen oder was das da schon war. Und ey, du weißt, du kannst da ganz, ganz viel Geld einfach mal gewinnen an einem Abend und es gucken so viele Leute auf dich und oh ey, das ist ein Druck, mit dem du erstmal umgehen musst. Absolut. Ich mach das ja jetzt auch schon ein paar Jahre, aber war beispielsweise mal beim Frühstücksfernsehen von Sat.1 und das ist ja nicht eine 6-stündige Spielshow, wo es um viel Kohle geht oder so, sondern immer so ein 5-Minuten-Talk immer mal wieder. Selbst da war ich unfassbar nervös, obwohl ich irgendwie 5-6 Jahre vorher schon immer mal wieder gedreht habe. Und wenn du dann da jemand bist, der nicht jeden Tag im Fernsehstudio steht oder noch nie das gemacht hat und dann geht es um so viel Geld und du weißt halt, was Schlag den Rab von Ausmaß bei den Zuschauern und so annimmt. Wow, also das, ich glaube, das kann man gar nicht beschreiben, wie nervös man da wahrscheinlich in dem Moment ist. Krass, kann ich mir nicht vorstellen, dass du da nervös bist. Also du jetzt. Ernsthaft? Nee, ehrlich. Warum? Ja, weiß ich nicht, das stellst du dich gar nicht ein. Ich würde da denken, du gehst raus, machst Quatsch locker. Ja, das denkt man immer. Das sagen mir auch immer die Leute, die denken, ach, du hast doch, also, Probleme hast du doch gar nicht. Du bist doch alles cool bei dir. Muss ich immer denken, nee, gar nicht. Ich bin krass nervös. Vor unserer ersten Podcast-Folge, ich war unfassbar nervös. Das kannst du dir nicht vorstellen. Wenn mir irgendwas wichtig ist und dann bin ich nervös. Absolut. Heute, egal wie oft ich ins Synchronstudio gehe, ich bin jedes Mal nervös am Anfang. Jedes Mal. Ja, krass. Aber vielleicht brauchst du das auch, um dich um dein Level zu erreichen. Wahrscheinlich ja, aber in dem Zusammenhang wollte ich nochmal was zu Stefan Raab sagen, wo du sagst, Mensch, er hat sich mit den Kandidaten nicht so beschäftigt. Er wird zwar nicht nervös sein, aber die Fußballer bei einem Spiel oder so sind ja auch komplett in ihrer Welt und fokussiert und konzentriert. Meinst du, es hat vielleicht damit ein bisschen was zu tun, dass er sagt, hey, ich bin im Tunnel? Nee, aber also selbst danach auch nicht. Okay. Also er hat dann auch, im Studio, wo dann auch, wenn das Publikum nicht mehr da ist, hat er dann auch einen Bodyguard, der dann immer in der Nähe von ihm steht, also so 2 Meter hinter ihm immer so, der dann auch auf achtet, dass man keine Fotos, also ich habe das Studio fotografiert, so, da habe mich da an das Podest gestellt oder sowas, ja. Hast du das Foto? Wie bitte? Ja, hat er doch schon bei WhatsApp geschickt. Dann könntest du es ja auch mal hochladen. Könnte ich machen, ja. Ich habe ich hab ein Foto von mir, wie ich an dem Podest stehe, dabei Schlag den Rab. Also, und da kam, also wir haben halt wirklich das Studio fotografiert und dann kommt der Bodyguard auf uns zu und sagt so, Leute, keine Fotos hier von Stefan Raab, wo ich sage, ich gucke in eine ganz andere Richtung. Also, was willst du von mir im Prinzip, ja? Als ob ich jetzt so da geil drauf wäre, von Stefan Raab ein Foto zu machen. Ja, es war über Elton. Ja, nur mit Elton, ja, aber Elton, das ist einfach eine Nummer zu groß, es geht einfach nicht. Aber Steven Gätchen hast du dann bestimmt noch eins gemacht. Ja, meine Freundin hat von sich und Steven Gätchen ein Foto gemacht, was auch gar kein Problem war, ja, und der war auch auf der Aftershow-Party so locker, also wirklich, ich würde ihn heiraten, ja, wenn er ja gesagt hätte, es war wirklich nur Homo, aber... Jetzt freue ich mich noch mehr auf den großen Steven Gätchen-Podcast als nächstes. Ja. Das wird toll. Steven liebt Filme. Oder Kino, wie heißt das? Man weiß ja, es nicht. Der hat irgendeine Sendung, oder? Der hat irgendeine Sendung, ja. Ja. Nee, also Steven Gätchen, total toll. Der hatte dann auf der Aftershow-Party, weil es ja auch die 50. Sendung war, so einen Automaten aufgestellt, wo du mit einer kleinen, also so einen Fotokasten aufgestellt, wo du dann so diese Passbilder machen konntest, wie früher in der U-Bahn und sowas, wo du dann jeder seine Bilder umsonst machen konnte, von sich aus so, ja. Und Stefan Raab hatte eine Torte gekauft und jeder durfte sich einen Becher mitnehmen in den Kaffeepott, wo Raab 50 drauf stand und sowas. Da haben sie schon ein bisschen was gemacht, aber so, dass man mal ins Gespräch kam oder sowas, gar nicht. Hast du den Kaffeepott noch? Den Kaffeepott habe ich noch, na klar. Ob Steven Gätchen wusste, als er bei ARD unterschrieben hat, dass Raab aufhört? Bei ARD? Hat Steven Gätchen bei ARD unterschrieben? Ja, war doch vor einem Monat großes Thema. Steven Gätchen wechselt am Ende des Jahres von Pro7 zu ARD oder ZDF. Ach so. Und da haben sie schon gesagt, oh, wer wird jetzt Schlag den Raab moderieren. Das ist jetzt, glaube ich, 2 Monate her. Deswegen frage ich mich, ob er vor 2 Monaten schon die Ansage gekriegt hat und deswegen da unterschrieben hat. Ja. Möglich? Ja. Könnte Man sein, weiß ja. es nicht. Ja. Insiderhandel. Schlag den Raab ist auf jeden Fall ein Riesending. Ich finde das bis heute noch eine unglaubliche Show. Aber wenn ihr gerade über die 50. Folge gesprochen habt, wann hat denn das angefangen? 1910? Na, es war der 23. September 2006. Boah, ist echt schon eine Weile, ne? Warte mal, 2006, wir haben jetzt 2015, sind 14 Jahre läuft das schon. Wow. Ist krass, oder? Also deshalb, man hat sich ja immer die Frage gestellt, wie lange kann er das denn überhaupt noch machen? Und ja, genau. Ja. Weil du so von Steven Gätchen geschwärmt hast, Andi. Na, ja, meinst du. Wer hat euch denn besser gefallen als Moderator? Der Optenhöfel oder Gätchen? Spontan würde ich Optenhöfel sagen. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, jetzt wo ich Steven Gätchen kennengelernt habe, finde ich total Steven gut. Ja, kann ich verstehen. Ja, aber ich fand auch den Optenhöfel immer so ein bisschen ja besser. Bei dem Gätchen kam mir dieses so hart gegen Raab immer sein, so ein bisschen aufgesetzt vor. So als ob er nicht wirklich gerade er selber ist, sondern versucht, was darzustellen. Und deshalb hat mir der Optenhöfel besser gefallen. Ja, ich glaube aber, also ich finde Raab ist halt auch sehr schwer, so in der Sendung, wie oft er so Sachen nachfragt und so, es geht mir halt übertrieben auf den Zeiger, muss ich sagen. Für wen seid ihr eigentlich? Ja, wollte ich nämlich gerade fragen. Ich bin immer für Raab, immer. Echt? Ja, ich auch. Aber warum? Sind wir böse? Sind wir schlechte Menschen? Ich glaube, wir sind Hater, wir gönnen es denen einfach nicht. Also ich war noch nie für Raab, außer einmal, wo er gegen Hans Martin gespielt hat. Und da war ich das einzige Mal für Raab. Ich weiß es aber auch nicht, woran es liegt. Ich mag einfach, weißt du, weil ich ähnlich bin, ich mag halt diesen Ehrgeiz, den er hat. Ähnlich wie Hans Martin? So bin ich hoffentlich nicht. Diesen Ehrgeiz von Raab, dass er sich ärgert, wenn er was verkackt und dass er sich freut. Und das Diskutieren ist ja mittlerweile auch eine Nummer von ihm geworden, was ja lustig ist. Aber ich kann das schon Leuten gönnen. Also da gab es schon Kandidaten, die dann, wo ich gesagt habe, Mensch, ey, eigentlich gönne ich es ihm. Oder die gewonnen haben, wo ich dann denke, yo, hat er verdient. Aber zu Beginn bin ich komischerweise immer für Raab. Aber das ist eine gute Frage, Sven. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil wir es einfach nicht wirklich gönnen, oder? Ich glaube, um ehrlich zu sein, ich hab da auch echt drüber nachgedacht. Und dachte, ja, wie kann das eigentlich sein? Aber ich glaube, weil man den ein bisschen kennt. Und die anderen sind mir ganz fremd. Und ich finde es halt auch krass, wie viel Ehrgeiz er entwickelt. Und er ist halt nicht so der, er ist ja nicht der typische Typ, den du siehst und sagst, ey, der ist bestimmt krass gut in jeder Sportart. Der kann alles bestimmt. Ja, genau. Sondern er sieht einfach aus wie so ein Klumpen. Und das irgendwie schafft er aber trotzdem immer jedes Spiel, dass er nicht übertrieben abgezockt wird. Also in fast jedem. Natürlich gibt's auch mal Sachen, die ihm gar nicht liegen. So, aber, ja, aber im Großen und Ganzen. Und deshalb so finde ich das anscheinend bewundernswert und gut und bin deshalb irgendwie für ihn. Ich glaube auch, weil obwohl er eigentlich ist er nicht der Underdog, aber er ist trotzdem immer irgendwie der Underdog. Wenn man sagt, ja, naja, den muss doch man, guck dir doch mal den Typen an, Mann. Der ist Goldmedaillengewinner beim Judo und den zieht er da so ab, den Typen. Und ja, ich glaube, das ist, ich glaube, ich kann mich einfach mit dem Ehrgeiz sehr gut identifizieren und ja, ich glaube, das ist so bei mir der Grund. Krass. Ja, also ich finde, sein Ehrgeiz ist ja bewundernswert so, aber du musst halt auch überlegen, gegen was für Leute er spielt, ja. Also und was für einem Environment einfach so. Er ist da zu Hause. Er ist da zu Hause, klar, total, ja. Absolut, aber er spielt halt auch gegen Goldmedaillengewinner. Ja, ne? Da ist es auch so, dass man sagt, so, naja, okay, das sind Profis in ihrer Sportart, so, da denke ich mir auch immer so, muss das unbedingt sein. Aber ich feiere es total, wenn zum Beispiel, ich glaube, in der Sendung warst du gewesen bei Raab mit links, oder? Wo es einmal mit der linken Hand alles machen musste, Sven. Ja, weil er sich dort die Hand, hat er die ja, nicht? Beim Skifahren vorher, genau, da war ich da, da war ich im Publikum. Und da war ja der Kandidat so ein Heiko aus Hamburg, glaube ich. Und ja, das war so einfach ein dickes Couch Potato, ja? Chris aus Hamburg halt, ne? Und der hat ihn so abgezogen, mit links hat er ihn abgezogen, das war richtig beeindruckend, das hat mich richtig gefreut. Also, ja, also wie gesagt, da war ich ja da und erstmal, wir sind schon reingekommen und da kam auch dieser Platzeinweiser, was Chris vorhin von TV Total erzählt hat. Und da kam der auch zu mir an und meint, ja, hier, setzt euch mal bitte hier hin. Und dann hat er uns direkt neben die Familie von dem Kandidaten gesetzt. Und am Anfang sitzen immer drei Leute aus der Redaktion da, beziehungsweise vom Team. Und wenn dann feststeht, welcher Kandidat das geworden ist, kommt dann halt die Familie dahin und setzt sich. Und ich saß halt direkt neben, ich glaube, es war entweder die Schwester oder die Frau von diesem Heiko. Und es tut mir leid, aber die war anscheinend sehr aufgeregt. Die hat so krass gestunken. Die hat wirklich richtig krass gestunken. Dann saß ich da also 5 Stunden neben dieser krass unangenehm riechenden Frau. Und es war so eine Mischung aus so Kernseife und Schweiß. Ich weiß, das war wirklich eklig. Also ich konnte da kaum noch sitzen. Und deshalb war ich dann auch für den Raab. Am Ende wollte ich aber nur noch, dass es vorbei ist. Der Typ, ja, also der kam halt in dem Video ganz gut rüber, ne? Und Raab war aber auch sehr lustlos an dem Tag. Das hat man die ganze Zeit gesehen. So, als es dann vorbei war und der Heiko an uns vorbeigegangen ist nach einem Spiel mal, da hat er auch so die Gewinnerfaust schon gemacht, obwohl es da doch recht früh des Abends war. Aber da hast du gemerkt, so, der hatte die Augen des Tigers, um das mal aufzugreifen. Mhm. Und das hatte Raab an dem Abend nicht. Und das finde ich auch, immer wenn Raab verloren hat, also fast immer, dann hat man das schon im Laufe der Sendung recht früh gemerkt, dass er irgendwie lustlos ist. Bestes Beispiel, die letzte Ausgabe. Absolut. Ich habe nämlich das Gefühl, dass nicht die anderen Kandidaten gewonnen haben, sondern Raab hat verloren. Ja, genau, ganz genau. Denn das war wirklich so, die letzte Sendung, da bin ich ja extra noch abends zu dir gekommen, weil wir das zusammen gucken wollten. Und ich habe so aus Spaß gesagt, ey, wenn es jetzt eine Frau wird, Sven, ich schwöre dir, ich pack meine Sachen und gehe nach Hause. Und es wird in dieser Sekunde eine Frau. Weil es einfach, weißt du, ich habe nichts gegen Frauen, im Gegenteil, ne? Aber weiß ich nicht. Für mich als Mann ist einfach mehr Spannung drin, wenn ein Mann drin ist. Ich kenne aber auch alle Frauen, nur Frauen, die sagen, ja, ich hätte da lieber einen Mann, der da gegen ihn kämpft. Ja. Ich habe auch noch nie gehört, dass jemand sagt, ich möchte, dass die Frau gewählt wird. Ja. Deshalb, ne, wir haben ja unsere Verschwörungstheorie. Ja, ja, du kannst sie gerne mal sagen. Erzähl mal, dass vielleicht ein anderer Sender anruft, und wenn sie ein großes Ding an dem Tag haben, und dann dafür sorgt, dass die Frau gewählt wird, weil auch immer die Quote schlechter ist, wenn Frauen antreten. Naja, weil's und da halt muss nicht so spannend ist halt so, ne? Du musst halt als anderer Sender, der zu dem gleichen Zeitpunkt eine große neue Show hat oder was auch immer, engagierst halt für 5.000 Euro oder so ein Callcenter, die soll die Frau anrufen und schon ist die Frau drin und schon heißt es automatisch für den Sender, ah, unsere Quote geht hoch und das ist ja natürlich für Werbung und alles wichtiger. Ich kann mir das schon vorstellen. Und wie Sven sagte, in der letzten Folge war es definitiv so, Raab war sich sicher, du, das Ding bringe ich nach Hause, weil es war ja auch keine Sekunde am Anfang davon auszugehen, dass er das nicht gewinnen sollte. Und dann hat man so gemerkt, gut, jetzt fahre ich einen Gang runter und lasse mal ein bisschen rankommen, ist auch besser für unsere Quote und außerdem ist es spannender für die Zuschauer. Und am Ende hat das dann verkackt. So. Ja, er hat 9 Spiele gewonnen und die Frau 6. Ja. So. Ja, und aber halt so ist nicht, weil sie gut war. So ist ja, ja, aber es war halt so, weil er einfach am Ende gar keinen Bock mehr hatte. Ah, ich habe es letztens nicht gesehen. Ja, das war wirklich, also fand ich bisher die mit Abstand schwächste Show, die ich jemals gesehen habe. Ich fand auch die beiden Sendungen, wo ich da war, also ich war zweimal als Zuschauer bei Schlag den Rab, und ich fand beide Male, dass es irgendwie keine guten Sendungen waren. Aber die jetzt fand ich am schlechtesten. Hat er beide Male verloren, wo du da warst? Nein, beim zweiten Mal hat er gewonnen. Aber das war Ausgabe 35, ich weiß gar nicht mehr gegen wen. Also da ist auch wirklich kaum was hängen geblieben. Und Freunde von mir arbeiten ja da. Und da kam einer von denen an und meinte, boah, Sven, heute, ey, wirklich wird keine gute Show. Sind echt doofe Spiele irgendwie. Und die proben das ja vorher immer. Also mit Leuten vom Team halt die Spiele durch und damit, ne, Kamerapositionen geübt und Generalproben halt. Mit Ersatz halt für Raab und für den Kandidaten. Und da meinte er so, ey, nee, ist echt nichts Dolles diesmal, wird stinklangweilig. Und er hatte leider recht. Puh, nee. Ja, also das fand ich auch, als ich da bei der Sendung war, da hast du halt im Backstage-Bereich, hast du die ganzen Spiele schon aufgebaut gesehen. Also irgendwelche Basketbälle und die ganzen Vorbereitungszeug, also davon, dass Raab nichts weiß, wie immer gesagt wird. Also wenn der da einmal durchs Studio läuft, hinten zu seiner Garderobe, dann sieht er da schon die ganzen Aufbauten. Also da weiß er schon ungefähr, worin es geht. Die Kandidaten sehen es allerdings auch, wenn sie da durchgehen. Und mir wurde wirklich gesagt von Leuten, die da arbeiten halt, dass er diesen Ehrgeiz auch hat, das vorher nicht rauszufinden. Also er will das wirklich vorher nicht wissen und will das dann erst in dem Moment dann sehen. Also dass er von sich aus den Ansporn auch hat, dass das alles wirklich fair zugeht. Ja, okay. Aber natürlich, wenn er wollen würde, dann müsste er nur einmal vor die Tür gehen und rausgucken. Ich habe noch ein paar Statistiken für Schlag den Rab, falls es Leute interessiert. Die kürzeste Sendung war die erste Sendung und die dauerte 3 Stunden 46 Minuten. Und die längste Sendung war die 49. Sendung und die dauerte 6 Stunden 11 Minuten. Oh, krass. 6 Stunden, ey. Wow. Unvergessen mit dem Bull, The Ringing Ring. The Bull. Ja, was sie doch, haben sie Bull. Nicht ein Ersatzspiel am Ende gewählt, doch. Ja, das wurde dann einfach beendet, das Spiel, genau. Ja. Das war dann in der Folge darauf war ich ja da. Und da haben sie als erstes Spiel gesagt, jetzt machen wir Ringing the Bull. Und als Gag. Als Gag. Ja, das aber war gut. Ich glaube, Steven Gätjen hat mal gesagt, dass sie das in der Probe gespielt hatten und das beim ersten Versuch bei irgendwem geklappt hatte. Und deswegen gedacht haben, das wird so ein schnelles Ding irgendwie. Ach, krass. Oh, das ist echt geil. Ja, da hatte ich halt gehofft, weil du ja gesagt hast, dass dein Kumpel halt in der Sendung danach dabei ist, dass der Kandidat nicht gewinnt wieder. Und ist dann aber leider halt anders gelaufen. Aber gut, er wurde ja eh nicht gewählt. Also so ist ja krass, gar nicht. Also ich bin irgendwie, ich weiß gar nicht, warum ihr nicht ich finde es ja immer viel geiler, den Raab verlieren zu sehen. Also gerade weil er so ehrgeizig ist, dann macht es so viel mehr Spaß, wenn er verliert. Komisch, ne? Dann, was haben wir hier? Durchschnittlich dauert eine Sendung 4 Stunden 43 Minuten. No. Die höchsten Siege waren in Sendung 25 und in 32. Einmal gegen Ria, eine Medizinstudentin, und einmal gegen einen Oliver, der Berufssoldat ist. Nach 11 Spielen war Schluss, 66-0 beide Male. Oh, krass, Alter. Das ist richtig bitter, ne? Zu null. Ich erinnere mich an eine Sendung, da hatte der Kandidat nur ein Spiel gewonnen. Und im letzten Spiel, das war so ein Fragespiel, also ein Wissensspiel wieder. Und Raab, irgendwie, ich glaube, du brauchtest 7 oder 5 richtige Antworten und Raab war einfach schon wieder, der Kandidat hatte einen Punkt, Raab brauchte nur noch eine Antwort, um halt das Ding zu gewinnen. Und da lief dem Kandidaten, das war halt ein gestandener Mann. Oh nein, Mann, erzähl das nicht, da lief dem so eine Träne über die Wange. So. Oh, das ist schlimm. Das hat mir so leid getan. Das zerreißt mir jedes Mal das Herz, wenn du es erzählst. Ja. Das Versager, ey, soll er weinen. Der Mr. Herzlos. Ehrlich, ey. Eiskalt. Kaltes Herz. Kaltes Herz. Naja. Zweimal ging's ins Stechen. Also, ne, ins 16. Spiel, weil jetzt unentschieden stand. 60-60. Man braucht ja 61 Punkte, um zu gewinnen. Das war in der Ausgabe 6 und in Ausgabe 30. Und beide Male hat Raab dann verloren. Ja, es hat keine Nerven, er kriegt da die Flatter. Ja, und die höchste Niederlage war ein 61-17 in Sendung 27 gegen Dian, hieß der. Das war auch einer, der hatte so souverän das die ganze Zeit gemacht, hatte gar keinen Druck und der war auch richtig guter Kandidat, aber nur eine halbe, also nur, aber halt die kleinste Gewinnsumme, 500.000. Ich glaube, wenn du eine 500.000 gewinnst, ärgerst du dich eine Woche später trotzdem, dass es nicht 3 Millionen waren. Könnte sein, ne? Könnte wirklich sein. Die höchste Summe, die gewonnen wurde, waren 3,5 Millionen in Ausgabe 38 von Bernd, dem Landwirt. Ja, der musste sich am Ende durch so ein Styropor-Ding buddeln. Ja. Ja, richtig, stimmt. Das war geil. Ja, und je mehr Spiele gespielt werden, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kandidat gewinnt. Wenn es schnell vorbei ist, hat meistens Raab gewonnen. Mhm. Ja. Und bisher ist er gegen 10 Frauen angetreten und hat halt nur beim letzten Mal gegen eine verloren. Krass. Ja. Das ist übrigens der eigentliche Grund, warum er seine Karriere beendet. Ja, ich glaube auch. Ne, jetzt einfach so deprimiert. Ja, ich finde es echt schade, weil ich mich schon wieder sehr auf die nächste Ausgabe gefreut habe. Aber es gibt noch welche, oder? Ich hoffe es doch. Doch, im Herbst kommen noch Shows, ja. Stalker-Challenge? Also wahrscheinlich jeden Tag, zweimal. Aber doch, Schlag den Raab müsste ja September, Oktober, November, ich schätze, 2-3 Mal läuft es noch. Also das muss er beenden. Also die Sendung muss er beenden, groß. Ja, dann gucken wir es zusammen, oder? Ja, auf jeden Fall. Livestream, also Twitch, sag ich nur. Aber das ist die Sache, da kannst du keinen anderen hinsetzen. Ich wüsste nicht, wen du da hinsetzen kannst, weißt du? Das ist... Dann stimmt's ja auch mit dem Namen nicht mehr. Nee, aber fällt euch spontan jemand ein, wo ihr sagt, okay, den Star, der würde das Ding tragen können? Joey Kelly. Aber der ist nicht sympathisch genug. Nein, eben, genau. Außerdem würde der immer gewinnen. Ja, da weiß ich Gott sei Dank, dass es ein Witz war. Wisst ihr noch, wie Olli Pocher angefangen hat? Bei Hans Meiser hat er bei dem Casting von Backstreet Boys irgendwas getanzt. Ja, da hat er ein Casting für Nachwuchsmoderation bei Viva. Und da hat er dann gewonnen bei Hans Meiser. Und danach ging das Elend los. Und ich fand den in der ersten Sendung schon echt nicht so toll. Der Hater, ich darf ja heute nicht so haten, ne, weil ihr so übertriebene Hater heute seid beide. Ich weiß gar nicht, was los ist. Schlechte Wetter ist euch aufs Gemüt geschlagen oder so. Das kann sein. Und deshalb muss ich ja halbwegs positiv alles ausdrücken. Also sage ich so, es gibt andere Leute, die ich wesentlich besser finde als Oliver Pocher. Und jetzt sage ich es mal in Oliver Pochers Worten. Es gibt andere Menschen, die ich wesentlich besser finde als dich, Sven. Meinst du? Nein, ich glaube, er mag dich. Meinst du? Ja. Ey, vielleicht kommt er mal in unsere Sendung. Das ist ein guter Mann. Aber hier, dieser Hans Martin... Ja, der soll das machen. Den können wir noch fragen. Das war aber so, wirklich, ne? Der war so unangenehm. Und da gab es auch dieses Video bei YouTube eine Weile, wo man sieht, dass er einen Kumpel die Hand schüttelt und der ihm irgendwas gibt. Und dann hört man nur... Ja. Nein, wirklich? Ja, doch, ja. Ja. Beim Bowlen oder beim Bogenschießen geht er dann kurz auf Toilette und dann hört man so, da ist das Mikro an. Und da hat Raab ja auch ein cooles, also hat er cool drauf reagiert, als die Leute angefangen haben, für Raab zu jubeln im Publikum, hat er gesagt, so, ich verliere ja äußerst ungern so, aber heute besonders. Das fand ich nämlich auch vollkommen gut. Und da fand ich es auch toll, dass das Publikum realisiert hat, nee, das ist ein Penner. So, wir sind jetzt auf Raabs Seite. Das richtig krass. Ich meine, ist ja Ehrgeiz hin oder her, aber er hat ja, wenn Raab falsch geantwortet hat, hat er ihn ausgelacht. Ja. Weißt du, er war ein Psychospielchen, ne? Ja. Er hat ja in einem Interview danach gesagt, er ist ja hingekommen, nicht um Raabs Freund zu werden, sondern um halt die 500.000 zu gewinnen. Hat er aber recht mit, also wenn man es ganz ehrlich nimmt. Ja. Aber trotzdem, dieses eine Spiel, Speerwerfen, erinnert ihr euch noch? Ja, da hatte er schon so weit geworfen und Raab war nicht ansatzweise so dran. Und dann hätte er noch einen Wurf gehabt und hat er gesagt, ach, ist eh durch, hat nicht geworfen und Raab hatte noch einen und hat dann weiter geworfen. Das war geil, ja. Das war geil. Das war ein cooler Moment. Ja, aber das ist so ein Moment, wo du denkst, das kannst du nicht machen. Und Ehrgeiz hin oder her, ja, er geht da wirklich nicht hin, um Freunde zu machen. Das verstehe ich vollkommen. So, aber das zeigt einfach, was es menschlich für ein Arsch ist. Weil wenn du in Ordnung als Mensch bist, dann kannst du fokussiert sein und kannst straight sein und kannst klar sein, aber du bist kein Ficker. Und er war ein Ficker. Und wenn ihr die Geschichte jetzt mit dem Koksen erzählt, dann ist es mal doppelt so krass. Also, Wahnsinn. War der nicht Apotheker oder sowas? Oder hat er bestimmt nur eine Aspirin-Komplex genommen oder so. Ja, das Kokain des kleinen Mannes. Deshalb war mir aber auch der Typ, ich glaube, das war der die 3 Millionen dann gewonnen hat, da in der 49. Sendung. Der war mir auch so unsympathisch, weil der hat irgendwie Tennis gespielt in der Bundesliga oder sowas, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und dann hat er gegen Raab Tennis gespielt und vorher hat er keinen Stich gemacht bei allen Spielen. Und da hat er dann natürlich Raab so vorführen können. Ja, hat er sich feiern lassen. Oder? Ja, da hat er sich über ihn lustig gemacht. Er ist so schlimm, ne? Es geht gar nicht. Ja. Ja, das ist so. Und da war mir, und immer wenn man gegen einen ist, gewinnt der am Ende. Das ist unglaublich. Ja. Auch die Quoten sind ja heute noch echt total gut, immer noch so um die 22%. Wie viel an Millionen gucken zu? Weißt du das? Nee, das weiß ich leider nicht. Nee, aber das, ja. Ich habe mal irgendwann waren es mal. Ich weiß es nicht. Möchte gerade keine Zahlen nennen, weil das ist gerade nur, was ich noch im Kopf habe. Ja, das ist aber auch so die einzige Show, wo meine Mama mir am Samstag dann SMS schreibt und sagt, heute kommt wieder Schlag den Raab, freue ich mich drauf. Die guckt es zwar nie zu Ende, guckt dann aber nächsten Morgen die Wiederholung, aber ja, ich finde, das ist ein grandioses Konzept. Und der Optenhövel, der erste Moderator, ist ja daran beteiligt. Die haben das ja zusammen entwickelt, Rabe und er. Und weltweit verkauft worden, das Konzept. Ja, aber ich glaube, sie lief weltweit auch nicht so gut, wenn ich das jetzt mal... Also ich hatte jetzt in der Vorbereitung hier ein bisschen so rumgelesen und immer stand nur, ja, nach 5 Folgen eingestellt, da, bla, bla, bla, bla. So, also wieder ein perfektes Beispiel, es liegt an Raab. Ja. Ja. Darum, weißt du, deine Frage vorhin, mit dem kann es jemand anders machen? Anscheinend nicht. Was echt schade ist, weil ich finde das Konzept echt cool. Wir haben das ja mal, ne, Andi, das kann man ja auch verraten, wir haben das ja auch mal gemacht. Da hatte ich mit zwei Freunden Andreas zum 29. Geburtstag, glaube ich. Nee, zum 30. oder? Nee. Nee, zum 30. hast du was anderes gekriegt. Ja, stimmt. Zum 29. war schon weggeschmissen. und einem anderen Freund auch zum Geburtstag haben wir den beiden gesagt, du, pass auf, wir haben eine Überraschung für euch, sagen euch nicht, was es ist, wir holen euch ab mit dem Auto. Und dann haben wir die beiden abgeholt mit dem Auto und hatten halt einen Schlag den Raab, wir haben es Schlag den Rivalen dann genannt, Sendung vorbereitet. Und haben die dann in eine Turnhalle gefahren, die wir dafür hatten für den Tag. Und dann haben wir gesagt, hier zieht euch jetzt um und dann kommt er rein in die Turnhalle. Und da waren dann halt Freunde ein paar da und dann haben wir die beiden halt gegeneinander antreten lassen in einem Schlag den Raab. Und es war auch ein heißes Duell, muss ich sagen. Es war obwohl am nicht Ende einmal gefährdet. Aber das ist eine richtig coole Idee. Finde ich richtig cool, dass ihr das gemacht habt. War ein geiles Geschenk auf jeden Fall. War echt ein cooles Geschenk. Und derjenige, gegen den ich es gespielt habe, mit dem habe ich sowieso immer eine Rivalität, eine gesunde, hat richtig Spaß gemacht. Der ist auch sehr sportlich und hat richtig gebockt. War eine coole Erfahrung eigentlich, also das mal so an einem eigenen Leib zu erleben sozusagen. Dann die Spiele durchzumachen, die Wissensspiele etc. Also es hat Sven und die Produktion sehr gut übernommen. Also das war richtig gut. Und wir haben dann ja den Spieß umgedreht, ne? Und eigentlich wollten wir ja, dass die anderen beiden, die das mitgeplant haben, mit mir dann gegeneinander antreten als nächstes, ein Dreivierteljahr später. Da hat sich aber einer davon dann verletzt. Und dann ist nochmal der andere Freund von uns eingesprungen, gegen den Andi schon gespielt hatte. Und wir können ja auch verraten, Andi, wie ist denn das erste eigentlich ausgegangen? Ich weiß es gar nicht mehr. Den Punktestand weiß ich auch nicht mehr. Ich weiß aber, dass ich gewonnen habe nach 14 Spielen. Ja, richtig. Das letzte Spiel war Schmecken gewesen, ne? Da haben wir ein paar Sachen geschmeckt. Stimmt. Schmecken. Stimmt. Ja. Boah. Ja. Da waren eklige Sachen bei. Ja, und dann ist der andere halt auch eingesprungen im zweiten Spiel. Und sagen wir so, wir warten noch immer auf den ersten Sieg. Hat natürlich meinen Sieg geschmälert, ne? Dass er schon wieder verloren hat. Also. Hättest du vielleicht mal gegen den anderen nochmal antreten müssen? Das ist keine Herausforderung für mich. Apropos keine Herausforderung für mich, das ist auch, was ich euch mal fragen wollte. Ich habe immer latentes Gefühl, wenn ich Schlag den Raab gucke, ich könnte das alles besser als die Leute, die da sind. Ich glaube, dass ich Raab aus der Hüfte ohne Vorbereitung wegknallen würde. Wie ist es bei euch? Ich glaube, dass du das glaubst. Ja. Also ich glaube das nicht. Das Komische ist, früher, als ich noch jung war und Basketball gespielt habe, habe ich immer gedacht, ey, du kannst mit den NBA-Spielern mithalten. Ne? Das, ey, verstehe ich gar nicht. Heutzutage sehe ich das anders und denke mir, nee, kannst du vielleicht nicht. Und ich glaube, so geht es auch mit Raab, dass ich sage, yo, bestimmte Sachen würde ich ihnen, also traue ich mir Chancen zu, also unabhängig, jetzt lassen wir mal diese ganze Nervosität raus, ne? Traue ich mir zu. Also die Sportspiele denke ich immer, ja, okay, Basketball, Volleyball, Kopffußball oder was sie da alle machen, da schlage ich ihn. Aber ich wüsste, dass ich bei wo liegt was einfach keine mal... Keine Chance. Also ich glaube, da würde ich 6-0 verlieren. Ja. Ich glaube, weißt du, was auch krass ist? Er verliert bei den Musikspielen ganz oft so. Ja, ne? Musik rückwärts hören oder nur die Melodie oder Leute singen das, da würde ich ihn auch knallhart fertig machen. Ja, ich ihn auch. Ich glaube aber, dass diese ganzen Wissensspiele, habe ich keine Chance gegen ihn. Blamieren oder kassieren, ne? Das ist er ja auch sehr, sehr gut. Das gewinnt er ja fast immer. Ja, genau. Da glaube ich, wird er mich knallhart weghauen. Und die Autospiele, da diese Motor, also da keine Chance. Auch keine Chance gegen ihn, glaube ich auch nicht. Keine Chance, gar nicht. Also das gewinnt er eigentlich auch fast immer. Also es ist ja wirklich krass. Ich bleibe bei meiner Meinung, ich würde ihn wegklatschen. Oh, ich hätte ja so Bock, gegen euch sowas mal zu machen irgendwie. Also, weiß ich nicht, jeder gegen jeden oder so, das wäre, glaube ich, lustig. Mit drei Leuten ist schwierig. Sven ist ja nicht so der Wettkampftyp. Nee, er hat keinen Bock, ne? Ja. Ich wein so schnell. Ja, du weinst nochmal sofort, ja. Vielleicht könnte ich das für euch beide vorbereiten. Wer will das sehen? Da müssen aber noch ein paar Spenden über Twitch und so reinkommen, damit wir das stemmen können, glaube ich. Oder wir machen das über Twitch live. Es gibt auch die Spiele, ne, zu Schlag den Raab. Entweder das Videospiel. Ach, habe ich nie gespielt. Nee, aber ist gut, macht Spaß. Und nur die Grafik ist richtig schlecht. Wirklich richtig schlecht. Und die Steuerung ist manchmal auch fragwürdig. Auf dem iPhone gibt's es auch. Da finde ich es aber krass, also du musst für jedes Spiel extra zahlen, das du holst. Und das Brettspiel, beziehungsweise die Brettspiele, und die sind ja alle miteinander kombinierbar. Super, finde ich richtig, richtig geil. Finde ich richtig super, macht richtig Spaß. Krass, okay. Na, vielleicht. Vielleicht, Jungs, ja. Ne? Vielleicht nächste Mal twitchen. Das ist nicht schlecht dann. Habt ihr denn eine Ahnung, welche drei Spiele wohl am häufigsten gespielt wurden? Ja, blamieren oder kassieren? Ja, auf eins, genau. Mit 48 Mal wurde das gespielt. Memory. Nein. Nee. Wo liegt was? Nee, aber es ist so ähnlich. Klingt so. Wer ist das? Wer ist das? Ja, hätte ich jetzt als nächstes genau, gesagt. Genau, 19 Mal und stimmt's mit 16 Mal. Ah ja, genau, das war auch ganz oft, ja. Ja. Ich hätte noch gedacht, dass das ganz oft auch dieses kam, was ist größer? Also ich setze es auf die 1, auf die 3, auf die 4, sortieren. Weißt du so? Sortieren, ja. Ja, ja. Ja, das ist, glaube ich, auf Platz 4. Ah, siehst du? Ja. Krass. Ja, ja. Das. Aber, Mann, es gab schon echt geile Spiele. Ich erinnere mich noch an eine Ausgabe, dann im letzten entscheidenden Spiel, im 15. War es Klackern, glaube ich, heißt es, ne? Wo du dieses Auffangding hast in der Hand und dann auf den Knopf drückst und dann schießt ein Ball raus und du musst dir mit dem Teil wieder auffangen. Ja. Und der Kandidat hat es immer so souverän und gut gemacht. Er und der Raab beim ersten Mal direkt auf dem Rand und dann so gerade noch mit Glück rein. Und dann der Kandidat drückt wieder rauf und es fällt auf den Rand und runter. Und das war so bitter, weil er vorher so souverän war und der Raab nur Glück hatte, dass das Ding überhaupt noch bei ihm drin war. Und ja, da hat mir der Kandidat echt leid getan. Ich dachte, ey, wegen Klackern, und da ging es, ich glaube, um 2,5 Millionen oder so, also um richtig, richtig viel Geld. Alter. Und wegen Klackern hast du keine 2,5 Millionen Euro. Das aber ist da gibt es doch auch dieses ganz krasse Ende, wo sie in so ein großes Loch schießen mussten. Sagt dir das nichts? Sie hatten Fußball liegen und eine Torwand mit einem riesen, riesen Loch. Also nicht so wie die aus dem Sportstudio kennst, die kleinen Löcher da, sondern eine viereckige Wand mit einem riesen Loch drin. Ja. Und sie standen auch ganz dicht davor, also weiß ich nicht, 5 Meter oder 3 Meter oder so. Ja, erste Mal, ne? War jedes Mal, sie sollten reinschießen und bei jedem Mal müssen sie 1 Meter weiter zurück. Genau so ist es. War auch das letzte Spiel und sie sagen dann, okay, wir fangen bei 3 Metern an oder sowas. Und Raab und der Kandidat und das ganze Publikum macht, was, 3 Meter? Seid ihr bescheuert? Das ist das Einfachste der Welt. Und war also so optisch auch das Einfachste der Welt. Der Kandidat stellt sich hin, überlegt ungefähr 30 Sekunden und schießt das Ding wirklich daneben. Und du denkst, nein, das ist doch... Und er wusste auch selbst, das kannst du eigentlich nicht verfehlen. Raab legt sich den Ball hin, schießt sofort drauf, ohne nachzudenken, drin, Ende. Das war ganz, ganz krass für den Typen, weil das so ein Ding war, wo du sagst, das kannst du nicht verschießen. Das ist und, ganz bitter, ne? Ja. Da kommt bei mir gleich die Melodie wieder, dieses One Moment in Time. Ja, die Zusammenschnitte am Ende immer, ne? Das ist echt gut. Ja, das ist echt immer richtig geil, Mann. Und wisst ihr noch, wie Raab hingeknallt ist mit dem Fahrrad? Ja, wo auf die Fresse gefallen ist, ne? Oh, war ja, ey. Das sah echt übel aus. Das sah ja richtig krass einfach. Nicht so spektakulär wie mein Unfall neulich, aber das war echt übel. Ja, ja, da wurde dann ja auch unterbrochen und so und die Kamera war dann auch erstmal ein bisschen weiter weg und sowas, ne, bis sie dann gesagt haben, dass sie näher rankommen dürfen und sowas. Ja, das war ein krasser Moment auf jeden Fall. Hat sich ja mehrfach verletzt, ne? Hat sich ja auch mal Außenband oder so gerissen dabei. Irgendwie beim Speerwerfen, ne? Er hat mal einen Monitor kaputtgeschlagen, weil er sich geärgert hat. Ja. Das fand ich auch geil. Finde ich gar nicht. So hat er aufgehauen. Touchscreen-Monitor und schlägt drauf, weil er sich geärgert hat. Hand verletzt, Monitor gesplittert. Oh, war das nicht auch bei diesem, wo sie die Nudel, die ungekochte Nudel greifen mussten? Und da so schnell hin und da war so eine Glasplatte drunter und da haben sich doch beide die Hände dran aufgeschnitten, er und der Kandidat. Echt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Diese spitz war, aber die so scharf war. Ja. Ja, eigentlich so. Haben wir sonst noch irgendwas über Schlag den Raab? Nö, haben wir, glaube ich, lange drüber gesprochen. Vielleicht jetzt. Beste Quote hatte gab 17, die hatte fast 35%. Da ging es um 3 Millionen und Raab hat dann gegen Nino verloren. Und natürlich nicht außen vor lassen, Schlag den Star. Ja. Habt ihr das geguckt? Nee, hab ich nicht geguckt. Nee, ich auch nicht. Komisch, interessiert mich auch nicht. Gar nicht, aber weil auch einfach mal bei Schlag den Raab, du weißt einfach nicht, wie lange es geht. Ne? Das könnte jeden Moment dann das so genau ab und zu. Danke, dass du es sagst. Erklär es, Sven, weil ich sehe es genauso. Ja, also weil es ging dann 1 oder 2 Stunden nur dieses, es waren ja auch nur 7 Spiele, glaube ich, oder sowas. Und du wusstest halt so, der liegt hinten und wenn der jetzt das Spiel gewinnt, ist vorbei. Hast auf die Uhr geguckt, in 5 Minuten ist die Sendung vorbei. Gut, ja, dann ist es jetzt wohl gleich vorbei, das Ding. Absolut, und, absolut. Genau das, absolut das hat spannungsarm den, dadurch. Ist so den krassen Reiz, der ist total weg, weil du weißt, ja. Okay, Mensch, der führt hier, ist in 10 Minuten ist Schluss, schafft er nicht mehr in 10 Minuten, das Ding ist durch. Ja, so genau. Genau. Bei Raab kann ja, wie jetzt bei der Frau, wo auch keiner mehr mit gerechnet hätte, ne, dass die noch aufholt, aber durch diese Punkteverteilung, dass du halt jedes Spiel einen Punkt mehr kriegst quasi, hat es dann noch geklappt. Mit der, und das Tortendiagramm halt, mit den Punkten. Ja, das ist eines meiner Lieblingsdarstellungen, muss ich sagen, in Schlag den Raab. Ja, ich finde das immer, es ist ein schönes Bild. So, es ist eine Torte und dann so mathematisch finde ich es super. Schön, ist ein schöner Anblick einfach, diese Torte mit den Punkten. Was es doch für Fetische gibt. Ja. Schon mal bei Domian angerufen? Der alte Informatiker. Ich habe bei Domian angerufen, dass ich bei der mit dem 5 Kilometer. Ja. In der Badewanne. Ach cool. Das ist schon eine Weile her, dass du da angerufen hast, ne? Ja. Ich habe neulich angerufen und habe erzählt, dass ich meine Freundin mit einer Rose überraschen wollte, die ich mir aber in den Harnleiter vorne in den Penis gesteckt habe. Ah, schön. Ist so krass, wirklich neulich einer angerufen, ne? Der seine Freundin überraschen wollte und stand dann nackt da und hat sich wirklich in den erigierten Penis eine Rose vorne reingesteckt. Jo. Und es ging nicht mehr raus. Sie mussten damit zum Krankenhaus fahren. Top-Geschichte. Oh, Alter, ey, es gibt Sachen, wo du wirklich denkst, verstehe ich nicht. Ich würde mich doch auch als Frau nicht freuen, wenn ich in die Wohnung komme und mein Freund steht da mit einer Rose im Penis. Das ist doch nicht schön. Das ist doch auch nicht aber erotisch. Lustig ist es. Aber ein Freund von mir hat Zivi gemacht im Krankenhaus auch. Und der hat erzählt, dass der war auch vorne bei der Rettungsstellenannahme und muss dann halt immer die Leute, ja, was haben sie, okay, zu dem Arzt, bla bla bla. Und da kam dann einer und meinte halt, ja, ich möchte einen Arzt sprechen. Aber ja, was haben sie denn? Ich möchte jetzt einen Arzt sprechen. Ja gut, aber ich muss ja wissen, wo ich sie hinüberweise. Ich möchte einen Arzt sprechen. Dann meinte er, ja, möchten Sie einen Ohrenarzt sprechen? Haben Sie Ohrenschmerzen oder was möchten Sie? Ich möchte jetzt sofort einen Arzt sprechen. Und dann meinte er, ja, gut, alles klar, hat einfach irgendeinen Arzt geholt. Und der Arzt war dann auch relativ lange weg. Das war halt so ein älterer Mann, also ein alter Mann. Und irgendwann kam der Arzt dann wieder und schrieb halt seinen Bericht und saß dann da. Und irgendwann platzte es aus ihm raus. Wie schreibt man das hier rein? Patient hatte Dildo im Arsch? Oh. Tja, das war... Aber ich find's nicht schön, dass du meine private Geschichte im Podcast erzählst. Das gefällt mir nicht, Sven. Echt nicht cool. Die Leute wissen doch gar nicht, dass du Arzt bist. Ach ja, ich war ja der Arzt. Ja, natürlich, ja. Also letztes Jahr Schlag den Star, um nochmal ganz kurz darauf zu kommen, fand ich schon ein bisschen besser, weil da 2 Stars dann wenigstens gegeneinander angetreten sind, weil vorher war ja eigentlich bis auf Joey Kelly, waren die ja alle wirklich schlecht immer, die Promis, die damit gemacht haben. Haben ja nichts gerissen. Und jetzt haben wenigstens 2 Promis gegeneinander, die dann beide schlecht waren. Fand ich dadurch okay. War Daniel Aminati dabei? Hat auch mitgemacht, ja. Macht dich krass? Wie findet ihr das? Krass. Krass, ne? Ja. Krass. Aber vorher hat halt der Promi gegen Kandidaten gespielt, gegen ganz normalen Kandidaten, ne? Ja. Dann hätte ich noch eine Frage, und zwar könnt ihr euch vorstellen, dass irgendwelche von den aktuellen Raab-Sendungen ohne ihn fortgeführt werden, und wenn ja, welche? Und von wem? Also da er die Rechte an allem hat und er damit ja also angeblich wirklich nicht mehr im Fernsehen auftreten will, würde ich sagen... Alle Elten, danke, Ende. Ja, ich glaube nicht, dass es da irgendwas... Aber könntet ihr euch irgendeine Sendung vorstellen, wo ihr sagt, die könnte der auch so gut moderieren? Stocker Challenge irgendjemand. Ja, Poker Nummer ist genau das gleiche. Also die ganzen Schwachmaten Sendungen da so, ne, die Quizboxen gibt's ja auch nicht mehr oder nee. So, das interessiert alles nicht. Nee. Ich hätte noch TV Total mit Jan Böhmermann, finde ich. Aber im Endeffekt hat er ja, ne, seine Sendung. Ja, ich glaube tatsächlich. Also vom Gefühl her würde ich fast sagen, dass ProSieben dran ist, Böhmermann rüberzuholen und ihn dann dahin zu schicken. Könnte. Und was wird jetzt aus ProSieben? Das ist ja auch eine krasse Frage, weil es ist zu Ende, jetzt ist vorbei. Es gibt nichts mehr. Es gibt kein Tour in der Half Man mehr. Sie haben doch ihre neuen Clowns. Joko und Klaas im Zirkus. Aber die funktionieren quotenmäßig ja nicht mehr so gut, ne? Nee. Deswegen ist es eigentlich so krass, dass Raab sich so lange gehalten hat und es immer wieder geschafft hat, weil also ohne Leute zu ermüden über lange Sicht. Ja, total. Wir haben übrigens doch noch was vergessen, wo wir unbedingt noch drüber sprechen müssen. 2 Sachen. Boxen gegen Regina Halmich. Habt ihr das damals gesehen? Schluss mit lustig. Stimmt, krass. Richtig geil. Richtig abgefeiert, dass er auf die Schnauze gekriegt hat. Ja, aber danach das Röntgenbild, ne? Von seiner gebrochenen Nase. Richtig geil, dass er es gemacht hat, so. Ja, Fand ich auch. Fand ich gut. Und dann gab es ja 2007 nochmal ein Boxen, ne? Wo er nochmal Return of the Killer plauze. Stimmt. Nochmal. Und dann nach Punktsieg verheimlich nach 6 Runden. Ja, und er hätte eigentlich gewonnen. So vom Gefühl her hat er sie, war das nicht so, dass er sie eigentlich kurz vorm Ausnocken gehabt hat, aber er dann, ich erinnere. Ich hab's nicht gesehen. Ich möchte mich daran erinnern, dass man gesehen hat, wie er sie gewinnen lassen hat. Dass es durch war, dass er eigentlich gewonnen hatte und, echt? Und ja, so vom Gefühl her. Ja, also ist das Gleiche. Er ist doch dennoch Schlittschuh gelaufen gegen. Ja, genau. Na, gegen Claudia Pechstein. Claudia Pechstein. Und selbst das Ding hat er ja gewonnen. Und da hat er sich kurz vor der Ziellinie ist er hingefallen. Ja. Und es war für mich ein ganz klares: Ich schmeiße mich hin, damit ich es in der letzten Sekunde verliere. Ja, fand ich auch. Ich dachte auch, oh, billig, jetzt verliert er absichtlich. Ja. Aber dann hat er ja doch noch gewonnen. Er hat trotzdem gewonnen. Hat dann noch einen Hechtsprung gemacht ins Ziel. Ja. Muss man ja auch sagen. Ne? Die kam angefahren und dann hat er einen übertriebenen Hechtsprung noch gemacht. Würde eigentlich auch nicht zu seinem Ehrgeiz passen, aber vielleicht ist da dann noch ein Stück Menschlichkeit drin, dass er sagt, nee, ich kann die hier in ihrem eigenen Metier nicht vorführen. Ich glaube, er braucht auch gar keinen Sieg dann bei sowas. Das ist was anderes als Schlag den Raab oder so. Ja. Aber so gegen so einen Promi, da braucht er den Sieg nicht. Da war ja die Sache bei dem Schlittschuhfahren, dass die Pechstein musste 3000 Meter fahren und er halt 2100. Mhm. Und dann kamen die sich immer näher, näher, näher. Und dann bei der letzten Runde, halt, als er gerade die letzte Runde anfängt, stolpert er und knallt halt hin. Und er meint ja auch, er ist dann überhaupt nicht mehr hochgekommen und ist ganz langsam so. Und sie fuhr halt und musste eine Runde noch aufholen und kam dann halt wirklich, also, naja, wie viel 3 Meter Abstand werden es dann noch gewesen sein im Ziel. Aber das war schon krass. Also es war wirklich dann spannend. Das hätte ich ja nicht gedacht. Ja, stimmt. Das hat er auch alles noch gemacht. Und das war so die Geburtsstunde von dem allen, ne? Da gab's ja noch nicht WOC-WM und sowas. Ja, ja. Krass. Ach, gute alte Zeit. Und glaubt ihr denn, der Raab kommt irgendwann wieder? Bin ich absolut überzeugt von. Deswegen bin ich auch von diesem ganzen Ich höre auf und am Ende des Jahres. Ich habe ab am Anfang ja als Podcast gesagt, dass ich finde, dass er so wie ein bockiger Junge im Moment wahrscheinlich sich verhält, dadurch, dass irgendwas nicht in seinen Kram passt. Und ich bin hundertprozentig überzeugt, dass er zurückkommt und das wird eine richtige Bombe sein. Also ich möchte mir mal seine Post vorstellen, die er jetzt im Moment kriegt, von Sendern, die ihn Angebote machen. Ist ja ungefähr so wie jetzt bei uns mit Endstation Podcast. Im Prinzip genau das Gleiche. Wir kriegen Blankoschecks geschickt, wo wir immer die Summen selber eintragen müssen. Also ich denke mal, Sky würde ihm wahrscheinlich schön, einen ganzen Sender geben. Dann sagen, der Raab-Kanal. Der Raab-Kanal einfach. Also oder das ZDF oder die sagen ihm, ey, wir hätten das ist weg, du musst jetzt die nächste Bombe einschlagen lassen im ZDF, du musst das, du kannst machen, was du willst und dann wird der ProSieben eine Nase zeigen, also er kommt hundertprozentig wieder zurück und mit einer richtigen Bombe, also der ist nicht weg, dafür ist er einfach nicht der Typ. Und der, aber nicht jetzt sofort? Nee, jetzt nicht, na, dieses Jahr macht er noch zu Ende und dann wird er irgendwas ankündigen, ja. Also, echt? Ich glaube, er macht Pause jetzt erstmal. Ja. Er ist er ist mindestens ein Jahr weg, glaube ich. Ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass er nochmal zurückkommt. Und dann aber auch vom Gefühl her nicht ProSieben. Ja, ne, könnte sein. Aber ich würde gerne Schlag den Raab. Also muss ich nochmal betonen, das tut mir wirklich leid um die Sendung, weil ich das geil fand. Aber hat das Trinkspiel mal gespielt? Auch sehr lustig. Nee, warum Schlag den Raab? Ey. Das kann er doch zum ZDF machen. Das ist doch vollkommen egal, wo es läuft. Das ist doch seine Sendung, seine Produktionsfirma. Er kann damit ja nur wirklich irgendwo hin. Ich glaube dass er für Wetten, dass der Falsche wäre, weil er einfach kein Interesse an den Menschen, an den Zuschauern, an den Besuchern hat. Daher. Ja, nee, das braucht er nicht. Nein, nee, ich möchte meinen Schlag den Raab weiterhaben. So, das wäre natürlich, der ist jetzt fast 50, der Mann. So, war sowieso die Frage, wie lange kann er genau, noch? Genau, war ja immer. Ne? Das ist immer so das bedrohliche Schwert darüber gewesen. Aber naja. Abschließend möchte ich auf jeden Fall nochmal sagen, dass Stefan Raab, obwohl er, und das auch oft zu Recht, viele Kritiker hat, die deutsche Fernsehlandschaft natürlich unglaublich geprägt hat und ganz, ganz viele tolle Sendungen gemacht hat und einfach mal Wahnsinn, was der Mann geleistet hat. Und da muss man schon seinen Hut vorziehen, auf jeden Fall. So, dann glaube ich, wir haben bestimmt vieles vergessen, weil das ja doch ein recht großes, umfangreiches Thema wieder mal war. Aber es hat viel Spaß gemacht, finde ich. In Erinnerung zu schwelgen. Viele lustige Geschichten. Und ich möchte die Zuhörer echt nochmal anhalten. Guckt euch an der jeweiligen Stelle oder so, oder schreibt euch auch die YouTube-Videos an. Wenn es nicht bei YouTube ist, es gibt sie auf myspaß.de oder sowas. Einfach googeln. Es lohnt sich wirklich. Es ist richtig, richtig lustig. Und für die den jüngeren Raab nicht kennen, holt es nach. Dann versteht ihr, warum wir so viel Spaß bei der Aufnahme hatten. ja, mit so viel Leidenschaft reden konnten über so lange Zeit. Ja. Ist ja doch wieder ein bisschen länger geworden. Ich weiß noch, bei der, als wir das Thema besprochen hatten, als wir meinten, Mensch, wollen wir dafür irgendwie eine kurze Sondersendung machen, kurz, haben wir gesagt, na, so eine Stunde wird es dann so. Habe ich auch gedacht. Hätte ich nie gedacht, dass man, dass wir wirklich so lang sind. Und vom Gefühl her hatten wir jetzt keinen Leerlauf drin, sondern nee. es war halt immer was zu sagen, ne? Ich glaube auch, dass das ziemlich, naja. Ja, mal gespannt. Und natürlich würde uns auch interessieren, welche Momente mit Raab fandet ihr denn besonders toll? Deshalb, also schreibt das einfach bei uns bei Facebook rein oder auf unsere Homepage. Da könnt ihr ja auch entweder, also am besten unter die Folge einfach einen Kommentar hinterlassen, was eure großen Raab-Momente waren. Das fände ich sehr interessant. Würde ich auch interessant finden, ja. Mal sehen, was wir vergessen haben. Ja, welche Nippel ihr besonders mögt. Und jetzt schreibt nicht die von Chris, Ja, generell, empfehlt uns weiter, bewertet uns freundlich und positiv auf iTunes, ladet den Podcast weiter runter. Es macht uns nach wie vor sehr viel Spaß. Wir hoffen, ihr habt nach wie vor sehr viel Spaß und bleibt uns treu, Freunde. Ja, und also in Zukunft, wir werden auch gucken, dass wir ein bisschen aktiver noch werden bei Twitch und YouTube. Mal gucken, ne? Wir wollen jetzt nicht zu viel ankündigen, aber wir arbeiten dran, dass da noch mehr kommt. Auf jeden und, Fall. Und hoffen, so haben auf jeden Fall eine Menge Ideen und hoffen, dass das alles so klappen wird, dann zeitnah auch irgendwann. Ja. Habt ihr noch irgendwelche letzte Worte? Nein. Nö. Nein. Ich finde, alles ist gesagt. Für alle Super Raab-Fans, keine Panik. Ich weiß Bescheid, er kommt wieder und vertraut mir. Vertraut uns und bis zum nächsten Mal. Oh. In diesem Sinne, es verabschieden sich Andreas Wolter. Tschüss. Christopher Kohn. Tschö mit Ö. Und Sven Gruno. Und denkt dran, heute ist nicht alle Tage, wir kommen wieder, keine Frage.